Es gibt kein Entkommen, das steht fest. Dies ist das Ende. Wir lassen uns das nicht mehr bieten. Sag leb wohl zu der Welt, in der du lebst. Du hast immer nur genommen. Und jetzt wirst du geben. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Hallo. Schönen guten Abend. Hallo, ich begrüße euch am Tag des Strohspans. Ja, wir haben auch ein bisschen Strom gespart. Und deswegen geht heute alles etwas langsamer. Der Chris hat gerade die Computer ausgetauscht gegen irgendwelche alten Rechner, die einfach nicht so viel Strom fressen. Und ja, die Hightech wird jetzt fürs Spielen gespart. Also sollte es zwischendurch ein bisschen ruckeln, liegt es daran. Und ich hoffe, ihr spart auch schön Strom, lässt das Elektroauto mal stehen und fahrt mal richtig mit dem Benziner, weil es ist ja Tag des Stromsparens und nicht Tag der Weicheier. Ja, damit herzlich willkommen zum Weltraumaffen. Abend. Puh. Und was für eine Woche war das wieder, hm? Ja, eine feministische Woche. Die feministische Woche. Jemand hört nichts. Das wäre mal nicht gut. Hallo. Powered by VC20, sagt hier jemand. Wenn uns jemand hören kann, dann sagt es doch einfach mal im Chat. Und wenn nicht, dann sagt es nicht. Das wäre ja unschön, wenn wir uns hier die ganze Mühe machen und dann, Kopfhörer aufsetzen hilft. Ja, oh mein Gott. Vielen Dank für diese Verzögerung. Ich nenne den Namen des Teilnehmers jetzt zwar nicht, der uns das eingebrockt hat, weil wir sind ja hier Datenschutz. Und, so. Und Ian Fleming hätte das auch nicht gewollt. Hallo? Ian Fleming, wir hatten das doch abgesprochen. Wenn ich sage, Ian Fleming hätte das auch nicht gewollt, steigt der ein, der diesen Artikel eingereicht hat. Also ja, stimmt. Ian Fleming hätte das auch nicht gewollt. Und ja, gut, dass Harambe das nicht mehr miterleben muss. Ja, die Bücher von Ian Fleming, die werden verändert. Die sind nicht mehr so ganz dem Zeitalter entsprechend, sagt der Verlag, der die Bücher herausgibt. Er spricht teilweise von Negroes, teilweise von... Darf ich kurz einhaken? Ich habe einige der Bücher gerade im letzten Jahr wieder gelesen, unter anderem auch, ich krieg's jetzt gerade nicht zusammen, Live and Let Die ist das, glaube ich, ne? Wo er in New Orleans ist. sagen wir mal so, jemand, der beim N-Wort Schnappatmung kriegt, der sollte das Buch vielleicht nicht lesen aus Gesundheitsgründen. Also da wird nicht nur das N-Wort ausgiebig benutzt, sondern den wird zum Beispiel auch eine starke Sexualität unterstellt und all die ganzen, also es ist schon ziemlich derbe. Also du meinst, da wird zu Recht ein bisschen redigiert, ja? Nee, redigieren würde ich das nicht, eben gerade nicht. Ja, jetzt, weil, was jetzt passiert hat. Ja, aber das ist ja Unsinn. Also das finde ich falsch. Fleming hat so geschrieben ja. Und jeder kann sich entscheiden, ob er das lesen will oder nicht. Ich kann darüber hinweglesen. Also weil ich dieses Buch gelesen habe, sind Schwarze für mich nicht irgendwie weniger wert oder in meinem Ansehen oder irgendwas. Also ich sehe dieses Buch ja als das, was es ist. Es ist in den 40er, 50ern von einem Kriegsüberlebenden, der Geheimdiensteinblick hat, geschrieben. Und das ist von jemandem aus der Upper Class geschrieben. Einem Briten, der einen ganz anderen Blick auf koloniale Befindlichkeiten hat. Also wer liest denn diese Bücher und denkt sich, ja, stimmt eigentlich. Da hat doch dieser James Bond recht. Schwarze irgendwie, also da muss ich jetzt da mal überlegen. Oder was? Ja, der Punkt ist der, es wird einfach nicht mehr gesagt, was das für einen Hintergrund die Leute haben. Oder sie werden einfach nur als Gangster bezeichnet oder als andersartige Leute oder sonst was. Aber nicht halt, es wird halt nicht gesagt, was sie für einen Hintergrund haben. Ja, und die ganze sexuelle, das Rumgeflirte mit den Frauen, das wird auch so ein bisschen auf Eis gelegt. Das findet zwar noch statt, also... Es findet noch statt, aber also halt dünne Bücher, alles ein bisschen moderner dargestellt, in dem Sinne, dass halt ja, der James Bond halt nicht so derbe Sprüche über Frauen macht, vor allem auch nicht über irgendwelche Frauen, die vorbeilaufen, die hübsch sind, zu irgendwelchen anderen Männern. Diese Sachen, die werden alle einfach, ja, die werden einfach mal entfernt, weil die passen einfach nicht mehr in die Zeit. Ja, und das ist klar, ne? Die Familienstiftung von dem, die, die das Geld verdient, die sagen ja, okay, wenn die Bücher sonst nicht verkauft werden, dann machen wir das jetzt so. Aber also ich kenne ja nur die Filme, da gab es so Szenen auch nicht, wo er irgendwelche Weibern das nachgesagt hat oder so. Ja, aber es geht ja hier ums Originalmaterial. Eine Filmadaption ist eine Filmadaption, das Originalmaterial. Ja. Ja, wie ist das dann? Kriegt man die Originalbücher dann nur noch im Antiquariat? Oder gibt der Verlag die Bücher parallel heraus, Originalversion und moderne Version? Nee, die geben halt nur die moderne Version raus. Und das ist ja das Problem bei solchen Sachen. Wenn die alten Sachen ja Teil der Geschichte davon, ne? Halt mit verloren gehen. Das viel bei verloren anderen, gehen oder wie gesagt, Antiquariat, das ist ja recht. Ich erinnere auch nochmal dran an die Spaltung der Tolkien-Fangemeinde, als die neue Übersetzung des Herrn der Ringe von Wolfgang Kriege rauskam, irgendwann in den 90ern, wo dann Worte wie Kiosk drin waren oder ein Frodo und Sam, der Frodo irgendwie Hey Chef oder sowas nennt, wo halt einfach ja Cringe entstanden ist. Und ich sehe das Gleiche hier. Also diese Bücher, also das ist doch auch völlig irre im Sinne von Literaturwissenschaft, weil diese Bücher sind ja so, sie sind ja ein Teil dieser Zeit und die sind ja ein Beispiel dafür, was Sexismus damals war. Und das jetzt da rauszunehmen und weichzuspülen und so zu tun, als hätte es diese Attitüde eben damals nicht gegeben, ist doch total irrsinnig, wenn man sich überlegt, welcher Gedanke dahinter steht, nämlich irgendwie das Ganze besser zu machen. Und jetzt erzählt man den Leuten auf einmal, das ist schon immer so, schreibt das einfach an die Scheune und die Leute müssen es fressen. Wie soll sich denn jemand ein Bild machen, wenn die zeitgenössischen Bücher aus der Zeit so verändert werden, dass sie halt nicht mehr aus dieser Zeit sind? Ja, und hier reden wir über fiktionale Bücher oder semifiktionale oder was auch immer Bücher. Das ist generell halt schwierig. Ich erinnere an ein anderes gutes Buch, was ich auch als Leseempfehlung an alle Leute gebe, aber nur in der Originalversion. Das ist John Perkins' Confessions of an Economic Hitman. Das ist ein sehr gutes Buch. Allerdings wurde das vor ein paar Jahren nochmal komplett überarbeitet und abgeändert, weil der Autor jetzt mittlerweile Geschäftsbeziehungen zu einigen Leuten hat, die halt im Buch vorher sonst schlecht weggekommen wären oder Firmen, mit denen die kooperieren. Und das ist halt das Problem, wenn man sich dieses Buch, das ist an sich ein gutes Buch, aber die neue Version, da ist halt sehr geglättet und die Originalversion kriegst du nur noch als gebrauchtes Buch. Ja. Und bei sowas Weltliteratur wie James Bond, Ian Fleming. Und lustigerweise, der Tannhäuser-Gate spricht was an im Chat, was ich zu Freunden gesagt habe. Es wird wahrscheinlich wieder so Raubdrucke geben, weißt du? Hier, ich habe hier die Original-Flemings. Die sind nicht so richtig geil gebunden, aber es ist alles Original-Tags. Willst du kaufen? Gut, ich meine, die alten Originale, die haben dann Sammlerwert und PDFs halt, ne? Und E-Books. Gibt es ja zum Glück für sowas. Also, ich habe die hier stehen. Wer Interesse hat, ich verleihe die. 10er am Tag seid ihr dabei. Die meisten Bonds habe ich. Schreibt er mir einfach eine Mail, welche ihr haben wollt. Dann hinterlegt er die Sicherheitsleistung dafür und so. Ja, hier haben wir eine andere Autorin, die im Hinblick auf Roald Dahl und Ian Fleming, die beide jetzt ihre Bücher zensiert bekommen haben oder verändert haben, bekommen haben in Retrospektive, schreibt sie, ja, okay, ich schreibe auch gerade an einem Buch. Und in dem Buch, da bin ich irgendwie, ist eine gewisse Lobby auf mich aufmerksam geworden, die möchte, dass ich gewisse Sachen ändere. Und die sagen halt meinem Verlagshaus, dass die mir diese Anweisen geben sollen. Und sie sagt halt, ja, die kriegt halt E-Mails, was sie verändern sollen. Und da steht zum Beispiel drin, ja, wir sind sehr aufmerksam, dass es halt gesellschaftliche Veränderungen derzeit gibt und gerade in unserem Markt und bei dem Thema Body Positivity müssen wir halt besonders aufpassen und deswegen haben wir jetzt einige Sachen, die bitte an dem Skript, was eingereicht wurde, geändert werden muss und da kann sie halt so Sachen wie tubby, also moppelig, ne, fett, das Wort fett kann sie auch nicht mehr schreiben, ne, ugly, crazy, fett, und so weiter und so fort, kann sie einfach alles nicht mehr benutzen. Sie sagt, Also, und sie schreibt über romantische Komödien, die in einem fiktionalen Mittelalter-Ambiente spielen. Halt irgendwelche Lords und Ladies und ja. Und fiktionaler geht es eigentlich gar nicht mehr. Und sie sagt so, ja, sie will im Markt bestehen und deswegen wird sie sich diesen Sachen anpassen. Aber wenn selbst ihr in diesem kleinen Nischenmarkt, sie sagt selber, das, was sie schreibt, ist keine Weltliteratur, aber selbst wenn bei ihr solche Lobbyorganisationen Einfluss machen, dass sie das Wort Fett und sowas nicht mehr benutzen darf, auch dass die Charaktere das halt nicht mehr sagen dürfen in der Selbstbezeichnung. Ja, ich bin so fett wie Henry der Achte, Heinrich der Achte, darf nicht mehr gesagt werden. Und tja, sie sagt, eine Sache, die ihr aufgefallen ist, die halt bedenklich ist, ist, dass sehr viele Autoren jetzt, um gewisse Probleme zu umschiffen, einfach die ganzen Figuren, die in ihren Geschichten vorkommen, einfach viel homogener darstellen. Dann hast du einfach nicht mehr 10 verschiedene Rassen, an denen die dran teilnehmen, weil man beschreibt die ja falsch, irgendwelche Eigenheiten. Ja, das sind dann nur erfundene Rassen, die es ja nicht gibt. So. Und die sind dann auch alle nicht groß und klein, sondern sind alle gleich groß und keiner ist fett, keiner ist dünn, ne, keiner ist traurig. Und sie meint, da werden die ganzen Charaktere sehr homogen gemacht, damit man zumindest die Story erzählen kann und nicht wegen den Charakteren direkt gecancelt wird oder halt im kreativen Prozess die ganze Zeit von den Redakteuren gestört wird, dass gesagt wird, nee, das kannst du so nicht ausdrücken, das darfst du so nicht ausdrücken. Ja, ja, aber das ist das beste Argument für verlass die Konzerne und lass die Konzerne sterben und macht einfach alles dezentral übers Internet, das ich je gehört habe. Weil dann brauchen wir die Verlage nicht mehr. Wenn die Verlage anfangen, ihre Autoren im Vorfeld zu zensieren, brauchen wir keine Verlage mehr. Dann sind die vollkommen und komplett überflüssig. Dann müssen die abgewickelt werden. Weil das ist ja, wo kommen wir denn da hin? Ich meine, welche Stephen King Bücher, die ich habe hier alle stehen, zum Beispiel, oder Terry Pratchett, welche müssen da, was muss da alles raus? Darf da irgendjemand noch schwarz und böse sein? Darf da irgendjemand noch schwul und böse sein? Darf jemand, der weiß und heterosexuell ist, irgendwie noch ein Held sein und am Ende das Mädchen kriegen? Also wir müssen doch eigentlich fast alles ändern. Romeo und Julia ist total toxisch. Die müssen beide überleben und dann gehen sie in eine Kommune und werden polyamorös. Ist doch bescheuert. Das ist ja, am Ende ist es der hier, okay. Beige Cube. Das war doch dieses Meme während Gamergate. Alles ist am Ende Beige Cube, weil darauf kann sich jeder einigen, halt auf einem beigen Würfel. Der ist nicht zu grell, ja, nicht zu scharf an den Kanten und so. Dann ist halt alles nur noch die Abenteuer des beigen Würfels. Genau, der erinnert einen an Vanilleeis. Ja, Thinner, genau, Passierschein A38. Was ist mit Thinner von Stephen King? Ja, ich finde, Geschichte, das wo der Typ verflucht wird. Das bringt halt auch so ein bisschen den Vorwurf, dass die Leute alle zu blöde sind oder die Denke, dass die Leute alle zu blöde sind, irgendwie zu differenzieren oder sowas. Mhm. Ich bin langsam der festen Überzeugung, dass wir es hier damit zu tun haben, dass man den Leuten das kritische Denken abgewöhnen will. Für kritisches Denken brauchst du eben solche Dinge. Du musst wissen, wie damals irgendwie, du musst ein bisschen was über Geschichte und Kultur wissen und wenn du das alles mainstreamst und alle Ist das nicht schon kritisches abmachst, Denken und so? Bleibt nichts über. Was hilft es dann, wenn jemand Goethe liest in der Schule, wenn Goethe nicht mehr Goethe ist? Was hilft das? Was ist das für ein Unsinn? Warum lesen wir nicht gleich Reader's Digest oder wie heißt das auf Neudeutsch da, diese Website, wo man Bücher in 10 Sätzen zusammengefasst bekommt? Sowas Dummes habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Außer vielleicht, sorry, aber Games sind jetzt ein politisches Medium. Das ist auch saudumm. Und zwar so saudumm, dass es im Standard steht. Der Standard ist uns seit längerem bekannt als eine Publikation, die volle Kanne die woke Schiene fährt, vor allem was halt die Gamergate-Themen angeht. Das ist auf einen Redakteur des Standards zurückzuführen, Rainer Siegel. Das hier hat mal Stefan May geschrieben, ist angeblich eine Kolumne, ist aber in Wirklichkeit einfach nur Unverschämtheit. Und solche Artikel waren der Grund, warum Gamergate entstanden ist. Und solche Artikel sind im Zweifelsfall der Grund, wenn es eine neue Runde gibt Und manchmal habe ich wirklich das Gefühl, es wäre Zeit, dass man ein für alle Mal diesen Propagandisten im Journalistenkleid das Handwerk legt. Ja, das Gaming-Jahr 2023 hat turbulent begonnen. Und das ist noch euphemistisch ausgedrückt. Oh mein Gott. Denn gleich mehrmals standen die Werkschaften mehr im Mittelpunkt hitziger Diskussionen als die Werke selbst. Ja, woran liegt das wohl? An Leuten wie euch, die nicht in der Lage sind, ein Werk historisch einzuordnen zum Künstler einzuordnen und zu sagen, okay, das kommt von einem Mann, also weiß ich, was dahinter steckt. Also weiß ich, dann sehe ich das nicht als feindlich, wie der Frauen sieht, sondern sehe das als Einblick in die Psyche eines Mannes. Aber ihr seht das gleich feindlich. Ihr seid nicht in der Lage, ihr habt nicht mal die Grundlagen, um Fiktion im Endeffekt zu verarbeiten, weil ihr zu doof seid, zu verstehen, wann etwas einfach nur Fiktion ist und wann das einen politischen Charakter hat und wie man den vermittelt. Man vermittelt den nicht mit dem Holzhammer. Ja, dann geht es also um Hogwarts Legacy, transfeindliche Aufrufe und dann kommt Atomic Heart. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgeschnitten habt. Das ist ein First-Person-Shooter-Puzzle-Dingsbums, so ein bisschen, wie heißt das heutzutage neudeutsch, Immersive Sim. Kommt aus Russland von einem Studio, das Mantfish heißt. Dem wird jetzt alles Mögliche vorgeworfen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Unter anderem schreibt der Autor hier, so hieß es zunächst, dass über das Game Spieler Daten an russische Behörden, darunter den Geheimdienst FSB, weitergegeben werden. Das wurde vom Studio noch dementiert. Andere Fragen blieben unbeantwortet und dazu zählt auch jene, ob Spielerinnen und Spieler mit dem Kauf von Atomic Heart das russische Militär finanzieren. Der Verdacht drängt sich angesichts der Investorenstruktur nämlich auf. Der Developer hat diese Strukturen weder offen dargelegt, noch hat er sich zum Ukraine-Krieg öffentlich geäußert. Ja, ihr möchtet also, dass ein Studio, dessen Mitarbeiter sich in Russland befinden, sich kritisch über den Ukraine-Krieg äußert, ja? Und euch ist scheißegal, was den Familien von den Leuten dann passiert. Hauptsache, ihr habt euch moralisch einen runtergeholt. Und dann ist da noch der Inhalt des Spiels, in dem in einer alternativen Realität eine utopische Version der UdSSR skizziert wird. Um an dieser Stelle eine oft geäußerte Kritik aus dem Forum aufzugreifen. Ja, wir sind uns durchaus bewusst, dass die UdSSR nicht mit dem heutigen Russland ident ist. Das ändert aber nichts daran, dass in Atomic Heart die Überlegenheit eines Volkes dargestellt wird, das sich seit einem Jahr in einem Krieg mit einem Land befindet. Und dieses andere Land hat vor wenigen Tagen zum Boykott des Blockbusters aufgerufen. Die Überlegenheit eines Volkes wird da dargestellt. I can't even. Soweit ich das verstanden habe, ist das eine Geschichte mal wieder davon, dass sich Roboter selbstständig machen. Und ich glaube, ich habe in den ganzen Videos, die ich dazu gesehen habe, nicht einen Menschen außer dem Spieler gesehen. Was das mit Überlegenheit zu tun hat, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ja. Würde ja zu atomares Herz passen. Hybride Rasse oder so. Ja. Hinweise auf diese Umstände äußerten sich bei vielen Gamerinnen und Gamern in einer Trotzreaktion. Bald kann man nichts mehr kaufen oder genießen, hieß es da mit anderen Worten. Ich will doch nur zocken, der Rest interessiert mich nicht. Warum fühle ich mich so 2014? Ja. Schaltet nächste Woche ein, um es rauszufinden. Dabei geht es in derartigen, auch von der Redaktion des Standard geführten Diskussionen gar nicht darum, etwas zu verbieten, sondern darum zu informieren und mündigen erwachsenen Menschen dadurch eine Entscheidungsgrundlage zu bieten. Ja, und oben drüber sagt ihr, J.K. Rowling ist transfeindlich, dann ist eure Entscheidungsgrundlage halt falsch, aber ihr habt sie halt trotzdem mal vermittelt, ne? Standard, super gemacht, wirklich. Hat es in dem Studio meines Lieblingsspiels Mobbing und sexistische Übergriffe gegeben? Wie viele Mitarbeiter beklagten sich über Überlastung und unwürdige Arbeitsbedingungen? Verdienen die Publisher ihr Geld über manipulative Glücksspielmechanismen? Eine vernünftige Frage. Wie historisch akkurat sind die Darstellungen von Kriegen und absolutistischen Regimen auch in westlichen Spielen? Habt ihr gerade wirklich nach dem weißen Überlegenheitsprinzip der historischen Akkuratesse gefragt, Stander? Ich glaube, ich kann mich noch daran erinnern, wie der Herr Siegel mit auf nicht Bohemia Interactive, Warhorse Studios eingehauen hat, weil keine Mooren im Mähren waren. Mann. Ja. Gaming ist keine Nische mehr. Kann ich bitte einen Euro haben für jedes Mal, wenn dieser scheiß Binse kommt? Es ist schon längst das umsatzstärkste Segment im ganzen Entertainment-Business. Und damit geht einher, dass wir allesamt genauer hinsehen müssen, womit wir es zu tun haben. Ja, ob da Leute gemobbt worden sind. Hast du dir mal überlegt, ob da bei der Produktion deines Müslis morgens Leute gemobbt werden? Oder ob auf der Bohrinsel, wo dein Erdöl gefördert wird für dein fucking Auto, ob da vielleicht irgendwie unmenschliche Bedingungen herrschen? Hast du mal überlegt, wie das Kobalt in deinen Akku oder in dein Handy kommt? Hast du dir das überlegt? Nee, aber Videospiele, ne? Da gibt es ja nur so eine Gruppe, die man eh schon in die Ecke gedrängt hat. Und da kann man noch weiter draufhauen. Das hat immer funktioniert. Fuck off. Wenn ihr Ärger wollt, kommt her. Wir sind alle noch da. Wir sind alle noch da. Sie wollen also auch weiterhin den Atomic Heart auf Roboter ballen? Bleibt ihnen unbenommen. Unsere Aufgabe ist es, ihnen die diskussionswürdigen Aspekte des Spiels zu erklären und direkt zu der Aufforderung für den Boykott zu verlinken. Ja, vielen Dank. Wir liefern somit weiterhin transparent nicht nur Informationen zu den Werken per se, sondern auch zur jeweiligen Entstehungsgeschichte, wenn sie von Relevanz ist. Weil nur ein informierter Mensch auch informierte Entscheidungen treffen kann. Und diese Entscheidungen sind in Zeiten wie diesen so wichtig wie lange nicht mehr. Gezeichnet Faktenfuchs, Faktenfinder, Korrektiv und Stefan May und wie sie alle heißen. Ukraine verlangt den Boykott eines Videospiels. Seid ihr alle noch ganz klar in der Birne? Ja, oder haben die schon gerade den Kopf hören, ne? Das sind die riesig mit den Videospielen, glaube ich. Ja, das hier ist mir gestern vor die Füße gespült worden. Ich weiß gar nicht, wie aktuell das ist. Aber du müsstest mal ein ganzes Stück runterscrollen, bis du zu einer Überschrift namens Land Acknowledgement kommst. Du kannst ja kurz auf den Screenshots mal stehen bleiben. Das Spiel heißt Lancer Tactics, glaube ich. Ist ein Kickstarter-Spiel. Ihr seht schon gleich oben den Roboter vor der Flagge. Und ich fand es halt so lustig teilweise, was sie hier schreiben, also einfach über die Person selber und über das Spiel. Also ich habe schon sehr gelacht beim ersten Satz, ne? Also ich entwickle dieses Spiel, während ich in Portland, Oregon lebe. Okay, ich hätte nicht reingucken sollen. Das Land, das ich bewohne, das wird seit über 12.000 Jahren von vielen Gruppen indigener Völker bewohnt und bewirtschaftet. Zu diesen Gruppen gehören die Multnomah, Tumwater, Wasco, Kaulitz, Kalamet, Klakamas, Chinook, Tualitin, Kalapuya, Watala, Molana und viele andere Nationen, die hier lebten. Dieses Land wurde nie abgetreten, wurde von den Vereinigten Staaten erst vor 170 Jahren gewaltsam besiedelt und hat weiterhin eine der größten Populationen von Ureinwohnern in den USA. Ich erkenne, bestätige und danke den konföderierten Stämmen des Siletz-Indianer, den konföderierten Stämmen von Grand Ronde, den konföderierten Stämmen von Warm Springs und den vielen anderen Nachkommen der Ureinwohner dafür, dass sie ihre Kulturen und Geschichte am Leben erhalten. Also es geht um Videospiele mit Riesenrobotern, ne? Und dann erzählt sich uns die Person, die das programmiert, also dass dort die Bösen fallen mit den Mechs ein und nehmen halt den anderen Leuten das ab und alle sind gay. Also ja, Das sind die Produkte, die diese Leute machen. Sie machen auf Browser-Game-Niveau ein Strategiespiel, in dem halt vor allem alle gay sind. Das ist das Wichtigste anscheinend an der Geschichte. Und es soll auch nicht zu schwer werden. Es ist ein Strategiespiel, soll aber nicht zu schwer werden. Ein Taktik-Videospiel, das in einer Welt des Kampfes gegen Grenz- und Klimagerechtigkeit spielt. Das war der deutsche Übersetzer. Für Grenz- und Klimaungerechtigkeit. Gegen Grenz- und Klimaungerechtigkeit. Jetzt habe ich es richtig. Ja? Wolltet ihr nicht schon immer ein Taktikspiel, das gegen Grenz- und Klimaungerechtigkeit gerichtet ist? Dann geht hier auf Kickstarter und haut rein. Ja. Ist übrigens gefundet natürlich. Portland, Oregon. War das Wasser zu warm und die Leute sind wie die Frösche irgendwie gay geworden oder warum? Ich meine, wie kann das denn ein Hintergrund von meinem Spiel sein? Ja, die Leute sind ganz furchtbar homosexuell. Aus welchem Grund? Was soll das? Also ich habe nichts dagegen, dass ihr das macht. Ich habe nichts dagegen, dass ihr das fandet. Aber erzählt mir doch nicht auf der einen Seite irgendwie, ihr müsstet irgendwie verhindern, dass Spiele als Recruiting-Maßnahme der Rechten irgendwie eingesetzt werden, wenn hier eindeutig andere politische Player auch auf dieses Feld vordringen. Und dazu passt dann Game Doppelpunkt in, gemeinsam gegen Sexismus in der deutschen Games-Branche. Hier haben wir also noch eine nutzlose NGO gefunden. Die haben mir, wenn du runterscrollst, eine Community aus Flinter sowie Unternehmen, die sich gegen Sexismus innerhalb der deutschen Games-Branche einsetzen. Und dann haben sie nämlich ein Manifest aufgesetzt. Wenn du weiter runterscrollst, kommt das Manifest. Und das besteht aus folgenden Punkten. Das können Unternehmen unterzeichnen, ne? Und dann haben sie so ein Siegel von einer NGO wahrscheinlich, wo sie die NGO dann sagt, hey, das sind coole Typen. Also Zero Tolerance, Sexismus hat keinen Raum in unseren veröffentlichten Inhalten, in Klammern. Und was Sexismus ist, entscheidet Jasmina Kuhnke, Kommentarbereichen und Chats und wird konsequent geahndet. Geahndet! Sexismus wird geahndet! Wo sind wir denn hier? Lohngleichheit, Gehälter werden regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst, um den etwaigen Gender Pay Gap zu schließen. Ja. Wenn da Leute auf der gleichen Stelle arbeiten, müssen die sowieso schon gleich bezahlt werden, nach Gesetz. Aber intern und extern wird auf eine genderneutrale Sprache geachtet. Aber es will uns ja keiner zum Gendern zwingen, nur irgendwelche NGOs, die dann irgendwelche Gütesiegel vergeben, wo irgendein Ministerium dann von abhängig macht, ob Geld in ein Spiel gesteckt wird oder nicht. Verkehr. Das Unternehmen unterstützt jegliche Zuwendungsarbeit, Erziehungs- und Pflegearbeit im familiären Kontext. Ja, ist eine vernünftige Idee. Ich wette, dahinter steht wieder, dass die Frauen am meisten betroffen sind. Hygieneartikel, ja, natürlich. Mitarbeiter werden kostenfreie Hygieneprodukte im Büro zur Verfügung gestellt. Ich benutze meine recht teure Rasierseife und ich hätte auch gern so einen ordentlichen Hirschhornpinsel. Ja, genau. Ich brauche mal wieder ein neues frischen Job oder so. In Zukunft wird versucht, folgenden Zielen näher zu kommen. Männerquote von maximal 50% auf allen Ebenen. Flinter sollen 50% der Belegschaft ausmachen. Flinterstone. Soll das jetzt ein neues Wort für Frauen sein, oder was? Das ist irgendwie Frauen, Lesben, so. Intersex. Asexuell. So, ja. Irgendwas. Trans. Non-binär, trans, asexuell oder sowas. Boah. Ja. LG HDTV habe ich heute irgendwo gelesen. Das ist die neue Abkürzung. Aber den Mitarbeitenden wird ein externer, interner oder externer oder doch in. Diese Doppelpunkte bringen mich durcheinander. Ansprechpartner in für Beschwerden und zur Beratung gestellt. Ja, klar. Kann sich auch jeder Laden leisten, irgendwie. Da noch einen tollen, aber es stimmt, das könnte einer von euch sein, der dann so ein Ansprechpartner ist, ne? Für eurer Beschwerden. Agentur. Für irgendwelche Beschwerden. Mhm. Ja, oder für Beschwerden über diese NGO hier. Und dann werden den Leuten noch Schulungen in den oben genannten Punkten angeboten, also Zero Tolerance, Lohngleichheit, genderneutrale Sprache, Haircare und vielleicht sogar Hygieneartikel. Zero Tolerance kann ich besonders gut leiden. Das ist sehr fair. Ja, ja. Und das Lustige ist, Hauptakteurin dieser Geschichte scheint eine Managerin von so einer Influencer-Firma zu sein, nämlich Newbase. Ein Schelm, wer glaubt, dass die ihre Kartei auf Speaker und SpeakerInnen ausweiten will. Aber wenn man die Strukturen schon hat, liegt ja nahe. Ne? Kann man auch vielleicht ein bisschen Staatskohle abgreifen. Jetzt komme ich gar nicht mehr zur Pause irgendwie. Hast alle meine Dinger nacheinander reingeknallt. Musst du das nächste Mal ein bisschen weitere Themen abdecken. Ja, aber das hier ist auch ein so saudummer Artikel. Da habe ich auf Twitter schon einen längeren Thread zugeschrieben. Geht wieder mal um J.K. Rowling, wieder mal öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und hier wird eine völlig abstruse, meiner Meinung nach völlig abstruse Parallele gezogen, nämlich mit dem sogenannten Fettmilchaufstand 1614 in Frankfurt. Und die Geschichte mit den Gnomen, denen wird irgendwas gestohlen in dem Film, ein Horn. Und auch der jüdischen Gemeinde in Frankfurt soll während dieses Aufstands ein Horn entwendet worden sein, ein heiliger Gegenstand, also ein ja, religiöser Gegenstand. Und hier wird halt dann von irgendeiner Hobby-TikTok-Historikerin, sie ist Historikerin, ich will nicht Hobby sagen, aber die Dame macht außerdem queere Inhalte auf TikTok, kommt ja, einem ganz komisch vor. Genau, ja. Die sich beim chinesischen TikTok gegen Rassismus und Antisemitismus einsetzt, ne? Das ist super, super Quelle. Ganz tolle Quelle. Genau, also die Expertin ist schon mal meiner Meinung nach mehr als voreingenommen dem Thema gegenüber. Um in Hogwarts Legacy voranzukommen, müssen die Spielerinnen und Spieler außerdem ein Kobold-Artefakt sammeln, das wie ein klassisches jüdisches Instrument, ein Shofar, aussieht und von den Kobolden der Storyline zufolge 1612 entwendet wurde. Und dann sagt, ja, aber 1612 fand auch in der Realität eine Revolte statt. In diesem Jahr begannen in Frankfurt judenfeindliche Unruhen, die 2 Jahre später im Fettmilchaufstand endeten. Und auch die Gnome in Harry Potter, die machen ja sowas. Dann geht es hier halt um die antisemitischen Vorwürfe. Da gab es halt diesen Vinzenz Fettmilch, der den jüdischen Bankiers halt Wucherzinsen vorgeworfen hat und immer mehr Leute aufgewiegelt hat. Und es gab immer wieder Pogrome und Plünderungen. Alles nur Zufall, fragt hier der Hessische Rundfunk. Alles nur Zufall, fragt er und guckt dich kritisch an. Und kann ein Fantasy-Spiel fernab der Realität überhaupt antisemitisch sein? Und dann holt er noch einen zweiten dazu, Autor und Publizist Ruben Gerschikow. Fantasy und Realität lassen sich nicht voneinander trennen. Ja, das Problem sehe ich oft bei Menschen wie dir, Ruben. Aber nicht in der Art, wie du das meinst. Fantasy wird von Menschen erschaffen und resultiert aus den Gedanken, die Menschen haben, sagt er. Die entstehen nicht im Vakuum, füge ich in der gleichen Stimme hinzu. Wenn für antisemitisches Gedankengut von real existierenden Menschen in Fantasy oder Fiktion umgemünzt werden können, ist diese Ideologie trotzdem transportieren und Menschen darin bestätigen, antisemitisch zu handeln. Weil ich ja ein Buch über Zauberer lese und dann denke ich mir, ja, stimmt, die Juden. Ich meine, habt ihr den Schuss nicht gehört, Hessischer Rundfunk? Dann wird gesagt, ja, die antisemitischen Vorstellungen sind in Deutschland aber weit verbreitet. Und dann kommt diese Frechheit hier. Verband der jüdischen Gemeinden, Anzeichen uneindeutig. Abgesehen davon, dass das hier die Betroffenen sind, die man oben in die Überschrift hätte schreiben sollen und nicht irgendwelches Geschwätz. Auch der Landesverband der jüdischen Gemeinde in Hessen erkennt im Spiel Hogwarts Legacy keine ernsthaften antisemitischen Bezüge. Es sei mit entsprechendem Aufwand zwar möglich, historische Bezüge herzustellen. Ach was. Entsprechendem Aufwand, den hier nur die Autoren hier getrieben haben. Anzeichen seien aber zu dünn und uneindeutig, um den Spiel oder den Schöpfern einen Vorwurf machen zu können. Man sehe deswegen keinen Handlungsbedarf. Und wie abartig das hier ist, mit dem Anzeichen uneindeutig oben drüber in der Überschrift, ja. Und dann steht da halt was ganz anderes im Endeffekt. Die Anzeichen seien zwar zu dünn und uneindeutig, aber dann kommt halt noch der ganze Rattenschwanz danach. der meiner Meinung nach in die Überschrift des ganzen Artikels gehört hätte. Also eigentlich wäre die Überschrift gewesen, jüdische Gemeinde sieht keinen Antisemitismus bei Hogwarts Legacy. Das wäre die vernünftige Schlagzeile in einem vernünftigen Artikel gewesen. Aber die Spielemacher müssen Verantwortung übernehmen. Ja, genau. Und sich kritisch hinterfragen, welche Bilder sie auch unbeabsichtigt reproduzierten. Kunstfreiheit. Kunstfreiheit, TikTok-Historikerin. Hast du davon schon mal gehört? Ist dir der Begriff in irgendeiner... Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte gerade. Ob gewollt oder nicht gewollt. Vielleicht fördert die Debatte um Harry Potter auch, dass wir differenziert darüber sprechen können und nicht direkt von vornherein sagen, das ist Antisemitismus. Ja, das Gefühl habe ich nicht, weil der am lautesten schreit und vor allem der am lautesten Antisemitismus schreit, kriegt in Deutschland halt immer noch eine Bühne geboten. Das sehen wir oft genug. Ja, oft aus wirklich auch Gründen, die wirklich Antisemitismus beinhalten. Aber in dem Fall schreien diese Leute, das ist wie der Junge, der immer Antisemitismus gerufen hat. Ja, aber das ist ja immer Antisemitismus. Auch mal darauf hinweisen will, dass es halt auch sein kann, dass sie hier diesen Herrn auch im Sinne des Narrativs so ein bisschen hier zitieren. Weil, ja, also es kommt mir so ein bisschen spanisch vor, auf jeden Fall. Ja, also aber wieder mal so ein übliches Ding, wo sie sich halt vorher überlegt haben, was hinterher mal rauskommen soll, nämlich irgendwas mit Antisemitismus. Und wenn wir das oft genug erwähnt haben, dann wird es schon irgendwie kleben bleiben. Und wenn sich einer beschwert, dann können wir ja sagen, nee, wir haben ja gesagt, das muss man differenziert sehen. Und wenn man es in Wahrheit nicht differenziert sehen muss, sondern das wird da einfach reinprojiziert von euch. Und hier die eine Dame, die Mitarbeiterin von Frau Teuteberg ist, beim Bundestag, ich habe jetzt schon wieder ihren Namen vergessen, aber die ist auch bei diesen irgendwas mit junge jüdische irgendwas, ich glaube Studentenbund oder irgend sowas aktiv. Nagelt mich damit nicht drauf fest, aber die hat auf jeden Fall gemeint, wenn man bei diesen Kobolden Juden sieht, dann hat man selber, ist man selber halt das Problem, weil dann will man das da halt sehen. Aus den Leuten. Das kommt aus ihnen selber, ja. Und ganz unten unter dem Artikel konnte man einen kurzen Anschnitt sehen von Roger Waters. Aber die Zuschauer konnten den, glaube ich, nicht sehen, weil die Affen davor waren. Und das passt ja dazu, weil in Frankfurt das Konzert von Roger Waters soll ja abgesagt werden, weil er angeblich Antisemit ist. Finde ich schwierig. Er sagt selber, er ist keiner. Und vielleicht kann man die Musik auch mögen, egal wie er zur israelischen Siedlungspolitik steht, und ich finde es gegenüber den Menschen, die den gerne sehen würden, halt einfach ein bisschen traurig, ne? Ah, inzwischen ist es endgültig abgesagt, oder was? Okay. Na dann. Ich hoffe, er kriegt eine gute Entschädigung. Kulturmarxismus 1.0. Dude, wo ist meine Dudley? Ich bin eine Frau ohne Menstruationshintergrund, aber mit Herzblut in der Regel. Was sagen Sie zum Fall J.K. Rowling, wollen wir jetzt wissen, für die Leute, die uns nur zuhören? Eine Hexendiktatorin, die Angst davor hat, aus der Besenkammer herauszutreten. Ein immer wiederkehrendes Thema. Ich respektiere die Meinungsfreiheit. Die ist in einer Demokratie ein wirklich hohes Gut. Aber es gibt auch die Meinungsverantwortung, Schachmatt-Atheisten. Es gibt auch die Meinungsverantwortung. Und wenn jemand mit dem Ansehen von J.K. Rowling, K für Karen übrigens, sie ist eine Karen. Solche Sachen. War Karen nicht auch irgendwie rassistisch oder so? Sollte man das nicht auch nicht mehr benutzen? Ja, aber das steht doch jetzt gerade an der Scheune. Ich war heute noch nicht an der Scheune. Was sie damit ja wahrscheinlich sagen möchte, ist, ja, die Rechten, die sie jetzt unterstützen, die müssen doch wissen, dass sie eine Karen ist und hihihi, und das stört sie doch sonst auch und hahaha. In die Weltschicht werden immer mehr Menschen sterben. Die Menschen sterben wegen J.K. Rowling. anderen Ende das sehen wir schnell. Des Tweetes werden Menschen am anderen Ende des Tweetes werden Menschen sterben. Wisst ihr Bescheid? Ja, geistig sehr gesund, würde ich sagen, auf allen Ebenen. Ja, das ist ein super Beitrag hat hier der Schweizerische Öffentliche Rundfunk versendet. Bei Dreisat, so wie es aussieht. Ja, obwohl, da steht Kulturzeit unten drunter. Also. Ja, Kulturzeit ist Dreisat. Ja, aber Kulturzeit ist auf WDR, oder? Nein, Kulturzeit ist Dreisat. Kulturzeit kommt immer, das habe ich schon öfter gesagt, habe ich früher richtig gerne geguckt, weil das waren wirklich gute Kulturnews. Auf Dreisat ist inzwischen ein Walker-Scheißdreck. Kann man sich nicht mehr angucken, ohne das kurz zu kriegen. Ja, aber bei GamerGate ist halt schon ganz schlimm. Ich denke, GamerGate ist auch indirekt dran schuld. Ja, ja, und dann haben wir hier Fox News, deswegen nehmen wir es mit einem Gran Salz. Hershey's hat sich gedacht, zum Weltfrauentag in Kanada machen wir doch mal eine Kampagne. Und dazu haben sie das Gesicht der Person auf dem Bild gehabt. Und jetzt haben sie wohl auf Twitter einen ziemlichen Backlash bekommen, dass es halt jetzt irgendwann noch mal gut ist. Und dass es am Frauentag halt mal eben nicht um Männer geht, die sich gerne als Frau fühlen oder auch zu einer Frau umgestalten lassen, sondern um Frauen, also um Frauen im herkömmlichen, im traditionellen, im hergebeim reaktionären Nazi-Sinne. Und ja. Und Hershey's hat da wohl ordentlich Flak gekriegt, obwohl, wie gesagt, es ist halt Fox News. Die hoffen auch, dass Hershey's dafür ordentlich Flak kriegt. Deswegen, ja. Hershey's Kanada hat sich gegenüber Fox News nicht dazu geäußert. Und ja. Ich mag Hershey's Cookies and Cream wirklich gerne, aber das hier finde ich auch. Hershey's. Ist auch ein bisschen traurig einfach. Ja. Warum? Weil es ist doch nur der eine Tag. Warum könnt ihr da mal nicht auf irgendwelche Transmänner fokussieren? Oder Transfrauen? Wie sich alle reinhängen, ne? Furchtbar. Ja, und weiter geht die lustige Fahrt auf dem Kulturmarxismus-Karussell. The Dungeons and Dragons Movie unintentionally emasculates its leading man. Der Dungeons and Dragons Film kastriert absichtlich seine männlichen Hauptfiguren. Ein Artikel, der uns großen Spaß machen wird, das merke ich schon an der Überschrift. Aber gleich im ersten Satz kommt die Entwarnung. Also man hat mit den Leuten gesprochen, die sagen schon, wir haben Spaß daran, männliche Charaktere zu entmännlichen. Ist aber nicht aus woken Gründen, sondern wir finden das einfach lustig. Also nicht woke, ihr könnt uns mit woke, könnt ihr uns gar nicht, wir finden das einfach nur lustig. Das ist, und ich zitiere wörtlich, funny and fresh. It's funny and fresh. Männer als bumbling idiots, die von Frauen gerettet werden müssen, ist funny and fresh. Und so innovativ. Wann war Ghostbusters? 2016? Das war so die Spitze der Welle, glaube ich. Ne? Ja, das war der erste Auslaufer. Funny and fresh, einem Trend von vor 6 Jahren nachgelaufen, der damals schon gestunken hat. Super Idee. We like our male heroes to be challenged and not simply heroic. Ja, nee, weil wenn ich mal so gucke in meine Filmvergangenheit, dann sehe ich einen Snake Plissken und der war sicher jetzt nicht irgendwie nur einfach ein Held. Und ich sehe selbst einen Conan, der ein Sklave war und der da draußen einen Teil seiner Motivation bezieht. Ich sehe, keine Ahnung, Captain Picard, der mehr als einmal irgendwie entscheiden musste, was mache ich denn jetzt? Wer springt über die Klinge? Wie kriege ich uns hier? Die sind alle challenged. Ihr seid nur zu dumm, um solche Charaktere zu schreiben. Ihr seid einfach nicht in der Lage. Aber nicht von der internen Kommunikation. Da sind die nicht gechallenged. Weißt du? Heißt es immer, ja, Chef, wir machen sofort oder so. Das stimmt ja ein bisschen, aber ich finde auch nicht, dass das eine Challenge nötig ist. Im Gegenteil, man sollte ja seinem Vorgesetzten gerade mal Militärwelt auch folgen, ne? Anstatt dann dauernd irgendwie challenging Diskussionen aufzuführen. Ne? Schwachsinn. Ja, nee, challengen ist ja eher in dem Fall eher als eine Art Herausforderung an sich selber. Also, dass der Mann halt eben nicht hingeht und schon alles kann. Aber genau, ja, das ist doch das Problem, das, was wir zum Beispiel bei Rey haben oder bei Miss Marvel oder wie die Tante da heißt, Captain Marvel. Dass das eben solche Figuren sind, die aus dem Nichts kommen und perfekt sind und alles können und überhaupt, wogegen ein gewisser Herr Skywalker sich halt erstmal hocharbeiten musste, das stimmt, und Steine durch die Gegend levitieren und all so Scheiß. Für die Weibchen hatten sich in Grenzen, ne? Die Herausforderung für die Weibchen hatten sich in Grenzen, ne? Ja. Ich meine, ich hatte eh keine High Hopes für den Film. Ich fand es ganz lustig, dass Hugh Grant irgendwie mitspielt und dass sie wohl auch Jeremy Irons dazu gekriegt haben, mitzuspielen. Einfach weil der in dem ersten Versuch, einen Dungeons & Dragons Film zu machen in den 90ern, so unglaublich campy war. Hier ist ein guter Artikel, den ich eben empfehle, mal zu lesen, der sich fragt, was mit diesen Drag-Shows für Kinder abgeht. Ich will da gar nicht, YouTube findet das auch sicher nicht lustig, wenn ich das mache. Ist im Spectator gewesen, heißt The Sinister Rise of Drag Shows for Children, kann man sich wunderbar mit Autoübersetzer auf Deutsch übersetzen lassen. Und ich beweise das, indem ich das tue und einen Absatz draus mal oder zwei vorlese. Die neueste Inkarnation ist der Kaba Baba Rave, ein Kabarett-Sinnes-Rave für Eltern und ihre Babys im Alter von 0 bis 2 Jahren, der in London aufgeführt wurde und bis am 11. März in Waterloo auftreten sollte. Kürzlich kam ans Licht, dass die Show versprach, ein kleines Stück Nachmittagsvergnügen zu bieten, vollgepackt war mit halbnackten Drag-Acts, die Bondage-Ausrüstung, Tangas und Nippelquasten vor Kindern trugen. Die Darsteller benennen sich oft nach anzüglichen Sexakten. Nichts bleibt der Fantasie überlassen. Nun, am schockierendsten versuchten sie, ihre sexualisierten Darbietungen damit zu rechtfertigen, dass die Babys sowieso zu jung seien, um zu wissen, was passiert. Es versteht sich von selbst, dass Babys in jungen Jahren nicht in der Lage sind, die Handlung eines komplizierten, zum Nachdenken anregenden Films zu begreifen. Ja. Und damit entlasse ich euch in die Dunkelheit, würde ich sagen. Ja. Wenn ihr mehr wissen wollt, lest den Artikel. Aber mir war danach ein ganz kleines bisschen übel, wenn ich das mal untertreiben darf. Aber wohl ein kleines bisschen übel. Kommen wir zur feministischen Außenpolitik. Juhu! Ja, das ja, alle viele Sachen dazu eingereicht, wo überhaupt nichts drin stand, was wir nicht sowieso schon alle wissen. Ich habe mich ja mal für diese Phoenix-Runde entschieden, die jetzt vergangene Woche gelaufen ist. Habe mir ein paar Timecodes aufgeschrieben und da werde ich euch jetzt mal ein paar Ausschnitte draus vorspielen. Beginnen wir mit diesem hier. Nur kurz angemerkt, es ging ja weniger um das, was die Leute wissen, sondern um das, was sie glauben. Ne? Ich finde, dass ja vieles nicht ganz richtig hat. Dass der Anspruch natürlich so gewaltig ist, dass man eigentlich daran scheitern muss. Diese Leitlinien haben ja eine innenpolitische Komponente, was die Auswahlkriterien angeht für das Auswärtige Amt. Das kann natürlich das Auswärtige Amt in seiner Souveränität festsetzen. Finde ich auch seltsam, dass bei der Einstellung dann schon nach Diversitätskompetenz gefragt werden soll. Finde ich kurios, aber bitteschön, wer es machen soll, das möge es tun. Aber das andere ist doch diese Überreizung des außenpolitischen Spielfeldes. Dass man einfach sagt, wir wollen weltweit uns dafür einsetzen, für geschlechtergerechte Gesellschaften. Wir wollen auch zum Beispiel, was ich für sehr gefährlich halte, wir wollen im Ausland eigentlich nur dann an öffentlichen Panels teilnehmen, wenn die mehr oder minder geschlechterparitätisch besetzt sind. Da wird jetzt viel drüber gestritten. Und das halte ich für einen fast schon geschlechterpolitischen Wilhelminismus, dass die Deutschen dann gewissermaßen dort einschweben und sagen, ja, wir haben schön paritätisch unsere Kommission besetzt, was sie hier machen können, völlig in Ordnung, aber dann gleichzeitig den Gastgebern sagen, vielleicht nehmen wir an diesen Panels nicht teil, weil eben dort keine geschlechterparitätische Besetzung gewährleistet ist. Wie will man dann den Reden, in Afghanistan vielleicht, im Iran, in Marokko, in Tunesien, und es kommt eben auch viel Kritik von Seiten von Afrika-Experten, die sagen, ihr macht euch dort diplomatische Türen zu, durch die dann mit großem Bravour vielleicht China einmarschiert und dann ist der deutsche Platz leer, weil das Panel nicht geschlechterparitätisch besetzt war. Ja, das war der Herr Kissler, der einzig von, na gut, die dampfen der CDU war jetzt auch nicht unvernünftig, aber halt der auf jeden Fall am meisten Konter gegeben hat zu den beiden Damen, die wir da auf der rechten Seite sehen. Einmal die Frau Lunz und dann eine Dame, ich glaube Spellenberg oder so heißt sie, von den Grünen, ist die Dame. Ja, und der Herr Giesler hat auf jeden Fall hingewiesen auf die Probleme, die man damit hat, wenn man jetzt so wie in diesem Beispiel halt sagt, dass, ja, wir nehmen nicht teil an irgendwelchen Panels, die nicht paritätisch besetzt sind. Also, ja, wo da gibt es ja angeblich, sollen sie dann das per Korridor regeln, ne? Also, weiß ich nicht, zwischen 30% und 50% oder sowas mindestens dann wahrscheinlich haben. Aber es kann ja trotzdem bedeuten, dass das häufig nicht zustande kommt. Ja. Dass sie sich dafür weigern müssten. Beispiel ja. Afghanistan halt zum Beispiel. Mhm. Oder wollen sie ich würde nur sagen, dass das nicht ganz so eng ist halt. Ne? Aber trotzdem natürlich kritikwürdig. Ich möchte diesen Punkt aufs Schärfste ins Gegenteil umdrehen und tatsächlich auch dem widersprechen, was Sie gesagt haben, weil unsere feministische Außenpolitik ist keine Erwartungshaltung an andere Staaten. Und das machen wir gerade auch in dem deutlich, indem wir auch ganz klar anerkennen, dass auch wir unsere Hausaufgaben noch machen müssen. Sowohl das Auswärtige Amt in seinen eigenen Strukturen, als auch, und das wird ja in den Leitlinien auch anerkannt, dass Deutschland selber in den verschiedensten Punkten in feministischen Bereichen, nicht nur bei Frauenrechten, immer noch Nachholbedarf hat. Und deswegen ist die zweite Säule, wenn man das so will, von feministischer Außenpolitik ja ganz klar postkolonial, dekolonial, anzuerkennen, welche Rolle Deutschland, welche Rolle Europa in der Vergangenheit weltweit gespielt hat als Kolonialmacht, das ist essentiell, um auch die Machtstrukturen heute zu verstehen und eben zu verändern. Aber dann kann und das ich ist doch der Ja, das ist... ist das so, ja. Wir haben so viel Nachholbedarf in feministischen Dingen, nicht nur was Frauenrechte angeht, das ist schon mal eine gute Formulierung. Den Sachen, an die die glauben eben, ne? Ja, wie war der Spruch von Frau Schwupp? Das, was wir wollen, ist der Maßstab für Feminismus. Gleichberechtigung wollen wir ja sowieso und das reicht uns aber eben noch nicht. Und das ist auch die feministische Außenpolitik. Das ist halt eben Macht für uns, ne? Jede Menge Macht, weil wir das einfach verdient haben. Neue wir gucken Stellen, unser Geschlecht und das muss ja dann reichen. Na, und es geht ja auch die ganze Zeit um, also Kissler hat direkt in seiner ersten Ansage, die wir jetzt hier nicht dabei haben, schon gesagt, dass es halt eine ideologische Komponente gibt, der er halt widerspricht. Und das schien da jetzt eben auch schon der Antwort von ihr durch und das wird gleich noch deutlicher werden, dass sie das natürlich ganz furchtbar finden. Ne? Aber so scheiße damit reinweben wie dekolonial und wir sind ja auch so böse und für alles Übel in dieser Welt verantwortlich. Na, das geht natürlich, aber das hat natürlich überhaupt nichts mit Ideologie zu tun. Ne? Das ist einfach nur Frauenrechte. Ne? Ja, es ist einfach Wahrheit. Mehr ist es ja nicht. Also viel Spaß in der Ampelregierung, die zerren ja aus allen möglichen Lagern an ihm. Ich finde einfach, dass das Jungteam falsch und fast schon unanständig. Man müsse Feminist sein, um ein Demokrat zu sein. Oder man müsse ein Feminist sein, um sich für Gleichberechtigung einzusetzen. Das ist ein Framing der feministischen Schule, dass ich hier jetzt mal für viele Leute, die keine Feministen sind, aber trotzdem gute, aufrechte Demokraten mal mit aller Entschiedenheit zurückweisen. Wir haben, glaube ich, genug zu tun weltweit. Da bin ich bei der Diagnose völlig dabei, die liberalen Demokratien zu stärken. Und das geht natürlich nur mit Gleichberechtigung. Das ist doch völlig klar, aber Feminismus, also praktisch alle Ausnahmen daran zu messen, inwieweit sie auch und vor allem Anliegen des Feminismus dienlich werden. So steht es ja drin in diesem Papier. Also Gender Mainstreaming soll es geben, Gender Budgeting und auch eine ganz klare Einstellungspolitik im eigenen Haus. Das finde ich eben dann doch mit einem großen ideologischen Überschuss getrieben, muss ich klar sagen. Es ist hier für Sie heute natürlich ein großes Fest. Sie haben da lange dran gearbeitet. Ist heute für Sie ein großer Erfolgstag. Es wird gewissermaßen eine Regierungsdoktrin. Glückwunsch. Aber es gibt viele Menschen, die uns jetzt vielleicht auch zugucken und die sagen, also irgendwie Feminismus, verstehe ich nicht so recht, worum es da geht. Ich bin trotzdem ein aufrechter Bürger dieses Landes. Ich wähle, ich zähle, zahle meine Steuern. Jetzt hat aber Frau Spiller gerade gesagt, der Begriff ist bewusst gewählt worden, auch in etwas provokativer Absicht. Ja, da bin ich Absicht, ja immer für zu haben, für Provokation. Auch klar, Dynamik in die Abläufe zu bringen. Aber ganz der Begriff ist gewählt worden, um Dynamik in die Abläufe zu kriegen. Ja. Das ist eine schöne Beschreibung. Mich auch immer gewundert. Ja, aber wenn sowas sonst gemacht wird, ist es natürlich eine Kampagne, ne? Ja, das heißt aber auch, dass irgendwie andererseits jetzt keine Dynamik drin wäre. Und das stimmt doch auch alles überhaupt nicht. Sind die irgendwie inaktiv, die Leute, die sich da um Ukraine oder sowas kümmern? Oder machen die bis jetzt nichts? Dann, die kriegen nur aber Geld dafür. Warum machen sie denn nichts oder so? Das stimmt doch alles überhaupt gar nicht. Na? Die Frage mit Feminismus und Demokratie. Ja, also mir reicht das Grundgesetz. Es geht um Gleichberechtigung, es geht schon mal nicht um Gleichstellung, es geht um Gleichberechtigung aller Geschlechter, nicht darum, dass der Staat da permanent eingreift. Ich finde Gleichstellung bereits als ein übergriffiges Verfahren, Gleichberechtigung, statt gleiche Stadtbedingungen, selbstverständlich keine Benachteiligung aufgrund des Geschlechts. Anerkennung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das reicht. Da braucht es kein feministisches Zuckerl obendrauf, das im Zweifelsfall eben doch sich dem Wirken von interessengeleiteten Gruppen verdankt, die weite Teile der Bevölkerung eben nicht mitnehmen. Und auch international, da haben Sie recht, da brauchen Sie Partner. Ich glaube allerdings, dass man mit einem solchen starken programmatischen Überschuss, ideologischen Überschuss, vielen Menschen, auch Ausland, gerade im Ausland, die Tür vor der Nase zuschlägt. Ich glaube, wir werden vielleicht in 2-3 Jahren noch mal hier sitzen und wir sagen, es hat leider nicht so viel gebracht, diese feministische Außenpolitik. Sie hat Brücken vielleicht eher eingerissen als gebaut. Wir werden sehen, ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber ich sehe hier wirklich diesen Überschwang des weltanschaulichen Wollens aus Deutschland. Gut zusammengefasst. Und ich weiß es ja, hatten wir letzte Woche schon kurz von anderen Artikeln oder Berichten und so weiter, dass das da auch nicht mehr so gewollt wird, dass die Deutschen mit ihren Belehrungen da echt ein bisschen auflaufen mittlerweile. Ja, habt ihr schon gesehen, die Frau Lunz mit ihren großen Kulleraugen. Also ich habe jetzt natürlich alles weggelassen, was sie da jetzt bisher gesagt hat, aber sie kommt jetzt gleich nochmal zur Sprache. Was sie natürlich gesagt hat, sind genau diese Dinge, ja, wie können sie denn dagegen sein? Das ist doch nur Gleichberechtigung, da kann doch niemand dagegen sein, das geht doch gar nicht, das ist doch nur Menschenrechte sind das doch nur. Da kann auch keiner dagegen sein. Ich weiß es nicht. Und dann klimpert sie mit ihren Äuglein. Definitiv nicht dadurch in Frage gestellt, weil ich denke, dass, und ich komme gleich gerne noch zur Ukraine, dass wir gerade sehen, wenn wir uns die verschiedenen Konflikte auf der Welt anschauen, die verschiedenen Krisen, und wir sind ja immer noch in multiplen Krisen, selbst wenn die Covid-Pandemie jetzt vorüber scheint, haben wir die Klimakrise, wir haben diverse Probleme auf der Welt, mit der wir uns beschäftigen müssen. Und gerade die Klimakrise wird uns in der Zukunft, wenn wir uns jetzt nicht wirklich darum kümmern, noch vor viel, viel größere Probleme stellen, weil sie andere Krisen noch einmal ins Unermesslichste steigert. Deswegen ist es auch kurzfristig, also es ist einfach zu kurz gedacht, wenn wir jetzt sagen, wir können jetzt Geld nur für Verteidigung, nur für militärische Aspekte von Sicherheit ausgeben. Ich finde es richtig, dass wir gerade Geld für militärische Sicherheit, gerade in Solidarität mit der Ukraine ausgeben. Aber auch das heißt nicht, auch das. Aber das heißt nicht, dass wir für andere Punkte, für andere Probleme, die weiterhin parallel existieren, kein Geld ausgeben dürfen. Denn das ist ein Bumerang, der kommt auch zu uns selber zurück. Das ist nicht nur Gutmenschtum oder Ideologie, das kommt auch auf uns selber zurück. Und in Bezug auf die Ukraine, ich denke, viele Feministinnen, gerade viele Anhängerinnen von feministischer Außenpolitik, standen in den ersten Tagen oder in den Ende Februar letztes Jahr vor der Frage, was bedeutet denn jetzt feministische Außenpolitik, wenn es zu spät ist für Prävention? Weil feministische Außenpolitik, und das sehen wir ja auch in den Leitlinien, häufig ja einen sehr präventiven Gedanken hat, gerade mit Blick auf zivile Krisenprävention und andere Maßnahmen. Was bedeutet das, wenn es zu spät ist? Und das eine sind natürlich humanitäre Hilfe, gerade da gendersensibel zu achten. Zum Beispiel ganz banal daran zu denken, dass Kinder manchmal Windeln brauchen, dass Frauen Binden und Tampons brauchen. Das klingt banal. Aber ey, sind die alle blöd oder was? Sind nicht alle blöd und denken nicht dran, dass Kinder Windeln brauchen? Das ist doch völliger Unsinn. Das hat bei Katastrophenlieferungen in der Vergangenheit nie jemand bedacht, Mammon, weil die keine Frauen waren. Das ist einfach so. Männer wissen das auch nicht. Sind so hohl. Es ist unsagbar. Ja, da kann ich halt auch mit meiner halt die ganze Zeit zu behaupten, dass die Männer das nie gemacht hätten oder so. Das ist wirklich eine Unverschämtheit. Ja, da kann ich halt auch mit meiner Erfahrung, ich war ja mal Rotkreuzhelfer gewesen und da ist das ja mit Zivilschutz. Ihr habt Tampons, ihr habt Windeln, ne? Und diesen ganzen Kram, genau. Ja, Hammer. Ja, denke ich mir noch. Ganze Autos von voll. Und diese Behauptung, dass das überhaupt keine Rolle spielen würde, und auch jetzt im Zusammenhang mit der Ukraine sieht man das ja auch wieder, so als ob dieses Credo von Frauen schützen und Kinder schützen nicht schon seit etlichen Urzeiten passieren würde, so als ob das niemand darüber gedacht hat, aber jetzt kommen die Feministen und sagen, hier, denk mal an die Frauen auch, und alle fassen sich an den Kopf und sagen, boah, ach ja, die gibt's ja auch noch, oder was? Und Kinder, ja Mensch, stimmt eigentlich, ne? Ja, das ist so hanebüchener Schwachsinn, also das tut echt weh. Ja, ich erinnere mich auch an dieses Argument, dass irgendwie 80% der Flüchtenden weiblich werden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber es ist überhaupt gar keine Ideologie, ne? Es ist gar keine Ideologie, kein bisschen. Deswegen, wie wir auch gerade gehört haben, ne, Klimakrise und so, ne? Aber das ist überhaupt nichts, das hat überhaupt gar keinen ideologischen Punkt. Nee, gar nicht. Kein bisschen. Haben, das ist aber de facto nicht immer so. Und dazu gehört aber auch natürlich der Schutz von ZivilistInnen. Der Schutz der Bevölkerung in der Ukraine. Und das ist momentan eben mit Waffen zu unterstützen. Also heißt das eher ambivalent zu sein? Ja, na also um das nochmal zu Ende zu bringen, ist vollkommener Käse. Und auch diese Formulierung von mir da eben, wie war das? Das ist eben nicht immer so. Und jetzt mit eurem feministischen Blabla, da ist das dann immer so. Oder es ist ja immer so. Mhm. Kann man sich bestimmt drauf verlassen. Ja. Ich finde auch das mit dem Ministerium echt komisch, dass jetzt den Leuten da irgendwelche Mainstream-Kurse wieder aufs Auge drücken müssen. Und die Hälfte des Ministeriums ist bereits weiblich. Also Führungspositionen müssen nochmal weiblich besetzt werden. Und nochmal eine besondere Stelle für so eine Beauftragte wieder oder sowas. Völlig überflüssig irgendwie. Ja, und vor allen Dingen natürlich total ideologisch. Ja. Komm. Und diese Bemühungen, Rüstungsexportkontrollgesetz, was auch im Koalitionsvertrag steht und so weiter, das sind die großen Bretter. Das ist super schwierig in einer Welt, die seit so langer Zeit so gewaltvoll aufgebaut wird, das ändern zu können. Aber das ist der Anspruch. Und auch nochmal zum wiederholten Vorwurf der Ideologie. Und ich habe es verstanden, dass aus der Ecke das immer wieder aufgezeigt wird, damit das auch irgendwie so abgestempelt wird. Und das ist einfach ein ermüdender Versuch. Also feministische Außenpolitik, alle Werte in der Strategie, alles, was da drin steht, fußt auf den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, auf der Frauenrechtskonvention, auf der Menschenrechtscharta. Und wenn jemand das als Ideologie beschreibt... Das ist ja genauso ideologisch, diese Frauenrechtsdenkste von der UN. Das ist genauso ideologisch. Das ist genauso entstanden auch. Irgendeine Lobbyorganisation hat das bei der UN so untergebracht und jetzt ist es Gottes Wort. Das ist doch ganz einfach. Also das hören wir endlich auf, uns zu kritisieren und Fragen zu stellen. Weil wir sind selber noch nicht so ganz dahinter gestiegen, was das soll und wie man das macht. Tja, und das überhaupt als feministische Außenpolitik zu bezeichnen, hat natürlich gar nichts mit Ideologie zu tun. Warum dann nicht humanistische Außenpolitik oder Außenpolitik? Menschenrechtsaußenpolitik? Ja, überhaupt, dass man das einschränken muss in irgendeiner Weise, ist schon doof, ne? Oder will. Weiß nicht. Also sie behaupten ja einfach, dass niemand je an die Frauen gedacht hätte. Ne? Also das ist ja wirklich diese hanebüchende Scheiße dahinter und das ist echt auch ein Armutszeugnis von diesem ganzen Journalismus und den ganzen Leuten, die das da irgendwie verteidigen, dass das keiner irgendwie auf die Kette kriegt, dass das totaler Schwachsinn ist, was die da erzählen. Auch die Behauptung mit den Vergewaltigungen von Kriegsverbrechen und so weiter, das ist, weiß ich nicht, das ist eben geächtet worden, weil die Männer sich damals dafür eingesetzt haben, als Kriegsverbrechen. Und in unseren Filmen kommt das auch, glaube ich, nicht so häufig vor. Aber es wird ja direkt als Waffe angeblich wieder benutzt und so weiter. Die schlimmsten Vorwürfe, genau weswegen man das damals verboten hat überhaupt. Ja, oder in diese verbotenen Sachen aufgenommen. Ja, das kann man so viel verbieten, wie man will. Wenn also, ja, natürlich. Halten, dann halten die sich da halt nicht dran. Und jede aber als Waffe heißt eben auch, dass es angeordnet wird und so weiter. Und das wird ja teilweise auch behauptet und so. Und das ist alles unterirdisch und verschämt. Das meine ich. Anmaßend. Rechtskarte. Und wenn jemand das als Ideologie beschreibt, dann muss die Person aber auch wirklich Abstand von Menschenrechten nehmen. Nein, überhaupt nicht. Also wer überall nur Ecken sieht, der steht vielleicht selber in einer. Also das finde ich nach wie vor unredlich. So es gibt Argumente, einige habe ich versucht hier vorzutragen, die müssen Sie nicht teilen, aber man sollte bitte den, der Argumente vorbringt, nicht denunzieren. Ich bin sehr für eine wertebasierte Außenpolitik. Ich finde auch diesen Gleichklang von Pragmatismus und wertegeleiteter Politik sehr gut. Das ist, glaube ich, ein Weg, ein Pfad, auf dem man sich treffen kann, aber gewissermaßen wie die Axt im Walde im Ausland für eine gendergerechtere Weltgesellschaft nach deutschem Vorbild zu motivieren, die Gastgeber, das halte ich für sehr gefährlich, wenn nicht gar untauglich. Es gibt auch andere Leute, die das genauso sehen. Wir werden es sehen in ein paar Jahren. Wie gesagt, ich kann nicht in die Zukunft schauen, wenn viele von diesen Zielen erreicht werden, wir wirklich eine friedlichere Welt haben mit mehr Gleichberechtigung, wäre ich der Erste, der sagt, Chapeau, ich habe mich damals 2023 getäuscht, aber wir müssen jetzt bitte schön abwarten. Wir haben leider nur noch 2 Minuten. die Chinesen sagen ja, auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Ja. Ja. So viel dazu. Ja. Aber es ist alles überhaupt nicht ideologisch, kein bisschen. Das ist ja nur ermüdend, also, dass das mal wieder behauptet wird. Ich glaube nicht, dass dadurch viel besser wird und schon gar nicht für die Jungs oder Männer oder Soldaten. Ja, und diese Behauptung, dass Frauen irgendwie mehr an Friedensverhandlungen teilnehmen, dass dann nicht der Frieden schneller hergestellt wird oder so. Ja, ich habe auch eigentlich keinen Bock mehr, das erst wieder durchzukauen. Das haben wir schon so oft gehabt. Das ist einfach nur eine Vertauschung von Ursache und Wirkung, dieser ganze Kram. Und ja, also, aber ich fand es auch schön, dass der Kiesler hier direkt gesagt hat, ja, ist ein großer Erfolg für sie. Und das ist ja dann wirklich, na, also, wird irgendwie so ein Center gegründet und dann hat das irgendwie Geld irgendwoher und kann irgendwie diese Leute beschäftigen und die Lunz wird überall eingeladen, ne? Und kann den Leuten sagen, ja, hier die Kolonialgeschichte und dekolonialisiert euch mal und lauter so ein Scheiß. Und ja, und die fing übrigens auch noch damit an, mit Kolonial und Dingsterbums und hätte ich vielleicht irgendwo nochmal weiter abspielen müssen, weiß ich jetzt nicht mehr, aber auch das wieder, ne? Also das ist halt dieser ganze Jargon-Scheiß, den die da drin haben in ihrem Bullshit. Das ist alles, ja, das ist reine Ideologie. Ist nichts anderes ist das. Alles, was da an praktischen Dingen passieren soll, das passiert schon lange. Und es ist jetzt einfach nur noch so, wir behaupten irgendwie, dass nie jemand sich über irgendwas Gedanken gemacht hat, um dann zu sagen, hier gibt uns Macht. Die Menschen leiden, gibt uns Macht. Ja, wenn du uns keine Macht geben willst, bist du gegen Menschenrechte. Fick dich ins Knie, ey. Das ist doch echt nicht wahr. Ja, nicht nur das, aber ich meine, wie lange lassen sich die Leute irgendwie so einen Quatsch als Schuld vorhalten, so mit der Kolonialisierung und so weiter? Oder eine Neokolonialisierung halt? Ja, das ist Desinformation. Dieses ganze Zeug, was die da betreiben, ist wirklich Desinformation. Und das ist halt dazu gedacht, jetzt haben sie es nicht lange genug geschafft. Wer weiß, wenn die Russen 2-3 Jahre später nach Ukraine gegangen wären, dann hätten wir wahrscheinlich schon die Bundeswehr aufgelöst oder so für die Frauen oder irgend so ein Scheiß. Also. Ja, boom, boom. Bei dieser ganzen Gleichstellungs- und feministische Außenpolitik-Sache wollte ich noch ein Zitat bringen. Svenja Schulze, Entwicklungshilfeministerin. Svenja Schulze sagt, ich möchte den Anteil der Projekte, die auf Gleichstellung abzielen, deutlich erhöhen. Wir sind im Moment bei 65%. Das ist deutlich unter dem, was andere Länder machen. Ich möchte das auf 93% erhöhen in den nächsten Jahren. Also, ja, gesprochen von der Dame, die damals den Solarradweg eingeweiht hat, der 2-3 Wochen später in Flammen aufgegangen ist. Boom. Ja, die Bundeszentrale für politische Bildung hat hier wieder ein kleines Informationsblatt rausgebracht. Die haben eine ganze Veranstaltung gemacht dazu, die über mehrere Tage ging. Ja. Die man sich, glaube ich, auch noch bei YouTube angucken kann, was ich allerdings noch nicht hinbekommen habe, weil es so viele Stunden an Material sind. Aber ja, und, hier Intersektionalität. Alles, was hier drin ist, ist... Intersektionalität. Mit anderen Worten, neomarxistische Scheiße von Kimberly Crenshaw. Genau, auf die wird auch Bezug genommen teilweise. Ja, diese Broschüre ist eine Einladung zur Reflexion. In den folgenden Texten beantworten erfahrene Bildungsarbeitende nicht nur die Frage, was eine intersektionale politische Bildung auszeichnet. Sie nehmen uns vielmehr mit in ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Perspektiven, die ihre praktische Arbeit prägen. Ja, dabei geht es um Fragen, wie und mit welcher Haltung politische Bildung konzipiert und durchgeführt wird. Worauf und auf wen das intersektional in der politischen Bildung zielt und vor allem, was das mit uns selbst zu tun hat. Ja, und die ganzen Texte, es ist ein geballter Wortsalat. Ja, häufig ist auch da in solchen Pamphleten viel von den Originalen abgeschrieben und dann kann man sich das eigentlich auch sparen. Klar, das auch, ne, beispielsweise. Intersektionale, rassismuskritische, politische Bildungsarbeit hinterfragt und reflektiert die toxischen Pfeiler unserer Gesellschaft systematisch, um die Ismen aus der Normalisierung herauszufiltern. So, und so geht es halt immer weiter. Die ganzen Texte sind relativ kurz, 2-3 Seiten jeweils. Aber ja, Romnia und Sintize, also früher Roma und Sinti, früher Zigeuner, im Kontext emanzipatorischer, feministischer Netzwerke und Geschichten. Ja, super. Ein Prozess des Verlernens, Neulernens und Wiedererlernens. Der Intersektionalitätsansatz wurde erstmals 1989 von Kimberlé Crenshaw als solcher benannt. Zuvor gab es jedoch schon unzählige schwarze Feministinnen, die auf die Verschränkungen von Race, Class und Gender und deren besondere Diskriminierungsauswirkungen aufmerksam machten. Ja, das Private ist politisch und so, kennen wir ja. Was ist denn? Intersektionale Bildungsarbeit erkennt die Expertisen von vulnerabilisierten Communities explizit an. Ja. Intersektionale politische Bildungsarbeit muss sich in meinem Verständnis mit der Grundidee und mit den Zielen und Anliegen der politischen Intersektionalität auseinandersetzen. In Klammern, Kimberlé Crenshaw 1994. Immer wieder. Ja. Seltsam, ne? Intersektionale politische Bildung, empowern, solidarisch, verantwortungsvoll. Alles das nicht. Klar. Rassismus, Sexismus, Ableismus, Klassismus, Homo- und Transfeindlichkeit und so weiter sind Machtverhältnisse. Sie strukturieren unser individuelles Leben ebenso wie unser soziales Miteinander und so weiter. Alles ist die Sekte oder irgendwie sowas war das, ne? Ja, und alles muss aufgeteilt werden in Hierarchien oder so. Das ergibt sich nicht irgendwie automatisch oder so. Nein, das muss gemacht werden. Von Hand. Ne, dann kommt, wie indoktrinieren wir die solidarische, kollektive und intergenerationelle Räume in der politischen Bildung? Ein intersektionaler Ansatz. Meine Güte, also wie indoktrinieren wir sie? Politische Bildung ist ein Teil demokratischer Gesellschaften und daher grundlegender Bestandteil von Bildung und Arbeit innerhalb und außerhalb Bildungseinrichtungen. Dabei muss eine politische Bildung intersektional sowie Rassismus- und diskriminierungskritisch sein. Sehr oft werden in Bildungskontexten heterogene Gruppen als herausfordernd beschrieben, ohne systemimmanente Rahmenbedingungen zu benennen, die kaum ein gleichberechtigtes Miteinander zulassen, wie zum Beispiel die personelle Zusammensetzung von Teams und so weiter und so fort. Heterogenität ist ja... Rassismus-Erfahrung, bla bla bla bla. Ist ja das Komplementärwort zu Diversität, ne? Das sagt der Danisch immer. Tja. Stimmt schon was. Ist schon da dran. Dominanzgesellschaften müssen herausgefordert werden, statt Schaufensterpolitik zu betreiben. Ja, also Postmoderne. Ja, die Grenzen von hier. Die sozialen Bewegungen schwarzer Frauen haben diesen Ansatz entwickelt, weil sie die identitätspolitischen Grenzen von Ein-Punkt-Bewegungen wie zum Beispiel die erste und zweite Welle der Frauenbewegung oder die Schwulen- und Lesbenbewegung der 1980er Jahre, immer wieder schmerzlich zu spüren bekamen. Diskriminierungskategorien wirken nie allein, sondern immer im Kontext von und in Wechselwirkung mit verschiedensten Zugehörigkeitsmerkmalen wie Geschlecht, sexuelle Orientierung, vermeintliche oder tatsächliche Herkunft. Ja, deswegen, ne, weil das bei den alten Bewegungen so war, die sich nur auf eins konzentriert haben, machen wir jetzt die Intersektionalität. Ja, und sehr gut, das wollte ich auch sagen. Am Ende sind so ein paar ganz originelle Bilder. Also sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ist die Nemi Hassan oder wie hieß sie nochmal? Vom WDR. Dieser Kunststil ist geradezu revolutionär. Ach Gott, ey, sich nicht mal Mühe geben. Nicht mal für sowas Mühe geben, ey. Ihr seid so verloren. Tja, Hauptsache das Geld ist auch im Konto, ne? Ja. Oh, eine lange Liste noch mit Beteiligten. Kompetenzstelle. Ja, aber die Bundeszentrale für politische Bildung, wunderbar. Vielleicht müssen wir uns da bald auch was angucken. Schauen wir mal. Ja, Diversität, Intersektionalität, Dekolonialität, also Marxismus und Marxismus und Diversität, aber nur nach Hautfarben. Ihre Bundeszentrale für politische Bildung. Salvatorische Klausel. Diese Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung der Bundeszentrale für politische Bildung dar. Could have fooled me. Soll Realität sein. Aber für die inhaltlichen Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung. Aber das ist Bildung hier, ne? Alle hinsetzen und lernen. Beachten Sie auch bitte unser weiteres Print-Online-Veranstaltungsangebot. Kontroverse Standpunkte zum Thema dieser Publikation. Das wage ich zu bezweifeln, dass das kontrovers ist. Tja, diese politische Belehrung erfolgte wie immer ohne Gewehr. Ja, für Shitstorms wird keine Haftung übernommen. Oh Mann. Ja, kommen wir zur Meldestelle. Mal wieder die wöchentliche Meldestelle. Antifeministischer Vorfall. Ja, hier gab es einen antifeministischen Vorfall. Also ich dachte, ein ganz klar antifeministischer Vorfall. Am Schwulen Museum. Was ist das eigentlich? Zum Beispiel, wenn über Nacht das Gay-Museum in Berlin Schüsse abgegeben werden. Leider nicht zum ersten Mal eine klare Botschaftstat, die es zu ächten gilt. Viel Kraft und Solidarität. Das ist ein antifeministischer Vorfall auf das Schwule Museum. Wobei man sagen muss, das Schwule Museum hat auch LGBTQIA+, irgendwie sieht man jetzt hier nicht im Profil. Also das scheint auch schon gekapert zu sein. Aber ja, es ist besser, wenn man seine Zielgruppen ab und zu mal erweitert. Ne? Wie die vielen Kommentatoren hier sagen, das Wort, was ihr sucht, heißt Homophobie. Und die AA-Stiftung sagt Phobie. Also von Angst zu sprechen, kommt uns da wirklich falsch vor. Homofeindlichkeit trifft es eher. Antifeminismus richtet sich gegen geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Wisst ihr Bescheid? Gegen eine diverse Gesellschaft mit vielfältigen Lebensentwürfen. Ach, ist das so? Ich dachte, das richtet sich gegen Feminismus. Ja, haben Sie nicht über die Vornamen der Täter gesprochen irgendwo? Nee. Okay. Das bei Berlin, ich dachte, weißt du, da fällt einem das ja praktisch reflexartig ein, zu fragen. Was hat Schwulsein mit Feminismus zu tun? Seid ihr nicht? Hat ja eigentlich noch hart im Kopf. An wen richtet sich die Nachfrage? Wir könnten einen solchen Vergleich in den Dokus nicht sehen. Übrigens, Antifeminist ist eine Ideologie, die sich gegen geschlechtliche und sexuelle Vielfalt richtet. Bla, bla, bla, bla, bla. Immer antifeministisch, Fragezeichen. Ja, bla. Antifeminist ist eine Ideologie, die sich gegen geschlechtliche und sexuelle Vielfalt immer das Gleiche. Copy and paste. Ja, Antifeministisch ist es. Wenn man eine Lüge oft genug wiederholt. Aber das ist überhaupt nicht ideologisch. Ne? Wer was behauptet, dass es ideologisch ist, der versucht ja hier nur irgendwie abzulenken oder so. Ja, aber das ist es. Die Homophobie, die soll jetzt auch ausgelöscht werden, weil ist doch scheißegal, wenn es sich gegen Schwule richtet. Die Frauen sind am meisten betroffen. Hallo? Ja, das war ja auch, ich war ja 2014 2015 war es, glaube ich, war ich am Bundestag bei den Grünen, bei dieser Geschichte, die sie da hatten und die hieß, wer will die Uhr zurückstellen? Und dann ging es auch um Antifeminismus in Europa. Und das Beispiel, was sie da ja hatten, war, also sie hatten mehrere Beispiele, aber sie haben halt verquickt irgendwie einen Akif Pirinci, der rauchend irgendwo rumsitzt und von Verschwulung redet. Und dann hatten sie so einen Dokumentarfilmer, der einen Film gedreht hat über Schwule in Russland, die richtig heftig zusammengetreten werden da. Und das haben die echt miteinander verbunden. Ne? Und das ist dann Antifeminismus in Europa. Und da habe ich mir auch schon gedacht, ey, spinnt ihr eigentlich? Aber das ist bei denen, das wird so gemacht. Ja, schon lustig, dass sie Verbindungen schaffen, das ist ein Hobby von denen. Das ist in deren Hirn ist das echt das Gleiche. So. Ja. Du hast was gegen Männer, die sich küssen, das ist aber antifeministisch. Ey, was zum Fick hat das mit Frauen zu tun? Das hat ja gar nichts mit Frauen zu tun. Aber den hier natürlich auch wieder. Aus irgendwelchen Gründen. Ja, das war ja auch ganz interessant. Das ist ein Streitgespräch. Eigentlich wollten sie Frau Schröder, Christina Schröder, die ehemalige Frauenministerin und die amtierende Frauenministerin, wollten sie eigentlich gerne Streit sprechen über diese Meldestelle, aber die amtierende Frauenministerin hat gesagt, nö, kein Bock. Wahrscheinlich hat sich das Termin nicht mit ihrem marxistischen Lesekreis überschnitten oder irgend sowas. Also das ist jetzt nur meine... So die Masche heutzutage, ne? Mein Witz an dieser Stelle. Und ja, und stattdessen haben sie hier die Organisatorin von der Meldestelle von der AA-Stiftung hier als Gegnerin für Frau Schröder geholt. Und die betreibt im Endeffekt halt die übliche Motten-Bailey-Taktik. Frau Schröder macht irgendeinen Vorwurf, sie sagt, nein, das ist natürlich ganz anders, ganz anders. Und einen Satz weiter ist es dann doch wieder so. Und es ist ja einfach nur Menschenfeindlichkeit, Antifeminismus. Und nee, wir würden doch nie irgendwas hier irgendwie ausdehnen oder so, das würden wir doch nie tun. Und dann aber wieder, ja, aber das ist ja dann auch, wenn Leute jetzt irgendwie sagen, Gender-Ideologie oder so, dann ist das ja rechts, ganz weit rechts, aber wir würden natürlich nie darauf kommen, irgendwelche Konservativen dann so zu titulieren. Aber es ist schon der Anschlusspunkt an ganz rechts, das wollen wir ja nur darauf hinweisen. Gender Mainstreaming als rechter Begriff, das ist doch vom Staat eingeführt worden, der Begriff. Nein, Gender... Gender-Ideologie. Ideologie, ja, okay. Ja. Gut. Ja, der angeblich jetzt auch in Mainstream-Medien oder Talkshows benutzt wird, ja, weil es ja eine Ideologie ist. Jo. Ganz eindeutig sogar. Ja, ich will jetzt nicht alles durchgehen, weil es ist halt wirklich diese Mod-and-Bailey-Taktik, also immer wieder sagen, nee, aber das ist doch nur hier Recht und Gerechtigkeit und auch wieder diese Scheiße von, ja, die Meinungsfreiheit wird doch eingeschränkt dadurch, dass die Frauen zum Schweigen gebracht werden durch diese Maskulisten, die Leuten hier, was sie irgendwie behauptet, irgendwelchen Leuten irgendwelche Patronenhülsen schicken würden und Rechte, die parken vor der Wohnung von der Gleichstellungsbeauftragten, um sie einzuschüchtern, lauter so ein Scheiß. Die Rechten ja auch wissen, welche Leute irgendwelche Gleichstellungsbeauftragten sind. Parken, oh mein Gott. Parken, wie bösartig. Ja, wenn die das wirklich tun würden, wäre es halt schon Quatsch, aber ich glaube da halt im Leben nicht dran. Irgendwelche Leute behaupten das, um sich da wichtig zu machen oder so. Welche Art von Meldungen sammeln Sie denn? Ist jetzt etwa 600 verifizierte Meldungen eingegangen, darunter ein Drittel antifeministische Vorfälle, was auch immer das schon wieder sein soll. Daneben erreichen uns Meldungen zu Sexismus, geschlechtsspezifischer Gewalt und leider auch viel Hass gegen die Stiftung. Und da, ding, ding, ding, ding, ding, habt ihr auch das wahre Problem. Ne? Und mich persönlich, also die Organisatorin. Viele der Meldungen kommen von Gleichstellungsbeauftragten, von Lokalpolitikerinnen, die bedroht oder von Journalisten, die in Online-Kommentaren vulgär und sexistisch beleidigt werden, angeblich. Ja, die sind alle von Gewalt betroffen und deswegen müssen wir auch jetzt... Ja, und die Amateurstiftung wird natürlich nicht festlegen, was rechtlich okay ist und nicht okay. Tja, das die Definition ist man also schon transfeindlich, wenn man das Dogma ablehnt, wonach Frauen nur antifeministisch. Wunderbar. Laut ihrer Definition ist man schon transfeindlich, wenn man das Dogma ablehnt, wonach Transfrauen Frauen seien. Wenn man also sagt, Transfrauen sind Menschen, die sich auf der Ebene ihrer Identität als Frauen verstehen, die bleiben aber biologische Männer. Sagt die Organisatorin, ja, das ist ja auch eine transfeindliche Position, weil sie diesen Menschen damit ihre Identität absprechen. Aber die wollen ja nichts festlegen hier. Die wollen überhaupt nichts festlegen. Ziemlich stumpf argumentiert wahrscheinlich. Ne? Wenn eine Biologin aber, sagt, aber es gibt nur zwei biologische Geschlechter. Aber das sind doch zwei Lügen auf einmal. Also, ja, nur dann funktioniert es wohl. Ne? Und sie daraufhin den sozialen Netzwerk mit dem herabsetzenden Begriff TERF bezeichnet wird, also trans-exkludierende radikale Feministin, könnten diese Biologin sich bei ihnen melden? Natürlich könnte sie sich melden, was Frauen übrigens auch tun, die als TERF bezeichnet werden. Wenn es sich um einen antifeministischen Vorfall handelt, dann kommt er auch in unsere Chronik. Auf ihrer Webseite steht allerdings in der Biologie schon lange bekannt, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Ja, das stimmt ja auch. In der Naturwissenschaft ist anerkannt, dass es zwei Geschlechter sind, völlig überholt ist. Völlig überholt. Ausgerechnet in der Naturwissenschaft. Genau. Schöner. Davon weiß ich. Davon wissen bloß die meisten Naturwissenschaftler nichts. Die haben ihre eigene Definition von Feminismus und alles, was davon abweicht, wird diffamiert. Die Amadeus-Stiftung verwendet bei Twitter sogar selbst den Schmähbegriff TERF. Ja, und auf dem wunderbaren. Bell Tower News schreiben die marxistischen Feministinnen und marxistischen Literaturkritiker und die ganzen Marxisten, die sie da haben, ja auch, wie sie wollen, gegen alle Leute und sagen, die wären anschlussfähig und so. Und den letzten Satz, da muss man auch in der richtigen, wir machen diese Meldestelle nicht, um einem vermeintlich richtigen Feminismus den Weg zu weisen. Nee, überhaupt nicht. Nee. Glaub, sie sagt ja nur in diesem Interview 30.000 Mal, dass es darum geht, aber natürlich an der Stelle, wenn es ihr wieder vorgerufen wird, dann wieder nicht. Dann sind wir hier wieder, sind wir wieder in die Burg zurückgezogen. Und geil, und unten drunter fragt man sie dann nach einem konkreten Beispiel, nämlich alles Schwarzer, und dann kommt gleich, ja, na, das ist ja offensichtlich transfeindlich. Ja, ist ja die Schwarzer über ihre sehr einflussreichen Foren, ne? Die Foren wieder ist oftmals transfeindlich und fällt schon Cäsar soll auf den Foren viele Zuhörer gehabt haben. Ja. Auch oftmals fällt auch unter antifeministische Strategien, also die ist Antifeministin, ja. Aber was führen wir denn hier für eine Debatte? Ja, die Debatte darüber, wer eine richtige und falsche Feministin ist, was du gerade in deinem letzten Statement gesagt hast, was ihr nicht tut. Wir wollen der Meldestelle wirkliche Demokratiegefährdung sichtbar machen. Ja, sie wollen Betroffene da jetzt auch eine Stimme geben. Schröder, wir reden über Rechtsfreiheit. Und rechtsautoritäre Akteure ziehen das Meinungsspektrum immer enger, indem bestimmte Akteure mundtot gemacht werden. Sag ich doch. Ja, das mit einem Lächeln im Gesicht sagt sie das Gegenteil von der Wahrheit. Das muss man sich auch erstmal geben. Sie redet ja auch von Betroffenen und dann ist ja die Frage, ob das denn Betroffene wirklich sind überhaupt. Ne? Ja, das, ja. Wenn das, ja, das ist Let's Talk About Meinungsfreiheit, Baby. Das sind dieselbe Scheiße, die die. Kühlis, die, ne? die ach, wie heißt die Tante nochmal? Auf der Republika damals, wo sie mit GEMA über GEMA geredet hat und gemeint hat, wir müssen über Meinungsfreiheit reden und wo sie auch schon ihre tollen. Witzorek. Ja, Witzorek. Und wo sie auch schon ihre tollen Beispiele da irgendwie hatte, die aus der Amadeo-Antonio-Broschüre Geh sterben waren, von der Dame von der Piratenpartei vorbereitet hier. In diesem Fall nicht Nokun, sondern die andere, die jetzt bei den Linken ist. Aber natürlich auch überhaupt nicht ideologisch. Schramm, genau. Aber auch gar nicht ideologisch alles. Auch überhaupt nichts Linksextremes. Ne? Das ist kein bisschen. Anaschuk. Nee, Schramm stimmte schon. Ja. Ja, also Frau Schröder hat sich gut gemacht hier und die Tante hat eigentlich offenbart für jeden, der vernünftig mehr als ein Textverständnis hat, was weitergeht als ein Absatz, dass sie hier Scheiße redet. Ja, hier haben wir eine Dame mit bunten Haaren, die Fridays for Future Aktivistin in der Wolle gefärbt ist, aber jetzt hier ein Freidenk-Aussetzer hatte und mal ausgerechnet mal vom Gruppendenken mal ausgeschert ist für eine Millisekunde. Und was ist dann passiert? Das, was wir hier lesen, nämlich, was ich alles bin, laut Drukus der letzten 24 Stunden, weil ich mich gegen Antisemitismus in der Klimabewegung ausgesprochen habe. Also hier gab es wahrscheinlich mal wieder irgendwelche Jalla-Intifada, Klimaschutz heißt Israel weg oder so ein Shit. Es Posting. Heißt Jalla Infantilifada. Ja. Ja, also was ich alles bin, seitdem ich mich gegen Antisemitismus in der Klimabewegung ausgesprochen habe. Offen rechtsextrem. Ein Drecksfascho. Ein zionistischer Fascho. Den mag ich besonders. Bekanntermaßen durch und durch rassistisch. Und deswegen habt ihr so lange mit ihm zusammen oder mit ihr zusammengearbeitet. Deswegen hat sie auch bunte Haare und findet euren ganzen Kram immer noch richtig, ja. Ekelhaft und menschenverachtend. Ne? Das ist alles total. Wir wollen doch nur nicht menschenverachtend sein. Ach, komm, die paar Raketen aus den Palästinensergebieten werden die da wohl doch schon abkönnen. Denen geht es doch da viel besser als in den Palästinensergebieten. Was sind da ein paar Raketen, ein paar Tote und ein paar Messerstecher? Chris, jetzt bitte. Eine sich einscheißende Parteisoldatin, Handlanger. Das könnte ein Troll gewesen sein. Einscheißendes kann schon ein Troll gewesen sein. Handlanger und Steigbügelhalter des Faschismus. Einer der vier apokalyptischen Reiter. Ein liberaler Hund. Selbst antisemitisch. Geisteskrank. Drecksopfer, Schmutz, Nazi, ja. Leute, ey, so echt nicht schlecht. Und dann einen drunter mit Sternchen gegendert. Aber ja, so schnell wird man zum Feind. Tja, nur weil man sich gegen Antisemitismus einsetzt. Nee, nicht deswegen. Und, da hat es doch falsch verstanden. Hier haben wir eine. Die hat sich nicht an alle Talking Points gehalten. Ganz böser Fehler. Hier haben wir eine mit Staatsgeldern vollgestopfte Stiftung, über die wir vorhin schon mal gesprochen haben, die da auf Twitter sagt: Hashtag Polizeiproblem. Exekutive mit Gewaltmonopol oder doch einfach eines der Einfach, das steht da wirklich, Entschuldigung. Einfach, eines der stabilsten rechtsextremen Netzwerke in Deutschland entscheidet selbst. Diesmal Hashtag Freiburg. Ermittlungen gegen drei PolizistInnen aus der 40 Personen starken Nazi-Chatgruppe. Ja, Polizei, eines der stabilsten rechtsextremen Netzwerke in Deutschland. Warum genau zahlen wir Geld an eine Stiftung, die Organe unserer Demokratie zu untergraben versucht? Ist mir gerade nicht ganz klar, kann ich mir nur mit völliger kognitiver Dissonanz im Innen- sowie im Familienministerium erklären. Sonst würde ich als Innenminister, ach scheiße, das ist die Faeser, ne? Ah, weil sonst hätte ich gesagt, geht mal als Innenminister dann mal vorbei und sagt, hier, lass meine Jungs in Ruhe. Sonst kannst du dir deinen Personenschutz demnächst mal in den Arsch schieben. Aber nee, die arbeiten Hand in Hand. Und so jemand beleidigt dann einfach im Endeffekt die gesamte Polizei, ne? Weil das ist ja Polizei, Exekutive mit Gewaltmonopol oder stabiles rechtsextremes Netzwerk. Das sind die zwei Auswahlmöglichkeiten, die ihr bekommt von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und ja, also ich finde, hier wäre es Zeit, dass eine unabhängige Institution einmal diese ganzen Förderungen auf den Prüfstand stellt. Also dass wirklich jemand, wirklich mal ein Gremium, in dem nicht Kirchen und Parteien sitzen, sondern in dem wirklich irgendwie entsprechende Leute mit Merits in den Gebieten sitzen und sagen, hier, Moment mal, das können wir fördern, aber das hier ist eine rote Linie. Ja, dieses Gequatsche von Netzwerken, das ist doch auch nur ein Aufbauschen ihrer Ergebnisse. Drei Polizisten gefunden, das ist kein Netzwerk. Ne? Also wenn das ja, stimmen sollte. Ich erinnere an das eine Mal, als sie dann hinterher so weit zurückgerudert sind, ja, da hat jemand irgendwie Hitler-Memes gepostet. Was weiß ich, everybody, ja. I don't like is Hitler oder so. Das kommt dann dazu, dass da wahrscheinlich nichts dran ist, aber selbst wenn, ne? Also. Wie wäre es, wenn man den Leuten auch ein gewisses bisschen Privatsphäre lässt, einfach? Also, und Nazi-Chatgruppe. Wenn die Amadeo-Antonio-Stiftung Nazi-Chatgruppe schreibt und dann sagen die hier, aber das sind rechtsradikale Inhalte in einer Polizei-Chatgruppe, wem glaube ich denn dann? Der Zeit, der Amadeo-Antonio-Stiftung, niemandem, der Polizei? Ja, und wenn dann jemand Witz gemacht oder so, die verstehen es mal wieder nicht. Was bringt das oder außer Verunsicherung? Ja, es ist doch wieder so eine Gesinnungsschnüffelei und. Also mich verunsichert das auch, wenn ich in so einer WhatsApp-Gruppe bin und dann kommt ein Polizist rein, dann muss ich ja damit rechnen, dass der irgendwas Nazi-Kram postet. Also. Ja, wahrscheinlich. Woher weißt du, ob das ein Polizist ist? Bei uns heißt nicht immer nur. Hat der keine Uniform an Maya 13 oder so. Hm. Was? Klar, der hat da ein Profilbild. Wie müssen die das sagen, wenn du sie fragst? Ja, genau. Mit den amerikanischen genau. Filmen. Adresse, Polizei, Beruf. Der glüht halt im Dunkel, was soll man sagen? Ja, ich habe übrigens eben bei dem Schröder-Ding noch was vergessen, was eigentlich wichtig war. Deswegen möchte ich das nochmal kurz vorlesen. Da haben sie nämlich auch gefragt nach Finanzierung und solchen Dingen. Und da sagt Frau Schröder, ehemalige Ministerin soll nicht eine Nachfolgerin kritisieren. Das finde ich schon mal schade. Ich finde, das sollten die schon. Aber sie sagt weiter, aber ich sage es einmal so, ich habe den Eindruck, dass viele vom Ministerium geförderte Projekte gegen Rechtsextremismus eigentlich Projekte gegen liberale oder konservative Positionen sind. Unter anderem deshalb habe ich während meiner Amtszeit alle Organisationen, die von der Regierung gefördert werden, darauf verpflichtet, sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu bekennen. Die Amadeo-Antonio-Stiftung hat sich übrigens massiv dagegen gewehrt. So, ups. Und dann kommt die Replik von der Dame, die die Meldestelle betreibt, weil sie, Frau Schröder, mit dieser Extremismusklausel tiefstes Misstrauen gegen Personen gesät haben, die sich jeden Tag anstrengen, Demokratiefeinden das Handwerk zu nehmen. Redet sie von Polizisten? Redet sie gerade von Polizisten? Nee, von Meldestellungs... Oder vom größten linksextremen Netzwerk in Deutschland. Von marxistischen Feministinnen redet sie gerade. Alter Schwede. Und Gleichstellern. Ja, und... Dann hat Frau Schröder auch noch gesagt, warum sind dann die Beispiele, die ihre Meldestelle aufführt, so weit gefasst? Man kann etwa organisierte Kampagnen gegen geschlechtergerechte Sprache melden. Ich habe erst letzte Woche eine entsprechende Position von deutschen Linguisten unterzeichnet. Das war gewiss eine organisierte Kampagne. Und jetzt? Und die Dame sagt, sie dürfen Gendern als Sprachverhinderung hinstellen, Frau Schröder. Aber natürlich schauen wir uns auch diese Kampagne an, wer da mitmacht, wer sie bezahlt. Das sind für uns wichtige Hintergrundinformationen, denn nicht nur im rechtsextremen Spektrum, auch in anderen Spektren, in denen sich Leute als konservativ oder sonst wie titulieren, Gibt es Leute, die sich über das Ticket Gender versuchen, die Gesellschaft nach ihren Vorstellungen umzugestalten? Ja, das sind die Leute, die die Gesellschaft nach ihren Vorstellungen umgestalten. Ne? Das sind nicht die Gender-Leute, die die Gesellschaft nach ihren Vorstellungen umgestalten. Ne? Das sind die anderen. Die anderen sind das. Tja. Also so kann man auch gar nicht denken. Das muss man ja praktisch auswendig lernen, so eine Argumentation. Unfassbar eigentlich. Ja, aber ist doch klar. Ich meine, das hören wir die ganze Zeit von diesen Leuten. Ja, ich sage ja nur, dass das irgendwie auch so abwegig ist, dass man eigentlich so nicht denken kann. Das muss man sich doch jedes Mal zurechtlegen oder so. Frau Schröder sagt, egal. Sie sagen immer rechts, dabei sind selbstverständlich auch rechte Positionen von der Meinungsfreiheit gedeckt. Wissen Sie, was mich stört? Die Amadeo-Antonio-Stiftung wird vom Bundesfamilienministerium finanziert. Die Meldestelle Antifeminismus allein mit 133.000 Euro. Diese Mittel nutzen Sie, um das Spektrum des legitim Sagbaren immer weiter einzuschränken. Ich halte das für einen Missbrauch von staatlichen Geldern. Wogegen sie kämpfen sollten, sind rechtsextreme Positionen, Ausrufezeichen. Replik von der Dame. Wenn Menschen aus der Extremismusbekämpfung von rechts reden, verstehen wir darunter nicht das konservative Spektrum, sondern Rassismus, Extremismus, Antisemitismus. Sie hat doch aber gerade gesagt, wir sind ja auch konservative Positionen gemeint. Das ist doch klar. Das ist klar. Das ist klar. Das ist doch logisch. Bitte. Ja, logisch. Ich meine, also... Soll es denn? Tut dir so, als würden die da schlechte Absichten irgendwie verstecken. Oder? Schröder, sie nennen Antifeminismus in einem Atemzug mit Rechtsextremismus und Antisemitismus, aber es gibt da einen kategorialen Unterschied. Man darf nicht antisemitisch sein, aber durchaus antifeministisch. Oder um es noch klarer zu sagen, man muss legitimerweise nicht gegen die Gleichberechtigung sein, aber man muss nicht für Feminismus sein. Und die Antwort lautet, noch einmal, Frau Schröder, das Gefährliche ist nicht eine Meinung, sondern eine Ideologie und eine politische Bewegung, in die viel Geld gepumpt wird. So. Jetzt pass auf. Von wem kommt das Geld? Jetzt hören wir, wo das Geld herkommt. Nämlich das Geld kommt von Alt-Right-Aktivisten in den USA oder von Putin und seinen Oligarchen. Ja, auf jeden Fall. Wofür bräuchte er Geld, wenn ich irgendwas posten will, irgendwas Antifeministisches oder so? Wacht auf, Schlafschafe. Kriege ich das rückwirkend, wenn ich mich da bewerbe irgendwie, dass ich jahrelang ein Engagement gegen intersektionalen Feminismus nachweisen kann? Das sind die drei Alt-Right-Leute in Amerika. Milo Yiannopoulos hat uns Geld zugesteckt. Ja, hier habt ihr es zum ersten Mal gehört. Und Bannon hat uns, der hat also da Hammer mal richtig einen drauf gemacht. Ihr seid so doof. Weil ihr nehmt Geld. Ihr nehmt doch das ganze Geld. Ich meine, für uns ist doch kein Star. Wenn wir uns bewerben würden irgendwie und sagen, hier, Demokratie leben, wir sind für Meinungsfreiheit und so, dann lachen die doch. Ja, ich meine, ist doch wahr. Die kriegen Geld von den Steuern und Nazis in Deutschland müssen Steuern bezahlen. Also ja, verrückt, oder? Die nehmen Nazi-Geld. Dann wird doch die Amadeo-Antonio-Stiftung global von Nazis bezahlt. Hallo? Ja, unmöglich. Diese staatstreuen Nazis. Immer, ist unmöglich. Überall. Ja, und ähnliche Thematik ist, müssen wir ganz genau hingucken, weil die Nazis sind ja überall. Natürlich werden damit keine Konservativen gemeint, sondern nur, haben wir ja gerade gehört, ne? Wir waren immer im Krieg mit Ostasien. Ja, und wie Rechtsextreme versuchen, das Justizsystem zu unterwandern. Ja, Schöffen gesucht. 60.000 ehrenamtliche Schöffen werden in Deutschland gebraucht, aber es bewerben sich zu wenig Leute. Und jetzt melden einschlägige NGOs, nein, ganz rechtschaffende, faktenbasierte, staatstragende Medien und ihre NGO-Begleiter melden, dass gewisse Kreise im rechten Spektrum offen dazu aufgerufen hat, sich ehrenamtlich als Schöffen zu bewerben. Tragödie. Erst im Januar hat die rechtsextreme Regionalpartei Freies Sachsen in einem Telegram-Chat mit 150.000 Abonnenten dazu aufgerufen, an den derzeitigen Schöffenwahlen teilzunehmen. Auch der thüringische AfD-Politiker Björn Höcke hat seine Anhänger schon mehrmals zu diesem Schritt motiviert. Der Leipziger Soziologe Johannes Kies sieht dies als Teil einer Gesamtstrategie. Klar, die nur die Rechten unterwandern die Institutionen. Das macht sonst keiner. Nee, so lächerlich. gibt ja keiner. Ne? Und ich meine, was da passieren kann, ist, dass Rechtsextreme es ins Schöffenamt schaffen, zeigt ein Prozess gegen mutmaßliche Schleuser am Erfurter Landgericht. Journalisten fiel dabei eine Chefin auf. Die kannten sie aus einem ganz anderen Kontext. Sie war im Milieu der radikalen Querdenker aktiv, hat Demonstrationen angemeldet, zu denen auch das Who is Who der rechten Szene eingeladen war. Oh, der Deutschlandfunk. Lutz, Bachmann, Jürgen Elsässer vom Kompaktmagazin und Martin Kohlmann von der Partei Freies Sachsen, die schon wieder tauchen immer wieder auf. Die Schöffin selbst hat zudem an NPD-Treffen teilgenommen. Oh nein. Und diese Frau war nur in der Position, das Strafmaß in einem Verfahren gegen Schleuser zu beeinflussen. Also bei einem Delikt, das direkt mit Migration zusammenhängt. Da war die wahrscheinlich voreingenommen, ne, und hat auf Freispruch direkt plädiert. Weil ja, die AfD will doch, dass mehr Flüchtlinge kommen, damit die mehr Wähler bekommen und, oder irgendwie so. Ja. Und um dem Ganzen vorzubeugen, soll jetzt ein Prozess eingeführt werden. Angehende Schöffen sollen schriftlich erklären, dass sie jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten. Ha! Dabei haben sie es den Nazis gezeigt. Also diese Hürde, die können die nicht nehmen. Ne, also wenn die das unterschreiben sollen, dann zittert die Hand von denen und die kriegen einfach ihren eigenen Namen nicht aufs Papier. Ja, aber nee, kann sowieso nicht passieren, weil es wäre ein zu hoher Aufwand, ja, für diese ganzen 60.000 Leute sind deutschlandweit 8 Personen zuständig, die Leute auswählen müssen. Und deswegen kann sowas, wenn dann überhaupt nur stichprobenhaft eingeführt werden können. Und weiter in die Position, wer sich als Chef bewirbt, wird mit größter Wahrscheinlichkeit genommen. Man muss nur zwischen 25 und 69 Jahre alt sein, deutscher Staatsangehörigkeit sein. Man darf keine aktiven Strafverfahren gegen sich laufen haben und man darf keine Vorstrafen haben. Und wer Bock drauf hat, bitte. Aber böse, böse Rechtsextreme dürfen sich nicht bewerben. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ja. Alle außer die wahrscheinlich, ne? Folgen von Massenmigration, Wohnungsnot und Stadt-Land-Flucht. Spiel die Stadt-Land-Flucht? Stadt-Land-Flucht. Flucht mit L, oder wie? Also hier bin ich diese Woche durcheinander gekommen, weil es gab so viel Kram. Es gab hier europäische Migrationspolitik und diese Geschichte. Und ich habe echt gedacht, es wäre das Gleiche gewesen, aber es war doch unterschiedlich. Weil da hast du immer in deinem Feed irgendwie die Sachen vom Bundestag, die Sachen von Phoenix. Und die sind teilweise unterschiedlich benannt, aber es ist der gleiche Tagesordnungspunkt. Das ist echt verwirrend. Ich habe Frankreich, Freiburg, Floß. Okay. Und aber das hier war ein AfD-Antrag und das andere war ein CDU-Antrag. Genau. Und das war aber beides jetzt vergangene Woche. Und ja, das ist hier die Dame, von der jetzt alle reden, denke ich mal, ne? Also das war. Ich fand einfach, das ist wieder so einer von diesen mega theatralischen Auftritten, ja, wo ich einfach mal einen Föhn kriege. Ein bisschen gute Schauspielkunst muss ja sein. Wir erfüllen die Quote hier. Obwohl die ist wahrscheinlich nicht über 40, oder? Was? Das war doch diese. Wir wollten doch diese Quote haben für Frauen über 40 im Schauspiel. Ach so. Die wird vom Bundestag nicht erfüllt. Ich sprang ja das an. Ja, stimmt. Nur die Jungen haben Schauspielausbildung. Das finde ich altersdiskriminierend. So ist es. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe KollegInnen, liebe BesucherInnen. Politik so zu erklären, dass alle sie verstehen. Das ist mein Ziel und mein Anspruch. Das fand ich schon mal super. Dass diese Innenkacke da irgendwie veranstalten und dann sagen, wir wollen es so erklären, dass alle es verstehen. Ja, das ist dein Anspruch. Anspruch gescheitert, würde ich sagen. Mich an Politik stört, und ich glaube, da bin ich nicht alleine, komplizierte Sprache, unverständliche Antworten. Wir haben Namen. Lol, komplizierte Sprache innen. Ich glaube eher, der widerstreitende Interessen sind ein Problem oder so. Das aber doch nicht sowas. Das sollte eigentlich ganz sein. Ja. Auch schon sind diese Raubtiere, die sich da auf ihrem schlängeln. Die pinken Raubtiere. Ist das nicht kulturelle Aneignung? Die leben doch hier bei uns gar nicht, die Raubtiere. Für Gesetze, bei denen man am Ende des Wortes gar nicht mehr weiß, wie es angefangen hat. Und ich glaube, das ist. Entschuldigung, was können wir dafür, dass du null Lesekompetenz hast? Was können wir dafür? Warum bist du Politiker geworden, wenn du nicht in der Lage bist, Texte zu lesen? Man am Ende nicht weiß, wie es angefangen hat. Too long didn't Gesetz, oder wie? Ja, man sagt ja, dass es so gemacht wird, wenn die Leute das nicht verstehen sollen oder sich nicht interessieren sollen dafür, dann macht man schwierige Worte. Und wenn man möchte, dass die Leute. Ja, das sagen dumme Leute. Macht man, genau. Ne, macht man gute Kita-Gesetz oder so. Die LDG wäre das dann übrigens. Ain't nobody got time for that. Grundsätzlich mal dran arbeiten müssen. Was die Sprache angeht, naja, da bin ich beim Antrag der AfD schon ziemlich gleich über den Titel gestolpert. Massenmigration. Masse, das ist eine große, unkontrollierbare Menge. Das ist zu viel, das geht nicht. Und das ist ein super Beispiel dafür, was Populisten, wie sie hier rechts vor mir sitzen, mit Sprache machen. Echt super. Alter Schwede. Alter Schwede. Das war richtig, glaube ich. Ja, aber in der fünften Klasse hätte ich das Niveau erwartet, vielleicht. Stimmt schon. Auf dem du gerade bist, Mädchen. Entschuldigung. Das ja, ist muss man ja auch fairerweise sagen, dass es ja auch ein paar von den alten Herren auch so ihre Reden beginnen mit... Ist doch blöd und fui, was ihr da schon wieder draufgeschrieben habt. Ja, natürlich. Hey, Helge Lind ist nicht weniger. Oder, ja, klar. Das. Sie versuchen mit anschaulichen Worten die Sorgen und Ängste der BürgerInnen anzusprechen und anzuheizen. Die Wissenschaft nennt das Framing. Populisten erzeugen Bilder im Kopf. Ja, das ist alles hochwissenschaftlich, ja. Ich glaube, das hat die SPD erfunden, Emily. Oder wie die heißt. Naja, worüber redet die? Framing? Framing, ja. Mhm. Ah, Framing. Ich dachte Fuming, oder? Ja, nee, das Ding von wegen Welle und so. Und das erzeugt ja dann Bilder. Das hat ja auch hier die wunderbare NGO von der wunderbaren Frau Attermann. Vor Jahren ja schon. Aber Massenmigration ist einfach ein Begriff. Ja. Und der kommt nicht aus der rechten Ecke, sondern einfach daher, dass das viele Leute sind. Ja. Hunderttausende. So das ist Massen. Halt reicht für Großstädte, ja, die wir eigentlich jetzt bräuchten. Um die alle manche sagen zu viele. Also manche Leute in den Kommunen, die Unterkünfte für die finden würden zum Beispiel. Aber das sind natürlich böse. Manche sagen, in Berlin seien Senioren aus einem Wohnheim geworfen worden, weil die Kirche dort mit mehr Gewinn an Flüchtlinge vermieten möchte. Also nur mal so, Emily. Aber alte Leute, sind dir so, wie ich deinen Grind so einordne, auch ziemlich egal. Ja, da kümmert sich der Puma drum, um die alten Leute. Die schlechte Gefühle verursachen sollen. Aber düstere Bilder mit Worten zu erzeugen, führt nicht zu Lösungen. Es führt Hallo? Zu Verunsicherung. Hallo, wir werden alle sterben, der Eisbär ertrinkt, die Welt geht unter, die Pole schmelzen, keine Ahnung, Katastrophe, alle ertrinken, niemand hat mehr was zu essen. Wir wollen aber nicht mit düsteren Bildern Emotionen schüren, ja. Kannst du einen Satz bilden, ohne dir zu widersprechen, Emily? Bei den Menschen. Das hilft niemandem und es spaltet. Und klar, natürlich gibt es Herausforderungen und Probleme. Aber den Menschen vermeintlich einfache Lösungen für komplexe Zusammenhänge zu präsentieren, das ist einfach falsch. Ja, das Wort Massen ist ja noch keine Lösung. Junge Dame von der AfD teilt aber gut aus. Tempolimit jetzt. Fürs Klima. Ich bin Mitglied im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen. Und dabei ist mir wichtig, jeder Mensch verdient ein lebenswertes und bezahlbares Zuhause. Im Studium habe ich selbst gemerkt, wie schwer es sein kann, in einer Unistadt, in einer großen Stadt Wohnraum zu finden. Ich weiß, wie Im Studium habe ich. Das ist anekdotische Evidenz. Ja, das war bestimmt auch ganz schwer für Sie, glaube ich auch. Das, ja, ist voll, das ist mir ganz wichtig. Ja. Ich habe hier so weit geguckt, guck mal, bis zu meiner eigenen Nasenspitze. Und dann ist mir aufgefallen. Ich musste 3 oder 4 WGs abtelefonieren. Und die einen wollten auch noch, dass ich da hinkomme. Mann, geht's noch, ey. Habe ich gar schon mal einen TikTok-Dance gemacht. Ja, ich habe fairerweise sagen, ich habe noch keinen TikTok-Dance von ihr jetzt gesehen. Aber okay. Kann ja sein, dass es die gibt. Frustrierend Wohnraumsuche sein kann. Und ich kann mir vorstellen, beziehungsweise ich als Person kann es mir eben gerade nicht vorstellen, wie schlimm es sein muss, bei der Auswahl als Mieterin auch noch Rassismus zu erfahren. Bei all dem zeigt sich, was wir brauchen, ist gute Zusammenarbeit. Und das betrifft uns alle, jung und alt, Stadt und Land, Zivilgesellschaft und Wirtschaft. Nur so können wir gemeinsam wirklich was erreichen. ChatGPT, schreib mir einen motivierenden Text, der folgende Begriff enthält. Ja, Stadt, Land, Fluss, Zivilgesellschaft. Das ist vor allen Dingen, das ist so einfache Antworten. In Wahrheit ist es ja alles viel komplizierter, nämlich... Ja, alles muss zusammenarbeiten und Händchen halten. Ja, wir müssen mal Vollmond dem Hühnchen den Kopf abreißen und dreimal. Und widerstreitende Interessen gibt es nicht. Bitte keine echten Hühnchen. Wir wollen alle das Gute, schließlich. Wir wollen doch alle das Gute, oder? Kollege hat es eben gesagt, der Bausektor macht es davor. Unsere Bauministerin Clara Geiwitz hat das Bündnis Bezahlbarer Wohnraum Anfang 2022 ins Leben gerufen. Da arbeiten verschiedenste AkteurInnen ganz eng zusammen mit Kommunen, Ländern und dem Bund. Damit sich Auszubildende, Studierende, Menschen mit geringem und mittleren Einkommen und auch RentnerInnen ein schönes Zuhause schaffen können. Das ist gute Zusammenarbeit. Das ist vor. Alle zusammen in dem gleichen sozialistischen Blockbau. Wenn man an Reallohnverluste denkt in letzter Zeit und so weiter, und das ist bei den Rentnern ja auch nicht spurlos vorübergegangen schließlich, und die auch die höheren Preise jetzt zu bezahlen sind. Und das ist alles ganz schön. Ja, aber mit dem sozialistischen Blockbau wird das schon wieder, klar. aber was mir viel mehr Sorgen macht, könnt ihr euch vorstellen, dass das die Zukunft der Politiker ist? Also ich meine, wir sind ja jetzt schon nicht gut bedient, aber stellt euch mal vor, wir haben in 30 Jahren Klone von der hier da sitzen, die uns dann erzählen, uns sehr alten weißen Männern, wie es zu laufen hat. Ja, die komme ich ja von der Liste, ne? Und nicht vom Direktmandat oder so. Ne? Vermute ich jetzt mal so. Ja, es ist bei diesen Teenies eigentlich immer so, ja. Jo. Das heißt, da kann man sich bei den Parteien mal beschweren. Naja. Wenn noch einer da ist, das aber es ist auf jeden Fall schon, es hat schon zugenommen in letzter Zeit, dass man halt irgendwie meint, ja, dass die Jugend es besonders toll kann, weil die ja jetzt mittlerweile alle so super politisiert sind, was man ja immer wieder als positiven Faktor irgendwie rausstellt, obwohl das in Wahrheit echt beängstigend ist. Weil es ja nur darauf hinausläuft, die Leute haben noch nichts erfahren und nicht gemerkt, wie das ist, wenn man selber halt auch für eine ganze Familie dann irgendwie aufkommen muss oder so und das alles managen muss und so. Und ja, meinen aber schon, sie hätten alles verstanden. Ne? Also sie brauchen also nicht mal mehr in die Schule gehen, weil sie haben ja schon alles verstanden. Und was ist das, was sie da rausziehen, was man jetzt tun muss? Forderungen stellen. Das ist alles. Hm. Forderungen stellen, alles schlecht reden, was wir haben, einfach behaupten, dass das bisher ja nichts passiert ist, weil ja die Forderungen nicht gestellt worden sind. Und dann Luft anhalten, bis der Sozialismus endlich eingeführt wird. Also. Aber der Marco Bülow hat ja gesagt, dass er jetzt ausgeschieden aus dem Bundestag, dass das doch eine ziemlich abnicker Veranstaltung ist. Von daher ist es vielleicht nicht schlecht für die Älteren, die da schon länger dabei sind, dass dann ein paar Jüngere hinterher haben, die nicht so kritisch sind und so, die nicken dann erst recht ab. Nur eine Vermutung. Ne? Wo ist der her? Von welcher Fraktion? Der war von der SPD. Okay. Ja, so der Kandidat hier aus dem Viertel. War das der, der auch diese Pressekonferenz gegeben hat? Was ich jetzt auf jeden Fall ausgetreten jetzt. Ich hatte von einem SPDler mal dieses Ding gesehen, wo er gesagt hat, also das hatten wir, glaube ich, sogar im Stream, wo er gesagt hat, das ist halt vor allem Arschkriecher und Befehls. War das der Typ, der zu die Partei übergetreten ist, oder welcher war das? Ja, ich glaube ja, richtig, genau. Ja, der war dann wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr gewählt, ne? Genau, den hat keiner gewählt hier, oder nicht genug Leute jedenfalls. Fortschritt. Denn eins ist doch klar, wir brauchen Fortschritt und keinen Rückschritt. Gott, oh Gott, kann man noch billiger, noch leerer argumentieren? Für weniger hat lange keiner Applaus bekommen. Ne? Wir brauchen Fortschritt. Nachts ist es kälter als draußen. Raus, Giole, zustimmendes Rufen. Boah. Niveau ist keine Handcreme. Da gibt es auch hier bei uns im Parlament ProblemsucherInnen und ProblemlöserInnen. Hier rechts haben wir die ProblemsucherInnen. Menschen, die Ängste anheizen. Eigentlich ist ja alles gut, ne? Haben wir die ProblemlöserInnen. Menschen, die aktiv unsere Herausforderungen angehen und gemeinsam an ihnen arbeiten. Und aha, also rechts sitzen die Bösen, links sitzen die Guten und das ist... Links, die Guten sind auch so eine Art Einheit, weil die sind für das Gute, also wie so eine Einheitspartei. So eine Sozialist. Die ProblemlöserInnen. Es müssen ja nur alle für das Gute sein. Ich glaube, als sie sich die Rede hat schreiben lassen, hat sie statt ChatGPT ChatGDR eingegeben. Schaue, dann sehe ich die Zukunft. Die Menschen, für die wir hier unten richtig gute Politik machen wollen. Hier unten. Wir können hier unten alle richtig gute Politik machen. Ich fand schon gut, ich sehe die Zukunft. Also. Aber guck doch mal, wie zufrieden sie ist. Sie hat es ohne große Verstolperer durch die Rede gebracht. Und sie hat der Rechten richtig eine gegeben. Ja, ja, davon erholen sie sich nicht mehr. Nee, aber auch noch gerade. ProblemsucherInnen kommen ja bei der Linken eigentlich überhaupt nicht vor. Ne? Also gar nicht. Dieser ganze linke Aktivismus besteht nicht daraus, Probleme zu suchen, ja, dann eine Stiftung zu gründen, um die Probleme aufzublasen. Jetzt um dann kommende noch Woche ist ja auch wieder internationaler Problemsuchertag. Am 8. März, ne? Juhu! In Berlin ist das ja auch ein Feiertag. So wie in Nordkorea. Moment mal, aber ich werd fürs Problem suchen bezahlt und am Mittwoch ist gar nicht IT-Support gedenkt habe. Tja, hier Bildunterschrift, genießt ihr weißes Privileg. Würde passen. Oder wie Psycho Dad sagt, they all watch for you, Goethe, down here. Und ich möchte als junger Mensch zu denen gehören, die zuversichtlich in die Zukunft schauen. Die Probleme ansprechen und gemeinsam nach Lösungen suchen. Und ja, die großen Fragen unserer Zeit werden sich nicht mit einer einzelnen Maßnahme lösen lassen. Manches ist mühsam und dauert lange. Vieles ist echt nicht einfach. Ich verstehe den Frust der jungen Generation, weil ich bin selbst Teil davon. Vieles stützt auf Unverständnis. Und das war ein Grund, warum ich angefangen habe, mich politisch zu engagieren. Meine Stimme zu nutzen und mich aktiv mit einzubringen. Ich könnte jetzt auch beim Klimastreik sein, hier im Regierungsviertel, und demonstrieren. Denn die Klimakrise zeigt uns ein riesiges Gerechtigkeitsproblem. Ja, ich bin so zuversichtlich und ich sehe keine Probleme, ich löse die nur. Ne? Die Klimakrise zeigt ein riesen Gerechtigkeitsproblem. So ist das so. Ja. Gerade die am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben, sind die, die am schlimmsten von ihr betroffen sind. Und das ist fucking nochmal gelogen. Ja, das stimmt auch nicht, ne, irgendwie, ne? Also, dass der Süden da so drunter leidet, was ist da dran? Ich weiß es nicht genau. Ist das nicht das erste Mal? Ist ja nicht so, dass sie sich das irgendwie jetzt irgendwie Studien durchgelesen hat oder so und da selber irgendwie drauf gekommen ist. Sondern das ist einfach diese Kacke, die in ihrem Umfeld geplappert wird. Und ich verstehe das ja auch irgendwie. Also ich war früher auch in so einem Bereich irgendwie drin, wo man halt viel Kram irgendwie gehört hat. Und wenn man das halt immer nur hört von einer Seite, dann kommt man auch nicht auf die Idee, das alles groß zu hinterfragen. Das ist irgendwie menschlich. Aber ja, es ist halt so ein bisschen das Problem, ne, dass sie dann nie da irgendwie rauskommen, die meisten Leute. Und das ist nicht das erste Mal, dass sich junge Leute von der Ideologie vor ihren Karren spannen lassen. Ich möchte das gar nicht weiter ausführen. Ja, so die Ausgangsdaten sollte man schon mal prüfen, irgendwie, finde ich. Jeden ab und zu mal. Nicht immer alles. Denn meine Generation wird die Folgen von zu wenig Klimaschutz zu spüren bekommen. Und trotzdem sind junge Menschen. Sagt sie, weil sie so zuversichtlich ist. Nein, sie will ja zuversichtlich sein. Sie hat nur eine Willenserklärung abgegeben. Das muss man ihr schon zugute halten. Aber sie hat auch diese Ausbildung gemacht mit den Händen. Ne? Merkt ihr das? Das ist die, wo man am Ende diese 8 Schwarz-Weiß-Fotos kriegt. Komischerweise sehen die meisten Leute darauf aus wie ein schnauzbärtiger Mann. Ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, das ist eher, wenn ein Mann da was einreden würde. Ich möchte mit meiner Politik hier im Parlament deshalb Sie alle hier auf der Tribüne, aber auch in Deutschland dafür begeistern, sich einzumischen. Junge Menschen sind hier gebraucht. Und mir ist klar, wie sie sich freut. Mir ist klar, dass gesellschaftlicher Wandel nur funktionieren kann, wenn man die Menschen mitnimmt und wenn die Menschen sich mitgenommen fühlen. Und das beginnt. Warum hat er denn die Menschen mitgenommen, die CO2-Steuer? Mit dem Bus nach Sibirien, oder was? Ja, genau. Hinter der Fichte oder so. Wenn man die Menschen mitnimmt. Nehmen wir die Menschen mit zum Klima. Klimamanchao. Zwei Gipfel des Klimamanchao. Früher ist das Klima zu uns gekommen. Jetzt müssen wir zum Klima gehen, damit das Klima nicht mehr so warm wird auf dem Weg. Nein, Kingsburn, nix Sußmulle. Beginnt eben schon bei der Sprache. Aber nicht so. Oh, die Sprache. Danke. Ja, wir denken die ganze Zeit über die Sprache nach, weil wir so unglaubliche Sprachmagier sind, aber die da drüben sind die Sprachmagier und die machen alles nur mit Sprache, aber es ist überhaupt keine Projektion von unserer Seite. Oh, ich habe gesprochen. Ja, gerade die SPD, ey. Die Sprüche immer. Ja, die Bewegungen, meinte einer, sind die Emilia Fischer Gedenkbewegungen, ne? Armbewegungen. Also. Und Dervis Kosch sagt, inhaltlich hat das Loriot besser hingekriegt. Und deswegen. Er gewinnt für die SPD-Fraktion. Oh nein, nochmal SPD, oder? Oh mein Gott, das ist das Video von Robert. Jetzt geht's aber ab, ey. Jetzt haben wir aber alles hier heute. Ja, meine Damen und Herren, die AfD ist total scheiße. Gerade ein Boot mit 150, 180. Ich habe schon wieder ein Jackett verloren und musste als Laien. Mindestens Dutzende ums Leben gekommen sind, wenn in einem solchen Moment zunehmend viele auch in diesem Hohen Hause eine das Boot ist voll Rhetorik bedienen, dann finde ich das einen erheblichen Ausdruck von Pietätlosigkeit und Geschmacklosigkeit, um das mal so ganz deutlich zu sagen. Alter, in dem Kostüm, wenn das noch ein dunkles Jackett wäre, könnte er echt den Pfarrer von Innsmouth spielen. Ohne das hat er sich von einer Frau geliehen, glaube ich, ne? So kein Männerbund-Jackett. Von Merkel, oder wie? Seit der Hosenanzug von Merkel. Vielleicht heißt er bald Helga Lind. Vielleicht noch kurz eine Erklärung. China-Frack. Mit so einem Pastoren-Outfit drunter. Ja. Auch diese Sonderwegsthese, die hat ja System und Kalkül. Und eine Absicht steckt gezielt dahinter. Eine Anscheinerweckungspolitik ganz bewusst wird betrieben und getäuscht. Und diese Anscheinerweckungspolitik, die Sie da betreiben, die muss zerlegt werden, so wie man auch diesen Antrag, es tut mir leid, sezieren muss. Erstens mal ist der Antrag weitestgehend komplett out of date. Das heißt, weitestgehend schon abgearbeitet. Ein Sonderbevollmächtigter für Migrationsabkommen, übrigens Sonderbevollmächtigter für Migrationsabkommen, nicht Rückführungsbeauftragter, einfach mal in den Koalitionsvertrag gucken, ist eingesetzt. In Bezug auf Serbien, auch die Bundesinnenministerin hatte sich da vehement und erfolgreich eingesetzt, ist die Frage Visapflicht entsprechend geklärt. All das ist abgearbeitet. All diese Punkte sind längst bearbeitet, Ihr Antrag in weiten Dingen überholt. Das ist das eine. Das andere ist... Ja, ist auch geil, ne? Ihr Antrag ist pietätlos, geschmacklos und wir haben alles schon gemacht, was da drin steht. Auch gut, ne? Ja, und irgendwie so einen Abgesandten zu schicken, ist auch keine Lösung unbedingt. Ja, vor allem, Sie haben den eingesetzt. Hat er auch schon was gemacht? Ja, bewegt er sich überhaupt mit der? Sind Sie sicher, dass der noch lebt? Ja, der lebt noch. Und, das ja, habe ich auch schon gesagt. Das ist ja der Herr Stramm, der jetzt nichts mehr zu tun hat. Ja, der ehemalige, ach, nichts mehr zu tun. Der ehemalige stellvertretende, naja, er hat jetzt in dem als stellvertretender Ministerpräsident ja nichts mehr zu tun, weil die FDP da ja jetzt nicht mehr in der Regierung ist. Und der ist jetzt der, ja, der Eingesetzte für Migrationsabkommen. Aber das Problem ist ja halt, dass diese Staaten, mit denen wir Migrationsabkommen machen wollen, ja alle sagen, pff, wir brauchen die Leute nicht wieder nehmen. So. Na, also das ist ja das Hauptproblem. Und das ist ja schon seit Jahren das Problem. Das ist doch Politik in deren Sinne. Also wir haben es versucht, aber geht nicht. Wir haben doch extra den Typ eingesetzt. Und ich denke, der AfD ist in ihrem Antrag auch vordergründig um Serbien gegangen, Helge. Du hast wahrscheinlich irgendeinen Nebensatz genommen und hast dir gedacht, haha, jetzt das ist schon geregelt. Jetzt sind wir aber bei dem CDU-Antrag, glaube ich. Ja, genau, das ist der CDU-Antrag. Das eben war der AfD-Antrag. Das ist jetzt der CDU-Antrag, der geschmacklose. Ah, okay, ich sehe schon. Ist aber die Sonderwegsthese. Und dieser Sonderweg ist eine Fata Morgana. Und nicht nur das, wenn Sie von diesem Sonderweg sprechen, ist das zum einen fahrlässig, es ist zum also Sonderweg von Deutschland, ne? Das, darum geht's. Sonderweg von Deutschland in der Migrationskrise und die gibt's überhaupt gar nicht. Gibt's überhaupt nicht. Wir machen überhaupt nichts anderes. Wir machen das gleiche, was alle anderen auch machen. Wisst ihr Bescheid. Zum anderen unsinnig und unwahr und es ist zum dritten gefährlich. Warum ist es fahrlässig? Sie wissen genau um die Begriffsgeschichte des Wortes Sonderweg. Hans-Ulrich Wähler. Einschlägig, auch in der Union gewiss bekannt. Sonderweg beschrieb da den Weg, den angenommenen Sonderweg Deutschlands, mal aufgrund mangelnder Modernisierung hing in den Nationalsozialismus. Ich finde es historisch wirklich vergessen und absolut unsensibel, ausgerechnet den Sonderweg Schwede. In diesem Zusammenhang zu... Alter Schwede, wie lang sind die Haare, an denen du das herbeigezogen hast, Helga? Hast du auf Im Netz einfach mal eingegeben, Sonderweg, und dann hast du irgendwo was mit Nazis gefunden. Sonderweg und Nazi. Hast du dann genommen. Ja, kann der Helge froh sein, dass es keine Ordnungsrufe für unglaublichen Sophismus gibt in diesem Gremium. Da. Das Wort hat eine Bedeutung, Helge. Es bedeutet, dass jemand einen anderen Weg nimmt als der Rest. Es ist ein ganz einfaches Wort. Auch Brot, haben die Nazis gesagt, ohne dass es deswegen einen antisemitischen Beigeschmack, pun intended, gehabt hätte. Ja, die haben vom Boden geredet und eine Torte hat auch einen Boden. Also, ja. Die da mit dem Kontoren. Haben Sie, wie war das auf Twitter? Haben Sie da unter den Boden Kopien von Hogwarts Legacy versteckt? Na, das ist ein bisschen zu geschmacklos. Verwenden. Zum Zweiten. Unwahr und unsinnig. Es ist, wenn wir uns die Zahl der Asylanträge gucken, überhaupt nicht so, dass Deutschland einen Sonderweg geht. Schauen Sie sich Österreich an. ÖVP regiert, ÖVP-Innenminister, ÖVP-Bundeskanzler. Wenn man die Anzahl von Anträgen auf Personen misst, liegt Österreich deutlich vor Deutschland, trotz der demonstrativen österreichischen Balkanroute zu Politik. Erstaunlich, nicht wahr? Auch bei der Anerkennungsquote. Der kann doch seine eigenen Argumente nicht glauben. Der kann doch seine eigenen Argumente nicht glauben. Ja, Anträge. Was interessieren mich Anträge? Ihr habt die Grenzen offen. Hier kann jeder rein, ob der einen Antrag stellt oder nicht. Realität, Helge, Realität. Vor Deutschland oder auch dritter Bereich. Auch da Sonderwegsthese eindeutig widerlegt durch die Zahlen. Abschiebung. Frankreich, Italien, Spanien, alle mit viel niedrigeren Quoten. Also, Ihre Sonderwegsthese ist eine Täuschung, ist schlicht Anscheinerweckungspolitik und das ist unanständig in diesem Zusammenhang. Und was besonders unanständig ist, dass Sie den Eindruck erwecken, dass auf ja, alle, die sind alle mit niedrigen Zahlen, ja, weil die Leute nach Deutschland dann weiter marschieren, oder wie? Weil wir auch kein Dublin mehr haben. Würde ich mal tippen, ohne es nachgesehen zu haben. Ey, würde Helge jetzt sagen. Ey, so wie das Bild aussieht. Chris, ey! aufgrund nicht abgeschobener Geduldeter oder aufgrund jetzt kommender Menschen aus Syrien oder Afghanistan die Kommunen unter der Belastung stünden. Wir haben über 1 Million richtigerweise Ukrainer in Ukraine aufgenommen. Dieses nicht unerhebliche Detail sollten Sie erwähnen. Und keine Abschiebungsoffensive würde jemals an diesem Umstand etwas ändern. Diese Tatsache sprechen Sie aber gerade nicht aus. Und das ist vehemente Täuschung. Und das ist zutiefst. Wer hier täuscht, bist du, Helge, der den Zusammenhang zwischen Abschiebungen und Ukraine-Flüchtlingen herstellt. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen. Du bist hier der Schlangenölverkäufer. Das ist falsch. Bei allem Respekt gegenüber dem Bundestag, aber warum darf der Typ da vor sich hinlügen? Das ist doch echt Kinderkram. Unredlich, was Sie da betreiben. Das heißt, wenn Sie wirklich Fluchtursachen und die Ursachen für die jetzige Krisensituation, die aber trotz allem immer noch hervorragend gemeistert wird von vielen Kommunen, auch unterstützt vom Bund, unterstützt von der Bundesinnenministerin und von einer großartigen Zivilgesellschaft, dann sollten Sie mal auf die echten Fluchtursachen gucken. Und die heißt Putin und Putin-Regime. Und die heißt Taliban in Afghanistan und die heißt Assad-Regime. Das muss endlich mal ausgesprochen werden. Ich halte es für unerträglich, wenn Sie den Eindruck erwecken, wir würden die kommunale Lage substanziell verbessern, wenn wir... Ja, und die, weil wir ja auch Nachbarland von denen sind. Und, ja, ich meine, gut, Ukraine fällt ja eh raus, weil da hat ja auch keiner was gegen. Und ja, Assad-Regime, das ist wohl eher SPD-Regime. Das ist der Grund dafür, warum die Leute hierher wollen. Ja. Weniger Menschen Bleiberecht geben würden oder massiv abschieben würden. Schlicht unwahr. Und außerdem unwahr ist, dass Sie behaupten, es wäre ein Versagen der Bundesregierung, nicht abzuschieben. Haben Sie mal was von der Länderzuständigkeit für Abschiebung gehört? Also, wenden Sie sich an Ihre Länder und vor allem merken Boah. Sie gar nicht, wie dieser Fund an Sie jetzt selbst noch mit Formalismen um die Ecke kommen. Helge, das ist unterste Schublade. Es ist fucking unterste Schublade. Die Tante von eben hatte wenigstens noch den Anstand von Sorgen und Ängsten der Leute zu sprechen, die aufgerührt werden. Aber du, dir ist das alles scheißegal. Hauptsache, du kriegst deine No-Border-Idee irgendwie durch. Jeder darf bleiben, das sind gar nicht so viele. Wir können die gar nicht abschieben und abschieben würde nichts bringen. Lass doch alles so, wie es ist. Ja, wie war das? Wir wollen Fortschritt, keinen Rückschritt. Hast du der Dame nicht zugehört? Ja, was mir uns gerade auffällt, dieser Blumenstrauß, der da liegt auf dem abgedeckten Sitz, ne, das ist für die eine Abgeordnete von der AfD, die jetzt letztes Wochenende gestorben ist. Mhm. Und da hat man auf jeden Fall jetzt auch mal gemerkt, da gab es nämlich eine Schweigeminute und die Präsidentin des Bundestages hat da also auch jede Menge positive Worte über die gefunden. Also wenn ihr euch mal gefragt habt, was passieren muss, bis jemand mal was Gutes über die AfD-Leute im Bundestag sagt von den anderen, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Wir müssen abheben. Ich denke, selbst dort, also in so einer inzwischen verkommenen Institution, selbst dort wird noch über die Toten nur Gutes respektiert. Also das wäre im Gegensatz zu Twitter, wo ich alle Ekelhaftigkeiten gesehen habe, die man über den Toten an Krebs. Früh mit 40 ist diese arme Frau an Brustkrebs, glaube ich, gestorben. Und die Sachen, die ich da gelesen habe, die Guten halt, ne? Die Guten, Trademark. Das sind die Guten, die sagen, das kann nicht früh genug passieren, sollten andere AfD-Leute auch machen, etc., etc. Alles Ekelhafte, was man sich vorstellen kann. Ne? Aber der Hass im Netz, ne, der kommt aus der rechten Ecke und das merkt ihr euch bitte, das schreibe ich gleich an die Schule. Das stand schon immer da. Hier, Mounts, genau, Mr. Petersen ist aufgewacht. Zurückgeht. Wer hat denn die Bundesinnenminister gestellt in den letzten Jahrzehnten? Herr de Maizière, Herr Seehofer. Und warum waren Sie dann nicht erfolgreicher in Ihrem Sinne? Weil es auch gar nicht möglich war. Weil viele Länder Geflüchtete nicht zurücknehmen, weil es schlicht nicht machbar ist, 300.000, 400.000 Menschen abzuschieben. Und übrigens auch nicht sinnvoll bei Menschen, Stichwort Chancenaufenthaltsrecht, die viele Jahre hier leben. Diese Täuschung muss mal hier im Hause klar benannt werden. Es ist eine grobe Lüge zu behaupten, es wäre ein politisches Versagen durch nicht hinreichend Grenzkontrollen und nicht hinreichend Abschiebung für die gegenwärtige Situation gesorgt zu haben. Das ist schlicht unwahr. Entscheidend ist die Situation, die Kriegssituation. Und auch entscheidend ist, dass wir Regime haben wie in Syrien und Afghanistan. Und wenn wir von Sonderweg sprechen, nehmen wir es mal an, dann haben wir ein Aufnahmeprogramm für Afghaninnen und Afghanen. Wollen Sie aber jetzt sagen, dass wir Menschen auf Afghanistan, für die wir auch Verantwortung tragen, die gegen dieses barbarische Regime eintreten, darunter viele Frauen, die höchst gefährdet sind, dass wir die nicht aufnehmen sollten. Deshalb rate ich Ihnen auch nicht, Ausdrücke wie Aufnahmeprogramm von Migranten zu verwenden, sondern Aufnahmeprogramm von Schutzbedürftigen zu sagen. Das ist die Wahrheit. Ja, benutzen Sie doch meinen Euphemismus. Boah, das ist die schlimmste Rede, die ich in den letzten Jahren hören musste. Wirklich. Schlimmer als alles, was die Vesta gesagt hat oder die Baerbock oder sonst wer. Aber das hier ist Demagogie auf allerhöchster Stufe. Zuwanderung zu verwenden. Und jetzt noch ein letztes. In diesem Hause haben Sie ja damals groß applaudiert, als ich damals, ich erinnere mich noch genau, die Opposition kritisiert habe, weil sie sehr kritisch war gegenüber Abschiebung und gleichzeitig unter ihrer Beteiligung Abschiebungen in Ländern stattgefunden haben. Wenn Sie das aber kritisieren, was ist dann mit Ihnen? Die NRW-Landesregierung hat mit Vorgriffsregelungen, mit Erlassen, mit diversen Maßnahmen unter einem CDU-Ministerpräsidenten bereits in den letzten Jahren Schritte genau hin zu einem Chancenaufenthalt eingeleitet, hat es im Koalitionsvertrag festgehalten. Ihre eigenen Leute im größten Bundesland, in dem Land mit den meisten Geflüchteten, vertreten eine Politik, die wir umsetzen. Was Sie hier betreiben, ist unredlich und es ist doppelmoralisch. Das ist zu benennen und ich wette, dass nicht wenige aus Ihren Reihen das genauso sehen wie wir. Das sah man ja auch an diversen prominenten Enthaltungen im Zusammenhang mit dem Chancenaufenthaltsgesetz. Also, der hat mich irgendwo verloren. Benennen Sie. Also, irgendwo hat er mich verloren in seinem Konstrukt. Das war jetzt ein bisschen sehr, sehr mit Eifer vorgetragen. Da habe ich jetzt sachlich nicht folgen können. Irgendwer hat dem irgendwas applaudiert und dann aber nicht und doch. Und also das, was ich da vor allen Dingen verstanden habe, ist, diese Leute sind ja gewählt, um die Interessen von ihren Wählern zu vertreten. Und scheinbar im Falle von Herrn Lindt bedeutet das, alle Leute hier reinholen, die irgendwie schutzbedürftig sind nach seiner Definition und dann Chancenaufenthalt denen geben. Ja. Und fertig. Weiter passiert nichts, gibt keine Probleme, alles bestens. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass die Leute so gemein zu denen sind und nicht Hurra schreien genug. Dann fühlen die sich schlecht und dann machen sie eventuell irgendwas Verkehrtes. Ne? Das ist die einzige Reihe an Bedingungen, die da stattfindet, weil das sind ja gute Menschen, die würden ja nicht irgendwas Schlechtes tun. Nur wenn die bösen Leute hier irgendwie die dazu anstacheln oder so. Ja. Chancen. Sie Tatsachen und benennen Sie die Verantwortung da, wo sie ist. Ich mache und wir machen Ihre Anscheinerweckungspolitik nicht mehr mit. Vielen Dank. Diese Anscheinerweckungspolitik war ihm, glaube ich, sehr wichtig. Also das Wort. Ja. Wie die Frau Pau auch gesagt hat. Das Wort Anscheinerweckungspolitik. Entschuldigung, Frau Pau, ich mache das in Zukunft in ganzen Sätzen. Erweckung. Erweckung steckt da irgendwo dahinter, ja. Das glaube ich auch. Also bei ihm eindeutig, das war ja, der hat sich ja in Rage geredet, komplett Stimme überschlagen. Er hat alles gefehlt, dass er gegeifert hat. Sorry, also gar nicht despektierlich, aber das war ja schon nah am religiösen Eiferer, was er uns da gezeigt hat. Ja, das war auch schon wieder großer Quatsch. Also dieser Herr Demir von der SPD war unterirdisch. Diese Frau von den Grünen hat auch irgendwas geredet, wo ich mich gefragt habe, ey, worüber redest du hier überhaupt? Ja, FDP war auch nicht besonders toll. Die Frau Kotar war, glaube ich, halbwegs vernünftig. Dieser Helferich, das ist ja einer, der ursprünglich zur AfD-Fraktion gehörte und den sie aber nicht reingelassen haben, weil er irgendwie gesagt haben soll, er wäre das bürgerliche Gesicht der NPD oder irgendwie sowas. Da die Frisur macht mir Angst. Ja. Aber die von dem anderen daneben auch, also Frisuren finde ich. Die von dem da drunter, die ist krass. Seif irgendwas. Detlef Seif. Ja, was hast du gegen Geheimratsecken? Ja. Hast du was gegen Leute mit Geheimratsecken? Ich komme dir da rüber, wer du mal 50. Ist das eine Frisur oder ist das eine Hochhausfrage? Hey. Warum meine immer Juhu. Schön kurz sind. Ja, und jetzt haben wir nämlich mal, um den Faktencheck zu machen mit dem guten Herrn Lindt, haben wir hier mal die Frage, Bundesregierung holt Scharia-Richter nach Deutschland. Gut, ist der Cicero, ist eine konservative Veröffentlichung, das kann man immer mitnehmen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock will monatlich bis zu 1000 Afghanen und deren Angehörige nach Deutschland holen. Eigentlich sollte es um Menschen gehen, die von der Taliban verfolgt werden. Doch in der deutschen Botschaft vor Ort schlägt man Alarm. Auf den Aufnahmelisten finden sich zahlreiche Islamisten und Scharia-Gelehrte. Jetzt nein. Hier bitte. Ja, genau. Wie kann das passieren? Achso, ich dachte, du wolltest nein, doch, oh sagen, weil das wäre jetzt hier an der Stelle sehr angebracht gewesen. Ich habe erstmal gedacht, nein, wie kann sowas passieren? Ja, wie kann peinlich. Sowas passieren? Die haben sich bestimmt schon entschuldigt, oder? Es gibt einen Brandbrief von einem, soweit ich das verstanden habe, namentlich nicht genannten Botschafter in der Botschaft in Pakistan, in der deutschen Botschaft in Pakistan, der Cicero vorliegt. Gibt es da mehr als einen Botschafter? Ich weiß es nicht. Es kann schon sein. Ein nicht genannter Botschafter aus der Botschaft. So Kulturbotschafter, Militärbotschafter, keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau. Also hier wird zumindest kein Name genannt. Gut, dann sagt er, etwa 50% dieser Gruppe sind nach Erfahrungen der Botschaft keine Richter und Staatsanwälte mit klassischer Ausbildung, weil es geht jetzt hier um Leute, die Justizangehörige waren unter der Militärregierung, also unter der Militärstruktur der Deutschen. Ja. Keine Richter und Staatsanwälte mit klassischer Ausbildung, sondern Absolventen von Koranschulen, geschult in der Scharia im religiösen Rechts- und Wertesystem des Islam. Der Botschafter warnt, die Erteilung von Aufnahmezusagen für Scharia-Gelehrte unterstützt die Unterwanderung der Rechtsordnung durch islamistische Kreise. Komisch, ne? Die Auswahl der schutzbedürftigen Afghanen hat die Bundesregierung mehreren zivilgesellschaftlichen Organisationen überlassen. Den zivilgesellschaftlichen Organisationen, die zum Beispiel auf Twitter Sachen schreiben, wie bald haben wir euch irgendwie genug Leute darüber geholt, dass Deutschland irgendwie verschwindet oder was der Typ da gelabert hat. Meint ihr die zivilgesellschaftlichen Organisationen? Sie können als meldeberechtigte Stellen Personen nennen, die dann von der deutschen Botschaft in Pakistan überprüft werden. In Afghanistan selbst hat die Bundesrepublik seit der Machtübernahme der Taliban keine offizielle Auslandsvertretung mehr. Die enge Zusammenarbeit mit den Nichtregierungsorganisationen ist neu und intransparent. Auswärtiges Amt und Innenministerium halten sogar geheim, um welche Organisationen es sich überhaupt handelt. Den Organisationen sei selbst überlassen, ob sie ihr Mitwirken am Bundesaufnahmeprogramm öffentlich machen, sagt Baerbocks Ministerium. In dem internen Bericht aus Pakistan werden neben Pro-Asyl! Und der Initiative Kabul Luftbrücke auch die neue Richtervereinigung genannt. Allein dieser Interessenverband von Richtern und Staatsanwälten habe bis zu 700 Gefährdungsanzeigen für angebliche Justizangehörige in Afghanistan gestellt, schreibt der Botschafter und betont, dass sie sich in Struktur und Argumentation der Gefährdungslage auffallend ähneln und stellenweise wort- und inhaltsgleich sind. Es lägen Hinweise vor, dass diese Gefährdungsanzeigen möglicherweise über Mittelsmänner und gegen Geldzahlung verfasst und gestellt wurden. Habt ihr noch Blut oder seid ihr leer? Weil wir holen uns hier am Ende Leute ins Land, die dann hier parallele Rechtsstrukturen aufbauen werden. Weil das ist das Einzige, was sie können. Bei der Überprüfung dieser Fälle ergeben sich dem Botschafter zufolge oft Zweifel an der tatsächlichen Gefährdung der angeblichen Justizangehörigen. Juristische Kenntnisse seien häufig lediglich in Crashkursen von wenigen Stunden bis hin zu 60 Tagen vermittelt worden. Eine fundierte juristische Ausbildung, die im Gegensatz zu der in der Koranschule vermittelten Rechtsauffassung steht, ist hier nicht festzustellen, schreibt er an das Auswärtige Amt. Dies wird auch im Auftreten der Antragsteller und der Familienangehörigen im Visaverfahren deutlich. Frauen erscheinen beispielsweise komplett mit Burka oder Niqab. verschleiert und weigern sich bisweilen zur Identifizierung, den Schleier zu lüften. Besonders auffällig sei zudem, dass die Personengruppe keinerlei Probleme bei der Beschaffung von Dokumenten, Pässen oder Visa für Pakistan hat. Helge, hörst du noch zu oder bist du ganz klein hinter deinem Rednerpult verschwunden? Chancenaufenthalt. Namentlich aufgeführt werden in dem als Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch gekennzeichneten Schreiben 10 Einzelfälle. Neben den aufgelisteten Männernamen, die jeweils mit bis zu 10 Familienangehörigen in die Bundesrepublik wollen, gibt es Vermerke wie Mullah mit Verbindung zur Taliban, Scharia-Richter oder Mullah mit möglichem IS-Bezug. Warum brennt nicht die Hütte in diesem Scheißland, frage ich mich langsam. Wir importieren uns hier Leute, und das sagt der Artikel auch nochmal ganz deutlich, gleichzeitig importieren wir Afghanen, die unter LSBTQ-Dingsbums fallen, und dann ihre Peiniger, ihre Folterer, ihre Verfolger holen wir gleich mit, damit die hier weiter Stimmung machen können. Es ist wirklich nicht mehr, es geht in einen denkenden Kopf einfach nicht mehr rein. Also, vor diesem Hintergrund ist auch der sehr deutliche Ton des Botschafterschreibens aus Islamabad, datiert auf den 22. Februar, zu verstehen. Schon die Betreffzeile ist auffallend undiplomatisch formuliert. Im Namen Allahs, Scharia-Richter für Deutschland? Fragezeichen. Und darunter kommt dann noch für die Leute, die uns zuschauen, sogar bitte einmal VS nur für den Dienst gebraucht mit geschwärzten Sachen. Nochmal die Quelle dazu. Ja. Vielleicht kannst du noch mal ganz runter scrollen in dem Artikel, da ist das auch noch mal abgebildet, genau. Da kann sich also jeder dann ein Bild machen, was da wirklich geschrieben worden ist. Vielleicht, wenn man es kurz anhält, dann so, dass man sieht, mal, was da steht. Ja. Weil das ist ja nun inzwischen ein öffentliches Dokument sozusagen. Ja. Auszug aus dem vertraulichen Warnschreiben der deutschen Botschaft in Islamabad. Habt ihr da schon mal was von in heute gehört, in der Tagesschau, auf Dreisat oder auf Arte? Ich nicht. Weiter, da wird uns weiter erzählt, da wird uns Helge gezeigt, der sagt, aber die armen Leute in Afghanistan und wir sind doch schuld, dass es da so scheiße ist, weil wir versucht haben, das besser zu machen. Tja, es gibt ja kein Korrektiv mehr, ne, für solche Sachen. Apropos versuchen, irgendwas besser zu machen. Das hier ist ein neues Buch von der Yeonhee Park, spricht sich, glaube ich, aus. Die ist ja jetzt schon seit einem Jahr oder zwei irgendwie aufgetaucht, hat auch schon... Chris, Abo-Chat, bitte. Ach so, okay. Ja, eine Sekunde. Tut uns leid. Wir sind gleich wieder für Sie verfügbar. Der nächste freie Platz an der Weltraumaffen-Telefon-Hotline ist für Sie reserviert. Ach, jetzt haben wir es hier schon irgendwo anders hingepackt. Dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö. Das ist wahrscheinlich schon wieder vorbei. Du bist halt auf Dating-Chat. Ja, aber die kommen ja immer wieder. Deswegen haben wir ja damals immer den Abo-Dingsbums. Wir könnten beten, dass sie nicht wiederkommen in 300 Sekunden. Jetzt habe ich es gefunden, okay. Tut uns leid. Ja. Die Yeonhee Park. Genau. Die ist aus Nordkorea geflohen, erstmal nach China. Und in ihrem letzten Buch hat sie schon darüber geschrieben, dass sie da halt von Menschenhändlern mit ihrer Mutter quasi als Haussklavin von Chinesen da gehalten wurde. Und so eine NGO, christliche NGO, hat die dann quasi da rausgeschmuggelt nach Südkorea. Und da hat sie dann ein paar Jahre gelebt und ist dann mit so einem Visum für besondere Persönlichkeiten in die USA gekommen. Ist jetzt auch eingebürgert, US-Bürgerin. Und hat studiert an der Universität da in New York, wie heißt sie? Cornell? und hat auf jeden Fall gemerkt, dass sie da halt alle total spinnen. Also diese ganzen so Sachen, wo sie halt viele Parallelen zieht zu den Zuständen in Nordkorea, wie da halt irgendwelche Leute, die abweichen von der Orthodoxie, von dem sozialistischen Paradies, da behandelt werden. Und da sieht sie halt Ansätze auf jeden Fall auch schon in Amerika und wundert sich halt immer ganz stark darüber, wie heftig die Leute da halt abgehen über, also Behauptungen, dass die weißen Leute irgendwie für alles Böse verantwortlich wären und so. Und in ihre Opferrolle aufgehen, wo diese Dame hier halt in den ersten 20 Jahren von ihrem Leben halt richtig heftige Dinge mitgemacht hat. Also mit 13 Jahren halt irgendwie die Haussklavin von irgendwem zu sein und so. Und was auch in diesem Buch richtig heftig ist, ist das, was sie berichtet dann, weil die war schon mehrfach eingeladen von irgendwelchen superreichen Leuten hier, Jeff Bezos und so, um da Vorträge zu halten, hat schon mal einen Vortrag gehalten, direkt vor Hillary Clinton, als sie da im Präsidentschaftswahlkampf war. Und Hillary Clinton hat ihr gesagt, oh, das ist so wichtig und wir müssen uns darum kümmern, weil sie ja quasi sagt, dass diese Geschichte da mit China vor allen Dingen auch, dass sie da halt keine Rechte haben, die Leute, die da in China sind, weil die ja immer quasi, wenn sie da irgendwie aufmucken würden, dann würden die wieder nach Nordkorea abgeschoben und da würden die dann heftig brutal da halt behandelt, weil sie da geflohen sind. Und China hält im Endeffekt ja auch Nordkorea am Leben. Das wäre eigentlich überhaupt gar nicht möglich, Nordkorea, dass die überhaupt weiter bestehen, wenn China sich da nicht drum kümmern würde, dass sie halt da dieses Regime halt gestärkt wird. Ansonsten würde das halt nicht gehen. Und die machen das natürlich größtenteils, damit sie halt einen Puffer haben zu den Amerikanern, die in Südkorea da stationiert sind. Dass sie da halt einen Puffer haben und deswegen wird dieses höllische Regime da und die Geschichten, die sie da erzählt aus ihrer Schule und so, und dass halt irgendwelche Kinder, wenn sie nur mal irgendwie ein Lied summen, was sie sich überlegt haben selber, was nicht Teil von der offiziellen Linie da halt ist, dass dann die teilweise ganze Familienangehörige da halt noch mit dann Probleme kriegen und irgendwelche Lager müssen und so. Ja, so ist das, wenn ich da alles regelt. Ja. Das ist richtig heftig und die meint halt auch, dass also sie hat Jeff Bezos zum Weinen gebracht, oh, bei diesem Vortrag, den sie da gehalten hat. Und aber sie meint halt so, es passiert halt im Endeffekt nichts und das liegt natürlich auch daran, dass Leute wie Jeff Bezos, also sein Laden ist ja auch ein großes Umsatzding für chinesische Waren halt. Ne? Und wenn der jetzt morgen sagen würde, ich verkaufe nichts mehr, was made in China ist, das wäre halt nicht so ohne weiteres möglich. Und ist auch lustig, die Geschichte, die sie erzählt von Harvey Weinstein, der bei irgendeiner Veranstaltung mit bei war. Ich glaube, das war sogar auch diese Jeff Bezos-Geschichte, irgend so eine Geschichte erzählt hat, wo er halt der Held irgendwie war und alle Leute waren total happy und haben sich lange angestellt, um in die Hand zu schütteln und so ein Zeug. Und sie sagt dann so, naja, und als das hinterher rausgekommen ist, was er für einer ist, da meinten die alle so, ja, wussten wir doch alle, du wusstest es nicht. Wir wussten es doch alle. Und dann erzählt sie von dieser Met-Gala, wo sie auch mal eingeladen war, was ja auch so ein High-Society-Ding da ist. Und wie sie sich da unwohl gefühlt hat und die Leute, wie falsch die alle wären, halt diese liberale Truppe da von super Reichen, die halt nach vorne rum immer Menschenrechte und so ein Zeug und ja, was ist denn bei denen? Ja, das darf man nicht aufs Geschäft gehen, ist klar. Ne? Die Menschenrechte erschöpfen sich in, die Weißen sind die Bösen. Das ist deren Menschenrechtsthema, so. Und das ist halt total irre, wenn du das so siehst. Und die hat das halt wirklich erlebt und so. Und ich hoffe auch, dass dieses Buch noch auf Deutsch auch übersetzt wird oder so, weil ich glaube, das könnten wir auch ganz gut gebrauchen. Das ist nämlich echt eine dringende Empfehlung von mir, euch das mal durchzulesen. Also, und auch eine tolle Geschichte, die sie erzählt hat, ist, dass bei irgendeiner Veranstaltung da mit reichen Leuten hier die Nancy Pelosi irgendwie gesagt hat, so, ja, wir impeachen jetzt bald den Trump. Irgendwie, also beeilt euch mal, weil ja dann die Märkte abrauchen und dann können die Leute ja noch schnell noch mal ein bisschen shorten gehen. Anderen Worten so, wir fahren jetzt hier die Wirtschaft an die Wand, dass ihr es schon mal wisst, damit ihr noch ein bisschen Geld dran verdienen könnt. Ja, aber wie kommen die Leute bloß da drauf, dass das gar nicht, dass sie so einen Trump wählen, weil die anderen Leute ihre Interessen nicht vertreten. Wie kommen die denn nur drauf? Weil es ist ein Mysterium. Es muss an der Alt-Right liegen. An so 100 Versprengten. Die verrückt sind. Wer keine Zeit hat, das Buch zu lesen, hört einfach Holiday in Cambodia von den Dead Kennedys. Nee, lest mal schon das Buch. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat. Wenn man halt echt keine Zeit hat oder vielleicht, wenn man das später lesen will. Nehmt euch die Zeit. Holt euch bei Audible, steckt aber, macht auf zweifache Geschwindigkeit, wenn ihr die Zeit nicht habt. Lest euch das Buch durch. Also es ist echt krass. Und die Parallelen, also sie zieht im Endeffekt ähnliche Parallelen, wie der Bill Maher neulich auch gezogen hat, wo ihn ja viele Leute für gefeiert haben. Und die gibt es halt auch. Also die Parallelen sind definitiv vorhanden. Das sind die Parallelen, die wir seit wie lange jetzt? Jeden Sonntag aufzeigen. Das ist schon verrückt, ne? Ja, das Einzige, was mir nicht so lange gedauert hat, bis es irgendwie endlich mal an die Oberfläche gekocht ist. Das Einzige, was mir nicht so gut gefallen hat, war der Epilog, den hätten sie sich sparen können. Weil da werden so Leute gelobt wie Candace Owens. Naja, von der Social Autopsy, von der Gamergate-Zeit, wissen die meisten Leute ja wahrscheinlich auch nicht, dass die ja ursprünglich mal aufgetreten ist, weil sie sich mit der Zoe Quinn angelegt hat, weil sie ja so eine tolle Idee hatte, wo Leute da gedoxt werden und Cancel Culture so gemacht wird. So eine Art Pranger-Plattform für die Menschen mit falschen Ideen. Also genau. Egal, welche politische Richtung das solche Ideen hat, ist mir scheißegal, ob das eine konservative Alt-Right-Neocon was ist oder ob das eine linke Dings ist, wer anfängt, einen Pranger zu bauen, dem gehört der Hammer weggenommen. Oder die Säge oder was auch immer er da benutzt. Ja, aber das hat sie wahrscheinlich selber nicht mitbekommen. Auch eine krasse Szene aus dem Buch ist, wie sie beschreibt, wie sie von Schwarzen ausgeraubt wurde auf offener Straße in Chicago, auf einer belebten Straße. Und die Leute, die sie ausgeraubt haben, als sie sich dagegen gewehrt hat, körperlich, die gerufen haben Rassismus. Und dann irgendwelche random Leute, die daneben standen, die dann als Rassisten bezeichnet haben. Hm. Ja, so geht's ab. Und das sind alles neue Dinge, ne? Also das ist noch nicht alles ewig her, das ist alles aktuell. Ja, Hammerbuch auf jeden Fall, gutes Buch. Sollte man lesen. Leon Mee Park. While Time Remains heißt es ja. Ja. Solange wir noch Zeit haben. Ja, wenn Zeit über ist. Oder? Nee, während Zeit über ist. Dann müssen wir Luisa fragen, die sagt doch immer an, wie lange noch ist, oder? Weiß nicht, wo wir jetzt sind. 2 Wochen? 2,5 Jahre oder irgendwie sowas. Ah, okay. Oh, wenig auf jeden Fall. Sollte reichen. Ja, kurz, kleiner Skandal. Dieses Thema möchte ich eigentlich gar nicht besprechen. Ja, ja kurz, kurz, einmal kurz. HUSC, also hier British Lockdown Files, zeugen vom Machtrausch von Politikern und Beamten während der Corona-Krise. Ja, da sind 100.000 WhatsApp-Nachrichten von verschiedenen Regierungsmitgliedern aus dem innersten Zirkel von dem ganzen Corona-Krisenmanagement geleakt worden. Und ja, da sind ganz schön viele Klopper drin. Im Endeffekt geht es darum, dass die Leute sich über alles Mögliche lustig gemacht haben, nur politisch taktiert haben, was können wir machen, wie können wir machen, was die ganzen Lockdown-Regeln angeht. Manche Sachen wurden halt so ein bisschen ja, mit einem gewissen Machtausnutzungsgefüge irgendwie gemacht. Zum Beispiel hier ein hoher Beamter aus Johnsons Umfeld freut sich maliziös über die Einführung obligatorischer Quarantänehotels an Flughäfen, in die Reisende aus gewissen Ländern gesperrt wurden. Wir geben Großfamilien die Hotelsuiten und sperren Popstars in die kleinen Zimmer. Ich will die Gesichter der Erstklassenpassagiere sehen, die in einem Premier-Inn-Hotel in eine Schuhschachtel einquartiert werden. Ja, und dann haben die täglich sich geschrieben, wie viele haben wir heute schon einquartiert? Aha, heute 137, heute 275 und so weiter und so fort. Und dann haben die so Listen geführt, welche Stars haben wir schon alle? Ah ja, den Fernsehstar haben wir schon und den Musikstar haben wir schon und so weiter und so fort. Ja, die haben sich dann, also im Endeffekt recht menschlich alles und politisches Taktieren. Nur so am Rande. Und das ist ein kleiner Politskandal, der gerade in England die Runde macht. Jetzt nichts total Gravierendes, aber ja, man stärkt natürlich das Vertrauen in den Politikbetrieb, zumindest in Großbritannien. Bei uns würde sowas natürlich nie passieren. Mhm. Du hast das Schlimmste ja gar nicht erwähnt, das, weswegen ich nichts darüber hören wollte. Ja, ach so, weil die kurz überlegt haben, sollen wir nicht einfach mal alle Hunde und Katzen töten? Mhm. Ja. Ich verstehe gar nicht, wie, also das zeigt auch, wie, ich finde, das zeigt sehr klar, wie abgehoben diese Leute sind. Ich meine, wie hätte das denn laufen sollen? Hätten die irgendwen bezahlt, der durch die Straßen geht, und hätten die irgendwie stich- und schusssichere Sachen angehabt und so? Ja, nö, er hätte einfach gesagt, bringt eure Hunde, wir wissen, wo eure Hunde sind, Hundesteuer und so, und peng. Ja, du glaubst doch nicht, dass das ohne Blutvergießen abgehen würde. Die Leute hätten das gemacht, und die Leute, die das nicht gemacht hätten, hätten Geldstrafen gezahlt. Es hätte Blutvergießen gegeben. Ja, gab ziemlich viele Sachen. Ja, vielleicht haben sie deswegen auch davon Leute abgesehen. Die Leute sind sterbenden Angehörigen gelassen worden. Ne? Ich meine, hat es da Blutvergießen gegeben? Ja, das sowieso, aber ich glaube, wenn du massiv allen, weil das ist eine sehr große Gruppe, allen Katze und Hunde. Also ich wäre als Regierung vorsichtig, ob ich diese, was sagt Abel immer, wie viel Prozent braucht man, 5 oder 10, um eine Gesellschaft umzustürzen? Wie viele sind die Haustierbesitzer und deren Kinder? Die Hunde- und Katzenrevolution. Sag das nicht aber zu laut. So abwegig finde ich das. Also ich, Farben sind langweilig, Hunde sind viel cooler. Aber stell dir doch mal vor, sowas würde wirklich, also ich glaube schon, dass das zu einem politischen Umsturz führen könnte. Könnte, sage ich mal, bei einer Krankheit, die im Endeffekt 99% Überlebensrate hat. Ja, gröberen Unsinn kann man es auch nicht machen. Das wissen wir ja. Also wenn das von jedem Hund jetzt auf jeden Menschen überspringen würde. Das wird ja immer gesagt, wir wussten das damals ja nicht. Jetzt wissen wir es ja besser. Ne? Genauso wie wir damals ja auch nicht wussten, wo das Coronavirus hergekommen ist. Und wir das jetzt vielleicht auch besser wissen. Ne? Lab leak most likely origin of COVID-19 pandemic, Energy Department now says. No, that evil propaganda. Tja, muss man eigentlich, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Das, was man ursprünglich, was ursprünglich schon zu sehen war, wer es sehen wollte, konnte es sehen. Es gab ja auch genug Hinweise und genug Experten, die darauf hingewiesen haben. Und die amerikanischen Geheimdienste, ne, also von 16, nee, 13 sagen 7, ja, kommt aus dem Labor. Ich habe irgendwo noch gelesen, dass in so einer Kommunikation da auch festgestellt wurde, dass das alle wussten, dass es nicht so schlimm ist, wie sie es getan haben. Ach ja, das sind ja Peanuts. Hätte ja keiner ahnen können. Also das sind alles böse Verschwörungstheoretiker. Die haben natürlich die Macht übernommen und ist alles Twitter schuld. Seitdem Elon Musk Twitter übernommen hat, haben die Verschwörungstheoretiker die Macht übernommen. Und jetzt schreiben die solche wirren Artikel. So, muss man direkt ans Robert-Koch-Institut melden, wegen Desinformation. Tja. Da kommt man montagabends aus dem Kino und sieht Jan Böhmermann und das ZDF-Magazin rücken mich mit Strohmännern in die Nähe von Genozidleugnern. Und Leute rufen dazu auf, Druck auf meinen Arbeitgeber auszuüben, weil ich es gewagt habe, konstruktiv Kritik an einem Beitrag zu äußern. Ha, seltsam. Wie kann das denn sein? Ich dachte, das machen nur die bösen Rechten. Ja, das ist der Herr, den wir letzte Woche hier schon hatten. Der hatte sich ja in Teilen gerieben an diesem ZDF-Magazin-Beitrag über so eine Wahlrechtsreform. Da in Bosnien. Und ja, jetzt haben die scheinbar einen draufgesetzt und nochmal irgendwas nachgeschoben, was dann ja ihn jetzt wohl nicht direkt damit in Verbindung bringt, aber so ist es halt von vielen Leuten halt verstanden worden. Und der schreibt, ich glaube dabei, dass es in der Sendung, die ich an keiner Stelle als ganz kritisiert habe, Verkürzungen und Ungenauigkeiten gab, und diese werden auch in den 44 Tweets, die sie veröffentlicht haben, nicht in Kräfte. Also sie haben ja halt nochmal so ein Tweetchen rausgehauen. Dessen werden Strohmänner aufgebaut und wiederholt falsche Behauptungen wiedergegeben. Ja, ich will das nicht so stehen lassen, aber ich weiß nicht, ob ich gerade die Kraft und Zeit habe, mich zu wehren. Ich habe keine 2,7 Millionen Follower. Ich brauche neuen Tweets und tun so, als hätte ich die Teilnahme von dem Genozidleugner an einer Nationallistenparade verteidigt. Das stimmt einfach halt nicht. Ich habe kritisiert, dass Schmidts Aussage zu dem Besuch falsch wiedergegeben haben. Ja, und die haben dann hier halt wieder irgendwie, diese Person war irgendwo, diese Person, bewaffneter Personenschutz, ein verfassungswidrigen Aufmarsch, schwer bewaffneter Polizeifahrzeuge und so weiter und so fort. Früher haben die mal was rausgefunden, dazwischen davon sind noch nämlich Leute hinterher die ja, wenn man nicht die falsche. Ja, es mag ja auch sein, dass es da irgendwas irgendwie gibt, aber die Frage ist ja wieder, ob das zusammenhängt mit dem Zusammenhang, den sie halt erzeugen wollen. Ja, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, hier dieser Christo-Typ. Nichts zu berichten haben, dann erfinden. So ein grünen Abgeordneten-Mitarbeiter, der halt in der Vergangenheit auch irgendwelche Leute immer angepöbelt hat. Und jetzt hat er hier mal einfach nur darauf hingewiesen, dass irgendwas nicht ganz stimmt. Und jetzt sind sie auch alle hinter ihm her. Also mal wieder ein Fall von der üblichen Geschichte mit ein Abweichler und die Genauigkeit von dem Kram da. Und die ZDF-Leute haben sich ja halt diese Bunthaarige da geholt, die ja auch alle möglichen Leute anpöbelt, die irgendwas da über Bosnien und so sagen, was sie halt irgendwie nicht richtig findet. Und auch mal mit so einem Anspruch auf die einzige Wahrheit, weil sie halt eine Bunthaarige ist. Und die haben sie sich ja dieses Mal dahin geholt. Und von daher war mir gleich klar, dass es da irgendwie Probleme geben wird mit dem Kram. Was fucking interessiert uns eigentlich Bosnien, genau? Jetzt mal so. Warum wird da drum praktisch jetzt schon ein Medienkrieg inszeniert? Aber was ja, ich habe mir diesen Beitrag nicht angehört, aber dieser eine Typ, der ja auch so einen deutschen Namen irgendwie hat, der da irgendwie diese Wahlrechtsreform da jetzt irgendwie verantwortet, das war wohl irgendwie relevant. Und die haben wohl auch Sachen halt gesagt, die irgendwie darüber stimmen, aber sie haben halt irgendwelche anderen Dinge gemeint, über diese Minderheitenanteile, die da irgendwie sind, die halt nicht stimmen. Und ja, ich glaube, aber der Maas meint sowas wie, er hat das Gefühl, dass es Vereinigte Staaten von Europa sind und alles gleichwertig ist oder so. Und ja. Der Böhmermann hat das Gefühl, er kann Leuten einfach, egal wer sie sind, überall reinreden und ihnen Vorschriften. Der ist so ein richtig. Ja, was ist immer besser? Unsympathischer Deutscher, der Böhmermann. Er hat ja eine Bunthaarige auf seiner Seite. Eine Bunthaarige, die der Meinung ist, alles zu wissen. Und von daher kann auch nichts schief gehen. Ja, was soll das jetzt hier mit Thilo Jung? Den haben sie ja jahrelang aufgebaut, irgendwie für die Glaubwürdigkeit und so. Und jetzt ist er doch beim Öffentlich-Rechtlichen angekommen, ja? Wie ich immer wusste. Ja, sich hat wahrscheinlich reingemietet, damit er hier den Kritiker spielt. Ich muss auch sagen, also dass er in den letzten Wochen auf jeden Fall nicht nur Scheiße gebaut hat. Ne? Also das auch ein richtig, paar vernünftige Fragen dabei gestellt. Aber ich muss sagen, ich fand es schon bitter, dass die Leute ihn dafür gefeiert haben, dass er ihnen erklärt hat, dass in den Fernsehräten vor allem Partei- und Kirchenvertreter sitzen. Das, wie hat jemand geschrieben, das ist ja fast Pulitzerpreisverdächtig, ja. Momentan, was die da machen. Oder Nannenpreisverdächtig. Ja, wenn er das so kriegt, dann will ich das aber hier auch haben, bitte. Nannenpreis. Weil, also das Abend. Ist ja ein Witz. Also ja. Das weiß doch jeder, der sich für 2 Sekunden damit beschäftigt. Und aber was halt noch bizarrer ist, ist, dass in der Diskussion dann der Gnifke versucht hat, das abzustreiten. Also. Ja, gesehen wir leben in irgendeiner komischen Matrix. Es ist langsam nicht mehr anders zu erklären. Ja, der Witz ist ja auch, dass diese Leute dann wahrscheinlich auch darauf verweisen, dass da auch super tolle Frauen-NGOs in diesen Gremien sitzen. So als ob das dann irgendwie die Objektiven da sind. Weil wenn du mich fragst, genau wie was für Fragen stellst du dir noch nach dem Cicero-Artikel, wo die Schleuser praktisch als Zivilgesellschaft getarnt da drin sitzen und so viele Leute wie möglich reinholen. Also was warum soll ich denn hier noch was glauben? Wo soll ich überhaupt noch was glauben? Ja, wenn ich das richtig sehe, ist hier ein Ausschnitt markiert, den ich jetzt abspielen kann, ja? Genau, ja, also nur allgemein für die Leute, die nicht wissen, worum es geht. Zapp hat quasi so ein Talk-Format jetzt gestartet und da war der ARD-Intendant und andere Leute, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk was zu tun hatten, und wurden ein paar Fragen gestellt und Thilo Jung war einer von den Moderatoren, der die Frage gestellt hat und der macht halt das, was er macht, der stellt ab und zu mal vernünftige Fragen und das ist halt so selten in der Medienlandschaft, dass alle direkt die Hände über den Kopf zusammenschreiben und sagen, das ist der neue Jesus, wie es gerade auch schon dargestellt wurde. Also das Niveau ist so niedrig, dass wenn man einfach mal ein paar, nicht alle, aber ein paar normale Fragen stellt, dass es dann halt direkt, ja. Werden, was ist die Kritik daran? Wo wollen Leute abgeholt werden? Ein Ausschnitt wird uns gemacht. Das ist, ich glaube, dass wir auch dieses Gefühl haben, es gibt so eine große Menge, die da so dagegen ist und sagt, das sind Zwangsgebühren und das sind alles Linksgrüne. Ich würde sehr gerne bei diesem Politikum bleiben, weil das ein Gefühl ist, ein Teil der Gesellschaft, der sagt, das ist politisch beeinflusst, das ist eher links. Moment mal, kenne ich die nicht irgendwoher? Aus einer Diskussion über die widerlich weiße Mehrheitsgesellschaft. Das ist die Dame mit dem Liberalismus und den Bürgis, war das von ihr auch? Weiß ich nicht mehr. Ja, könnte sein, ja? Bürgis? Ja, sie war auf jeden Fall dabei. Ja, Bürgis war auch die Sarah Heinrich, glaube ich. Na, egal. Ja, aber die war auf jeden Fall mit an dem Tisch in diesem Karakaya-Talk. Also da bin ich sehr sicher. Ich vergesse nie ein Gesicht. Vor allem, wenn so ein Unsinn rausgekommen ist. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da braucht man auch nicht Sender rausschmeißen, sondern kann schauen, was man da inhaltlich vielleicht richtig und falsch macht. Über den politischen Einfluss können wir ja gleich nochmal reden. Ich wollte nochmal bei den Wünschen der Gesellschaft bleiben. Zum einen den gesetzlichen Anspruch haben wir gerade gehört, was im Rundfunkstaatsvertrag drinsteht. Die gesellschaftlichen Wünsche haben wir gerade gesehen, was die Menschen. Der hat die Seiten auf Null. Diese Umfrage in allen Ehren. Aber wenn wir jetzt nicht repräsentative Umfragen zur Basis von Diskussionen machen, wie wir medienpolitische Entscheidungen treffen, dann kommen wir in den Wald. Yes! Okay, also. Yeah. Genau, ne? Da wollen wir hin. Ab in den Wald. Besser dein als zur Eier. Aber doch nicht mit dem Kai, oder? Darf der mitkommen in den Wald? Ja, also die Umfrage, um die es geht, da haben 50% gesagt, so ja, die sind schon ausgewogen. Und irgendwie 20% haben gesagt, ist zu rechts. Und 23% haben gesagt, ist zu linksgrün. Und wie können die Leute bloß auf solche Ansichten kommen, ne? Da kommen wir in den Wald, wenn wir uns an solchen Sachen orientieren. Tja. Wir gendern. Geht mal lieber in den Wald, dann macht ihr vielleicht besseres Programm. Kommen wir hier in den Wald. Ja. Ich dachte schon, es geht wieder um diese Volontärsumfrage. Aber um die ging es diesmal nicht, oder wie? Das hat auch irgendwann mal eine Rolle gespielt. Aber das haben die nur am Anfang erwähnt. Ja, also aber ich meine, wenn die Dame da nicht richtig Bescheid weiß, soll sie sich mal erinnern, ihre Zeit bei Karikaya Talk, da wurde ja nur so ein linksextremes Gedankengut da ausgedauscht. Also, wir haben teilweise so einen Blödsinn geredet, man hätte mehrere Sachen klippen können, aber das mit dem Wald fand ich jetzt passend. 20% der Menschen glauben, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist zu rechts, oder? Ja. 20% der Menschen haben jegliche Berührung zur Realität verloren. Also ich meine, also jetzt hier unsarkastisch, aber das ist doch so. Also wer glaubt, dieser Rundfunk, wie wir ihn jetzt haben, sei zu rechts in irgendeiner Form. Der lebt am Linkspol. Ja, der lebt aber absolut am Linkspol. Der ist nicht integrierbar im Endeffekt. Jetzt ist es auch so kalt am Linkspol. Aber es gibt auch keine Linksextremisten, die sich irgendwie zu den Öffis da verirren würden. Das kommt nicht vor. Wie wir hier auch sehen, vom Jan Karon hat hier geschrieben, ZAP-Recherche zu Julian Reichelt, NDR beschäftigt Mitarbeiter mit linksextremer Vergangenheit. Und es geht hier um einen Herrn Friedrich, schrieb für linksextreme Publikationen wie dem Antifa-Milieu in Springenden und trat bei Gruppierungen auf, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, hat nämlich der ÖRR-Blog geschrieben. Mhm. Und den haben sie da im Abspann gefunden von dem Julian Reichelt Beitrag von vor 2 Wochen. Und er hat hier marxistische Analyse, Blattkritik und Analyse, linksextremistische Umträge in Deutschland theoretisch analysiert, obwohl er einen Volontariat antrat, veröffentlichte er ein Jahr später gemeinsam mit ihm jener Analyse und Kritik ein Sammelband mit dem Titel Neue Klassenpolitik. Wow. Linke Strategien gegen Rechtsruck und Neoliberalismus. Neoliberalismus. Na. Ja, nette Retourkutsche. Schön. Ach ja. Genau, lauter so ein Kram. Antifa-Gruppen ist ja aufgetreten. Interventionalistische Linke. Rosa Luxemburg. Klassenkämpfe während Corona, die sind dann per Counter-Strike ausgefochten worden, weil die Klassen ja nicht zusammen unterrichtet. Ja, zu Hause waren die Klassenkämpfe, ja. Ja, dann geht's natürlich. Ach ja, und Kubicki haben sie, das fand ich am schönsten, weil die von Zapp haben ja einen Kubicki reingeholt, damit er irgendwie sagen kann, ja, ist voll, gehe ich nie wieder hin oder so. Hat er nicht gewollt, natürlich. Und jetzt haben sie den Kubicki auch wieder gefragt und der sagt, wenn Zapp einen zweifellos fragwürdigen Beitrag über Kontaktschuld macht, dabei aber den Splitter nicht im eigenen Auge sieht, dann erhöht das nicht die eigene Glaubwürdigkeit. Toll, dass sie das so sehen. Der Caron und der Kubicki können sich leihen. Ne? Und da habe ich hier nochmal nachgeschaut, weil es gab ja schon mal diesen Fall G20-Gipfel, wo hier Zapp ja auch den Herrn Kohlhaber, das war so ein, nicht der richtige Name von dem Herrn, sondern so ein... Sören Kohlhuber. Genau, Künstlername von so jemandem, der da zu Hetzjagden auf Tempul durch Hamburg aufgerufen hat. Und der durfte sich ja damals bei Zapp da schön erklären, was man leider nicht mehr aufrufen kann. In einer Episode, wo sie auch diesen Einspieler hier hatten und auch noch einen über das Verbot von links unten in die Media, nur so aus Zufällen. Und gucke mal an, wer hier in diesem Beitrag von vor 5 Jahren zum G20-Gipfel hier, um welchen Herrn es hier geht. Journalist ist gefährlich, aus Sicht der Behörden. So gefährlich, dass sie ihn auf eine Liste setzten. Ihn und 31 andere. Am Eingang zur Sicherheitszone des G20-Gipfels in Hamburg postierten sich Polizisten mit dieser Liste. Ihr Auftrag? Die Mächtigen schützen. Dieses Mal vor Journalisten. Ich bin am Donnerstagabend informiert worden über die veränderte Sicherheitseinschätzung der Behörden, verbunden mit der dringenden Empfehlung, in einigen Fällen die Akkreditierung zu widerrufen. Diesem dringenden Rat bin ich gefolgt. Am Donnerstagabend, einen Tag vor dem Gipfel, geriet die Lage in Hamburg außer Kontrolle. Linksradikale randalierten, zündeten Autos an, plünderten. Während nebenan die Staatschefs ankamen. Zutritt zu dieser abgeschotteten Sicherheitszone hatten 5000 Journalisten, die sich vorab akkreditieren mussten. Und am Tag vorher entdeckten die Behörden plötzlich, dass 32 von ihnen ein Sicherheitsrisiko darstellten? Ich will zum Beispiel hervorheben, dass es doch etliche Personen auch mit Straftaten und Verurteilungen gab, auch konkret im Zusammenhang mit dem linksextremen Spektrum. Die Sicherheitsbehörden vermuteten unter den Akkreditierten also Aktivisten, die sich als Journalisten ausgaben, um nun auch in der Sicherheitszone Bambule zu machen. Die Bundesregierung glaubte, handeln zu müssen. Ich hätte es für verantwortungslos gehalten, wenn ich mich, der ich nicht die Kompetenz habe, solche Sicherheitsfragen selbstständig zu bewerten und auch nicht die Zuständigkeit, wenn ich mich darüber hinweggesetzt hätte oder das ignoriert hätte. Aber wieso haben Sie diese gefährlichen Journalisten, Aktivisten zuerst überhaupt zugelassen, um ihnen dann die Akkreditierung wieder zu entziehen? Wie kamen die Behörden dazu? Das fragen die meisten der 32 Betroffenen das BKA. So auch Sebastian Friedrich. Er war bis Juli Redakteur der linken Zeitschrift Analyse und Kritik. Jetzt ist er... Tada, tada, tada, ding, ding. Da haben wir den Herrn. Vor 5 Jahren. Ja, das habe ich jetzt übrigens nochmal ausgebuddelt hier. Da stand in dem Dings von Caron halt nicht drin. Und das ist ja auch von Zapp, ne? Also... Ja. Der Rassismuskomplex über rechten Terroropfer, irgendwas, Menschen und so weiter. Und jetzt erklärt er ja auch, dass das ja nichts rechts-links-radikales ist, wenn man in so einer Publikation da schreibt. Der Volontär beim NDR. Er bekam die Antwort vom BKA vor wenigen Tagen. Darin kein Wort der Erklärung. Dafür eine Information, die ihn überraschte. Nach Erkenntnissen des Landesamts für Verfassungsschutz Berlin ist Ihr Mandant Aktivist der linksextremistischen Szene Berlins. Er engagierte sich in bzw. hatte Kontakt zu gewaltbereiten Gruppierungen, die zu Protesten gegen den G20-Gipfel in Hamburg mobilisierten. Diese 2 dürren Sätze führten dazu, dass der Journalist als hohes Sicherheitsrisiko eingeschätzt wurde? dass ich Kontakt habe mit linken Gruppen, Organisationen, Parteien, das versteht sich mehr oder weniger von selbst. Ich bin Redakteur gewesen einer linken Monatszeitung, die sich den sozialen Bewegungen oder vor allem mit sozialen Bewegungen auseinandersetzt. Das gehört, also es ist natürlich, dass ich mich mit den sozialen Bewegungen in verschiedenen Städten und auch in Berlin auseinandersetze und in Kontakt stehe. Ja, eine davon war wohl ein bisschen extremistisch. Das ja. Ehrlich nicht wissen, wenn das so ist oder so. Ist doch voll normal. Ist doch total normal, oder nicht? Wie kommen die nur darauf? Ja. Ja, das war es auch schon, was ich davon zeigen wollte. Ne? Also, ja, das war ja das Zap-Ding. Ne? So, wie kommen die bloß darauf? Mhm. Warum lassen wir die dann erst noch zu und dann nimmt man sie wieder weg oder so? Kann doch nicht sein. Linksextreme Journalisten in Deutschland haben wir noch nie gehört. Was ist das denn hier? Und vor allen Dingen da ist es jetzt plötzlich alles böse und so, aber wenn irgendwelche Antifa-Heinis sich für selbsterklärte Experten für rechte Szenen irgendwie halten und auf Twitter irgendwie schreiben, ja, bei der Demo waren jetzt 5.000 da oder so oder 20 oder weiß ich nicht was, dann können wir das alles so berichten, ne? Dann ist das druckfertig. Oder wie? Aber was der Verfassungsschutz hier sagt, ist Quatsch. Also ja, ich meine, die Öffentlich-Rechtlichen und speziell NDR, WDR haben ja auch eine Tendenz eben dazu, so linke Vögel einzustellen. Merkt man immer wieder. Schenkaktion. Ja, hier haben wir, das ist relativ aktuell, ist gestern passiert. Hier gab es eine Social Media oder wie auch immer Craze. Da hat jemand behauptet, es würden teure Markenklamotten in Hamburg verschenkt. Dann sind dort 400 Leute eingelaufen und haben da rumkrakeelt und wollten halt ihre Klamotten haben. Und dann haben sie angefangen, die Taxifahrer zu belästigen, die da an dieser Stelle stehen. Am Ende waren das 400 Jugendliche, die Busse sind da nicht mehr durchgekommen. Die Beamten, die dann irgendwann dort eingetroffen sind, um die Situation zu klären, wurden mit Bechern und Pyrotechnik beworfen. Da frage ich mich halt auch, was sind das für Leute, die bei so einem Ausgang am Samstagmorgen Pyrotechnik dabei haben. Aber so Modefans. Sicher auch rassistisch. Das sind normale Modefans, ne? Da sich die Lage immer noch nicht beruhigte, wurden zwei weitere Hundertschaften der Bereitschaftspolizei hinzugezogen, die gerade vom Heimspiel des HSV kamen. Da werden auch ein paar Leute richtig angepisst gewesen sein. Übrigens, ihr könnt nicht aus, ihr müsst erst noch zu so ein paar Äffchen, die da irgendwie in der Fußgängerzone rumspringen. Und das Äffchen meine ich despektierlich im Sinne von herumspringen und nicht rassistisch. Egal, welche Nationalität die Leute da waren. Ja, Pfefferspray, Schlagstöcke. Nach 5 Stunden kehrte wieder Ruhe ein in Hamburg. Ist ja wunderbar. 2 Polizisten wurden nach Angaben eines Polizeisprechers leicht verletzt. Es gab Festnahmen, mehrere Jugendliche wurden in Gewahrsam genommen. Ja, das ist unsere Zukunft halt, ne? Das ist unsere Zukunft. Aber im Gewahrsam? Leute, die das kriegen, was sie wollen und dann rumpöbeln und alles kaputt machen. Ja, alles kaputt machen. Genau. Vielleicht kriegen sie im Gewahrsam was Neues anzuziehen. Ich sterilisiere das nicht hoch. Ich will jetzt mal kostenlosen Markenklamotten haben. Ich sterilisiere das nicht hoch, Oscar Wilde-Fan. Das Freizeitverhalten der Hamburger Jugend hat sich halt verändert, sagst du. Aber ich sag, das kann so nicht weitergehen. Aber gut. Wie bestellt, so geliefert. Greta Thunbergen. Oh. Schöne mit der Karte und der Windkraftanlage. Huh? Ja, genau. Die demonstriert jetzt gegen Windkraftanlagen und zwar wegen der Samen. Die Samen sind wohl ein Volk, das sich über Norwegen, Finnland, Russland, tralala erstreckt. Und die machen Rentierzucht. Und die 150 Windräder, die sie da hingestellt haben in die Gegend, wo die Rentierzucht betrieben wird, die stören natürlich jetzt. Und dann hat tatsächlich ein Gericht entschieden, dass es irgendwie nicht rechtens gewesen ist, sie dahin zu stören. Was damit passiert, weiß man noch nicht genau, aber ich glaube, die Greta möchte gerne, dass man die wieder abreißt. Und dann hat sie gesagt, dass ein Klimawandel, muss ich mal gucken, ganz kurz mal reinscrollen, der fühlt sich schneller als ich. Irgendwas mit Gerechtigkeit, ne? Ja, der nicht sozial gerecht ist. Wir oder können so, die sogenannte Klimawende nicht als Deckmantel für Kolonialismus benutzen. Ja, darunter. Eine Klimawende, die die Menschenrechte verletzt, ist keine Klimawende, die ihren Namen würdig ist. So. Oha, das will ich wird das ein böses Erwachen? Wird das ein böses Erwachen? Mein ja. Weil da achtete bei uns nämlich keiner drauf, scheinbar. Ne? So ab und zu mal. Menschen haben Rechte? Moment, Rechte. Nein, das sind Rechte. Weg mit den Rechten. Ach so, ja, richtig. Für Klimawende. Ohne Rechte. Ich weiß nicht, ob das für die Samen wirklich so wichtig ist mit den Windrädern. Mhm. Und warum man da nicht die Rentiere auch drunter züchtet. Vielleicht ist das, weil die Samen von den Windrädern so weit weggeweht werden und dann auf einmal woanders wachsen. Kannst du nur Leute meinst, ja, kann sein. Die Rentiere können nicht schnell genug hinterherfliegen, ja. Ja, das kann auch sein. Nicht mit den Lappen verwechseln, die Samen übrigens. Die Lappen sind die Lappen und die Samen, das sagt ja der Name schon. Genau, die haben nicht die roten Nasen. Ja, Solardächer vor Denkmalschutz. Kirchen und Politik öffnen sich im Norden. Ja, ein weiteres Tabufeld. Ausbau von erneuerbaren Energien und Denkmalschutz stehen vom Grundsatz her nicht im Widerspruch zueinander. Ne, darum dürfen jetzt im Endeffekt auch denkmalgeschützte Gebäude, denkmalgeschützte Kirchen im Norden in einem verkürzten Genehmigungsverfahren für eine Übergangszeit modifiziert werden, ohne dass es da, ne, ja, es wird, in Einzelfällen wird es eine Prüfung geben, wenn Leute sich darüber beschweren. Weiterhin wird es Fälle geben, wo Solaranlagen aus denkmalfachlichen Gründen nicht möglich sein werden. Dies wird per Antrag geregelt. Und ja. Ich kann mir Neuschwanstein oder sonst ja, mit sowas gut vorstellen. Ich meine, wie viele Sachen werden nicht gemacht aus Grund von Umweltschutz, Denkmalschutz, Artenschutz, andere Sachen, wo einfach richtig viel Geld gemacht wird. Und da, ja, bei dieser ganzen Energiewende wird jetzt einfach gesagt, ist egal, wir scheißen einfach auf alles. Und deswegen ist das auch gut, was die Greta da gesagt hat mit den Menschenrechten, weil das ist auch nur ein Recht. Ja, wenn wir die ganzen anderen Rechte brechen, dann fehlt uns irgendwann die Argumentation, die Rechte aufrecht zu erhalten, die wir brauchen. Tja, mit dieser Haltung treffen die Kirchen auch bei den Denkmalschützern inzwischen auf Wohlwollen. Wir alle als Gesellschaft sind aufgefordert, angesichts der Vorrangigkeit der Erzeugung erneuerbarer Energien die Spielräume auszuschöpfen. Ja, genau. Ab aufs Fahrrad und Energie für die Energietrampel. Ich habe so eine Idee, wir bauen so einen großen Kasten aus Solarpanelen um den Reichstag, so dass man den nicht mehr sehen muss. Tja, das ist eine riesige Verarschungsmaschine hier. Aber findest du, ja. Aber ja, ich meine, das ist wenigstens eine Art von Prozess, in dem es dann funktioniert. Also das mal kurz sagen, die grüne Knappheit heißt es hier, klimafreundlich erzeugter Stahl wird zum lukrativen Geschäft. Und in dem Artikel wird eben auch beschrieben, wie die Nachfrage wächst, wodurch sie wächst. Nämlich dadurch, dass sie eben alle klimaneutral sein möchten, durch ambitionierte Player, durch ThyssenKrupp, die 2 Milliarden Euro in eine neue Stahlerzeugungsmaschine stecken, die dann mit Wasserstoff funktionieren soll. Und so weiter. Ja, deswegen sei dann eben eine entsprechend große Nachfrage zu erwarten. Und die zieht sich hier laut dem Artikel bis ins nächste Jahrzehnt. Ne? Also das ist ja eigentlich eher rosige Aussichten für die Stahlindustrie. Ich staune. Aber laut den Aussagen hier haben sie sich eben auch intensiv darauf vorbereitet, da frühzeitig irgendwie anzugreifen. Ja, und was ist jetzt daran verarscht, das Ding mit den Zertifikaten oder wie? Ja, klar, es ist alles nur über Zertifikate geregelt. Das hat mit Umweltschutz und sowas nichts zu tun. Und das Problem ist auch, dass die ja ihre Industrien jetzt bald hier aus Europa zurückziehen werden und daran arbeiten, dass die Zertifizierung halt auch in den Ländern erfolgen, wo es mit Umweltschutz nicht so weit her ist, dass sie dann quasi auch grünen Stahl erzeugen, aber halt nicht europäischen grünen Stahl, sondern grünen Stahl aus China. Der, ne, das ist halt so wie ne, Demeter-Bio-Ware und Bio-Ware aus Afrika. Was machen die denn da rein? Spinat oder irgendeine Lebensmittelfarbe? Irgendwie sowas. Ja, FDP warnt vor Einstieg in staatliche Energieplanwirtschaft. Ja, nicht allzu laut, wie die FDP es immer macht. Ja, das Problem ist, ja, es wird immer mehr verstaatlicht vom, ne, von Deutschland. Ja, das kann ja ist nicht im Sinne des Erfinders. Die ganze Verstaatlichung muss halt auch irgendwann mal wieder zurückgeführt werden. Es geht nicht anders. Aber das Problem ist halt, wie macht man das dann jetzt? Rein rechtlich gesehen sind manche Sachen nicht verstaatlicht worden, weil gesagt wurde, okay, tatsächlich gelangten Unipa und Sefe durch Kapitalerhöhung und den Kauf von Anteilen im Besitz des Staates. So, da wurde quasi eine Kapitalerhöhung gemacht und die anderen Aktionäre wurden rausgesqueezed und dadurch war es keine Verstaatlichung. Aber das Problem ist, dass die anderen Aktionäre halt kein Bietangebot machen durften aufgrund von den Sanktionen und aufgrund dessen, weil das über diese ganzen Treuhandsachen gelaufen ist. Also rein rechtlich gesehen waren es keine Verstaatlichungen, aber de facto waren es Verstaatlichungen. Und da es war es rein rechtlich keine Verstaatlichungen waren, gibt es jetzt kein richtiges Zeitlimit, in welchem Zeitraum die Sachen wieder privatisiert werden müssen. Ja, haben die geschickt eingefädelt aus dem grünen Wirtschaftsministerium. Könnte schon fast meinen, die hätten das absichtlich so gemacht. Tja, und das Problem bei dieser ganzen Verstaatlichung, noch sind wir ein Rechtsstaat und selbst Rosneft, ne, bei allen Sanktionen und sowas, kann Rosneft halt vor deutschen Gerichten noch dagegen klagen. Und eine lukrative Klamotte für die Anwälte, wa? Wenn man so einen Streitwert hier von 12 Milliarden Euro oder sowas, mein lieber Scholli. Genau. Oh ja. Super. Naja, okay, nur eine kleine Anmerkung gewesen. Ja, das Bundesverwaltungsgericht muss jetzt halt darüber entscheiden, wie sieht es denn aus, ja. Wir haben die Rosneft Deutschland und die Rosneft Refining GmbH. Die sind halt von der Bundesnetzagentur in eine staatliche Treuhand überführt worden und quasi dem entzogen worden, ne, Rosneft entzogen worden. Und das Problem ist einfach, das ist nicht so ganz rechtlich sauber gewesen, wie ich es gerade schon gesagt habe. Ja. Es wurde nicht einfach verstaatlicht, es wurde nicht enteignet, da wurden halt gewisse Finanzmarkttricks angewandt, um die Eigentümerschaft auf den Staat und auf die Bundesnetzagentur zu übertragen, um gewisse andere Sachen zu umgehen, wie wir es vorhin hatten, mit der Privatisierungspflicht. Und jetzt ist es halt so, dass Rosneft sagt, okay, wir haben Anrecht auf eine Entschädigung, wenn sie uns das abgenommen haben. Und bei der Reprivatisierung müssen wir auch in den Bieterkreis wieder mit aufgenommen werden. So, das heißt also, wenn eine Reprivatisierung ansteht, dann müsste Rosneft auch die Möglichkeit haben, das wieder zu kaufen. Was natürlich den Sanktionen und der ganzen Politik und so weiter nicht entspricht. Aber rein rechtlich haben sie dieses Recht. Und das Bundesverwaltungsgericht muss jetzt erstmal klären, wie das jetzt ausgestaltet wird. Erstmal, ob die ganze Sache zurückgedreht werden muss oder ob das halt so gemacht werden muss, wie ich gerade gesagt habe, dass die Privatisierungsschritte angeordnet werden und dann auch explizit gesagt werden, Sanktionen sind egal, Rosneft darf weiterhin bieten. So. Ich habe es von Anfang an gesagt, wie diese ganze Sache gemacht wurde, war nicht nur, also es war schon fast bösartig, ja, auf die Art und Weise, wie es gemacht wurde und rein rechtlich gesehen schlimm, international, wirtschaftspolitisch gesehen Horror, ja, weil rein theoretisch jedes Unternehmen, was in Deutschland investiert, muss muss zumindest eine Risikoabschätzung dahingehend eingehen, dass sowas passieren könnte mit der Firma, sollte der Staat in Ungnade fallen, aus dem man gerade kommt. Oder sollte man irgendwie welche Handelsbeziehungen mit dem Staat haben? Von vorne bis hinten ziemlich scheiße für den Standort Deutschland. Aber ja, nichts Neues. Ach, geht's weiter. Aktuelle Stunde, Klimastiftung Mecklenburg. Ja, die tatsächlich von Putin bezahlt wurden, die waren nur von der SPD und gar keine AfD-Trolle. Das war ganz seltsam. Ja, gut, dass ihr das auch Tradition in der Beziehung. Ne? Ja, aber jetzt erklärt uns hier ein Mann von der SPD, erklärt uns das alles. Wow. Keine Angst, wir werden jetzt gleich lernen, was alles halb so wild ist. Und die anderen sind böse. Mhm. Ja, das sieht schon eloquent aus. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger. Während der Gründung der Klimastiftung und dem Bau von Nord Stream 2 war ich Kommunalpolitiker in meiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern. Ein Bundesland, welches im Zuge der Diskussion um Nord Stream 2 wahlweise als Putins Vorposten oder Kremlsumpf betitelt wird. Ein Bundesland, bei dem die Union meint, die gesamte Schuld für die deutsche Russlandpolitik der letzten 16 Jahre abladen zu können. Die gleiche Union, die 16 Jahre im Bund und 15 Jahre in Mecklenburg-Vorpommern mitregiert hat und jetzt von all dem nichts mehr wissen will. Ach, gestern glühende Nord Stream 2-Freunde, heute Chefankläger gegen die eigene Politik. Vom Saulus zum Paulus innerhalb von Monaten. Ich sage Ihnen ganz klar, Sie machen hier eine politische Show auf dem Rücken meines Bundeslandes. Sie ziehen hier den Fehler einer 26-jährigen Steuerfachangestellten aus Mecklenburg-Vorpommern ins bundesweite Rampenlicht. Haben Sie einmal darüber nachgedacht, was Ihre Unterstellung und diese Aktuelle Stunde mit dieser Finanzbeamtin und ihrer Familie macht? Mhm. Fakt ist, da brauchen Sie gar nicht lachen, Herr Merz. Moment mal, die Tante hat die Sachen verbrannt. Frauen am meisten betroffen. Bisschen Verantwortung für eigene Taten übernehmen. Natürlich soll die nicht gemobbt oder gejagt werden oder so. Aber dass da Fragen entstehen und das so halt auch schon wieder wegzuwischen, müsste die Frau irgendwie aus der Schusslinie nehmen. Die aktuelle Stunde heißt ja nicht Aufklärung der Verwaltungsbeamten, sondern es geht um Frau Schwesig. Und er ist hier derjenige, der die als Schutzschild hier aufbaut. Ja, schuld sind die anderen, ne? Das habe ich so bisher verstanden. Fakt ist, zum Zeitpunkt der Vernichtung der Steuererklärung lag die Akte den Behörden vollständig vor. Es gibt also keine Lücken in der Akte. Die Steuererklärung wurde falsch abgeheftet und war deshalb nicht mehr zu finden für die Finanzbeamtin. Nachdem sie in der Hund hat meine Steuererklärung. Lacht doch einer. Ja, ist die Katze drüber gelaufen und der Hund gefressen. War das Thema bereits übergroß in den Medien? Stellen Sie sich einmal den Druck vor, der auf der Schulter dieser Frau gelegen haben muss. Die Finanzbeamtin hatte Angst, dass sie wegen einer falsch abgelegten Akte in den Mittelpunkt einer Politik- und Medienkampagne gerät. Sie hat dann da musst du die verbrennen oder was? Ja, ist ja als logische Lösung. Ne? Absolut, total logisch. Nicht. Aber sie hat diesen Fehler gegenüber ihrer Vorgesetzten gemeldet und zugegeben. Deshalb konnte die Staatsanwaltschaft ermitteln und hat den Fall mittlerweile eingestellt. Fehler. Diese Frau. Ein Fehler. Okay. War auf jeden Fall eine komische Reaktion. Insofern auf jeden Fall ein Fehler, ja. Huch, ich habe aus Versehen die falsche Akte verbrannt. Ne? Normalerweise verbrenne ich nur die richtigen Akten bei mir im Büro. Das ist bei der Buchhaltung. Da wird nichts weggeloscht oder so. Da wird durchgestrichen und neu geschrieben. Er hat das nicht bei sich im Büro verbrannt, sondern wohl im Kamin von irgendeiner Freundin oder so. Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das ist ja ein Skandal. Genannt. Wurde der Freundin wenigstens irgendwie vom Staat Geld bezahlt? Die hat das am nächsten Tag Brühwarenbrühe erzählt wahrscheinlich. Ne? Verdammt, schon wieder ein souveränes Land überfallen. Die Freundin hieß Anastasia. Und war die Tochter des Zaren. Botschafters. Hat Verantwortung übernommen. Lassen Sie mich dazu auch für die SPD Mecklenburg-Vorpommern eins klarstellen. Wir haben uns geirrt. Unser Ansatz des Wandel durch Handel hat nicht funktioniert. Und auch dafür übernehmen wir Verantwortung. Das gilt insbesondere für Manuela. Wir waren so leichtgläubig. Jetzt werden zuverlässig irgendwie die Sachen da irgendwie weggeschoben, um zu zeigen, dass unsere super tolle Klimastiftung überhaupt nichts mit, wir wollen irgendwie unbedingt diese Pipeline und alles andere ist uns scheißegal. Was brauchen die Leute irgendwie, um auf die Kacke reinzufallen? Ja, irgendwas mit Klima. Ja, okay, dann machen wir jetzt Klima. Na, also. Ja, das war ein Fehler, ne? Genau. Noch einer. Fehler Schwesig. Sie hat im letzten Jahr öffentlich festgehalten, dass die Unterstützung für Nord Stream 2 und die Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern mit dem Wissen von heute ein Fehler war. Was diese beiden Frauen, die 26-jährige Steuerfachangestellte und die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern geschafft haben, ist bei der Union meilenweit nicht zu sehen. Wo bleibt denn Ihre Verantwortungsübernahme? Was haben Sie denn gemacht? Ein Fehler? Es ist kein Zufall, dass diese Schmutzkampagne ausschließlich von männlichen Unionsmitgliedern gefahren wird. Go away now! Sexismus! Das ist so ein dünnes Brett, auf das es sich da begibt. Es ist kein Zufall. Es ist ausgerechnet von männlichen Abgeordneten. Ja. Das ist so lächerlich. Macht auf, Schlafschafe. Clique will sich aus der Verantwortung stehlen und schmeißt deshalb mit Schmutz und diskreditiert nicht nur zwei Frauen, die Verantwortung übernehmen, sondern ein ganzes Bundesland. Mein Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Ich weiß, dass es schwer ist, für eigene Fehler. Das ist doch Dunkeldeutschland, oder? Nee, oder war das Sachsen? Ich verwechsel das immer. Ist das jetzt ganz Ostdeutschland oder nur Sachsen? Wenn man das total zwielichtig findet, dass so zwielichtige Dinge da passieren, dann ist das A, frauenfeindlich und B, Mecklenburg-Vorpommern-feindlich. Also das ist Mecklenburg, das kann schon mal in Mecklenburg vorkommen, was da passiert ist. Wir haben alle Mecklenburg Verantwortung übernommen. Bitte lassen Sie uns Mecklenburg in Ruhe. Aber genau das erwarten Menschen von der Politik. Was die Menschen nicht brauchen, gerade in Mecklenburg-Vorpommern, ist politisches Showbusiness auf dem Rücken eines ganzen Bundeslandes. Ja, dann habt ihr aber erst recht die falsche Küsten-Barbie da gewählt. Also Show. Das ist besonders verwerflich, weil wir ein kleines Buch zusammenstellen könnten. Ein kleines Buch mit den Lobeshymnen der Union für Nord Stream 2. Ob hier im Bundestag, in Schwerin im Landtag oder gegenüber der Presse, die Union war immer zur Stelle als Pipeline-Freunde. Und ganz vorne dabei war mein Kollege Philipp Amthor. Der gleiche Kollege, hören Sie zu, der gleiche Kollege, der ist das aber so das Schlimmste. Unternehmen die Türen im politischen Berlin geöffnet hat und dafür auch ordentlich abkassieren wollte, gibt sich jetzt hier als moralische Instanz. Kollege Amthor, Sie haben hier bei der Rede zu Nord Stream 2 gehalten und dabei gesagt, ich zitiere aus dem Protokoll der Sitzung vom 19. November 2020, die Fertigstellung dieser Pipeline liegt nicht nur im russischen Interesse, sie liegt vor allem im Interesse der Bundesrepublik Deutschland. Zitat Amthor Ende. Wenn also der Kollege Frei den vermeintlichen Kreml-Sumpf in Mecklenburg-Vorpommern trocken... Ja, das ist praktisch genauso wie zivilrechtliche Klimastiftungen gründen und dann die Steuererklärung von denen verschwinden lassen. Das ist praktisch dasselbe, ne? Ja, ja. Siehst du das nicht, Chris? Steht doch in der Scheune. Es ist schmierend, der Herr da. ...legen will, muss er gar nicht zu uns in den Nordosten reisen. Er kann ganz einfach hier ins Bundestagsbüro des Kollegen Amthor gehen und um die Ecke anfangen. Lassen Sie mich zum Ende eins ganz klar sagen. Sollte irgendein Politiker, ob hier in Berlin oder in Mecklenburg-Vorpommern, sich kaufen lassen, bin ich der Erste, der einen Rücktritt fordert. Das habe ich beim Kollegen Amthor getan und das werde ich auch in Zukunft tun. Was aber dem Fass, und ich komme zum Schluss, und dieser Debatte den Boden ausschlägt, ist eine Union, die es für richtig hält, in dieser aktuellen Stunde einen Abgeordneten als moralische Instanz und Chefankläger gleichsprechen zu lassen, der sich mit vollem Elan für ein Unternehmen eingesetzt hat, von dem er selbst einen Direktorenposten, Luxusreisen und Aktienoptionen erhalten hat. Das ist das Gegenteil von Glaubwürdigkeit. Danke. Da ging es wahrscheinlich wieder um diese, was war das, irgendwas mit Intelligence oder so Firma? Der Witz ist doch eigentlich, alle haben mit den Russen rumgeschmust, auch du, das ist so, alles machen, um von der eigenen Scheiße abzulenken, das ist so offensichtlich, das tut mir in der Seele weh, wie offensichtlich das ist. Ja, und dann fiel mir gerade noch ein, das habe ich jetzt aber nicht dabei, es gab auch eine interessante Sache im Bundestag jetzt vergangene Woche, da gab es eine Debatte über Nutzung von Gesundheitsdaten mit KI und irgendwelchen Dingen für irgendwelche Forschung und so. Und da waren sie sich irgendwie alle einig, dass das eigentlich eine gute Idee ist, also wirklich alle. Und eine Dame von der SPD hat irgendwie einen Vortrag gehalten über eine, ich glaube, Bekannte von ihr oder so, die irgendwie gestorben ist, weil man nicht rechtzeitig irgendwas gefunden hat oder so. Und dazu hat sich dann nochmal einer von der CDU gemeldet, der irgendwie dann seinen Satz, den er auch sagen wollte, da gar nicht richtig rausgekriegt hat, weil er irgendwie so ergriffen war von der Rede von der. Also es war ganz schön, ja, also es war nicht so das niedrige Niveau, sagen wir mal, was wir hier sonst immer so abspielen. Es war tatsächlich mal eine halbwegs vernünftige Debatte. Tja, nee. Aber ich meine, bei der Debatte kann man alles angucken. Bevor die ganze Sache mit dem Einmarsch von den Russen in der Ukraine passiert ist, haben alle gesagt, die bösen, bösen Amerikaner, die wollen uns nur ihr teures Gas verkaufen und deswegen machen die jetzt hier so Stimmung dagegen. Vor allem die Leute von der SPD haben das gesagt. Aber gut. Ja. Nun ja. Wie beim Impfstoff, so bei der Munition. Die EU will auf Großeinkauf gehen. Ja, das wird genauso gut funktionieren wie mit dem Impfstoff. Ich meine, ihr erinnert euch noch, dass da Impfstoffe jetzt für die nächsten 4 Jahre schon geordert und teilweise bezahlt sind, ne? Nee? Doch, für die nächsten 4 Jahre, ja. Cool. Da waren es 3. Ein Jahr, wir haben ja jetzt schon wieder ein Jahr weiter, seitdem das geordert wurde. Gegebenenfalls kommt man sogar ein bisschen länger damit aus. Naja, langfristig. Muss aber strecken. Delta muss jetzt einfach noch ein bisschen länger sein. Ja, weil wir zu viele sind. Ne? Tja, ja. Also, der Punkt ist der. Wir haben zu wenig Munition. Wir wollen der Ukraine mehr Munition liefern. Aber ich habe eine Idee. Wir haben aber... Kann ich BioNTech jetzt mit Biowaffen anfangen? Genau, Biowaffen-Tech. Ja, ist das schon so. Ja. Biologisch abbaubare Waffen. Vielleicht kann man die alten Stäbchen von den Corona-Tests irgendwie wiederverwerten. Oder so. Bisschen Gain-of-Function Research, damit das schon gut gehen. Genau. Ich ja, aber so ein was gutes Labor, wird, das macht das. Was im Endeffekt gemacht wird. Wir haben ja den internationale europäische Friedensfazilität, die dafür da ist, derzeit die ganzen Waffen Deals mit der Ukraine abzuhandeln. Also man liefert Waffen an die Ukraine und der europaweite Friedensfazilität, die gibt dir das Geld dann quasi für diese Waffen. Und es soll so passieren, dass jetzt für Munition, also es gibt ein Problem. Seit 30 Jahren wurden die ganzen Kapazitäten in den westlichen Industrieländern für Munitions- und Waffenproduktion zurückgefahren, sodass wir, wie bei sehr vielen anderen industriellen Gütern halt aus anderen Ländern, sehr viel von diesen Sachen importiert haben. Gerade was Waffen und Munition angeht, haben wir halt sehr viel aus der Ukraine und aus Russland importiert. Und sehr viel kommt aus Malaysia und aus dem asiatischen Raum. Wir haben einfach die technischen Kapazitäten hier nicht mehr. Wir müssten einfach große Industrieteile umstellen, wieder auf Wehrproduktion von der normalen Produktion, die wir jetzt haben, in der Schwerindustrie halt. Und ja, genau dafür wird jetzt aus dieser europäischen Friedensfazilität quasi Geld bereitgestellt. Die europäischen Länder, die geben jetzt Geld an Rüstungsunternehmen, dass die Fabriken entweder neu bauen oder alte Fabriken umwidmen, dass wieder mehr Munition hergestellt werden kann in Europa. Ja. Da spürt man den Frieden doch schon richtig. Ach, prickelnd, wie eine Granate. Ja, Russland verfeuert an einem Tag so viele Artilleriegranaten, wie in Europa in einem Monat produziert werden. Das werden wir ändern, sagt die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas. Ja, und wir sind da ziemlich impotent, was das angeht im Moment. Muss man wirklich sagen, wir haben nicht die Möglichkeit, die Munition herzustellen. Das ist schon ein richtiges Problem. Ne? Und das Problem haben nicht nur wir, das haben die Amerikaner auch. Bunkerblick auf den nächsten Winter. Bundesrat bereitet sich auf Strommangel vor. Ja, hier geht es um unsere eidgenössischen Nachbarn. Hier geht es nicht um Deutschland, aber es geht indirekt um Deutschland. Also Schweizer haben quasi einen neuen Notfallplan vorgestellt. Die haben einen 5-stufigen Notfallplan. Je nachdem, welche Stufe vorgeschrieben ist, wird bis ins kleinste Detail geregelt, was man alles machen darf. Bei uns stellen sie feministische Außenpolitik vor. Das ist geil. Ne? Kommt bald auch. Ja, vielleicht. Ne, beispielsweise in der ersten Eskalationsstufe darf nur noch mit maximal 46 Grad gewaschen werden. Ab Stufe 3 wird sogar das Gucken von Netflix und Online-Gaming verboten. Ja. Und aus umweltpolitischen Überlegungen soll darauf verzichtet werden, den Gebrauch von E-Autos einzuschränken, weil irgendwo muss man ja aufhören mit dem Strom sparen. Ne, wenn der Strom knapp wird, darf maximal auf 20 Grad geheizt werden. Beleuchtung, Leuchtreklamen, Hotels wird der Betrieb untersagt. Öffentliche Schwimmbäder, Eisfelder, Spielhallen, Casinos werden ab Stufe 4 verboten. Und ja, Hotels müssen schließen. Warum? Ja, die Schweiz hat nicht genug Strom, um sich selber zu versorgen. Die ist darauf darauf angewiesen, aus dem Ausland Strom zu importieren. Das ist aber planmäßig so. Allerdings sind die davon abhängig, dass Frankreich und Deutschland Strom liefern, sonst geht der Plan nicht auf. Und ja, weil die Schweiz davon ausgeht, dass weder Frankreich noch Deutschland sehr viel Strom in die Schweiz importieren können diesen Winter und die nicht schnell genug eigene Kraftwerke bauen können, gehen die jetzt halt davon aus, machen die jetzt schon Notfallpläne für den nächsten Winter, weil es halt Schweizer sind und die etwas langfristiger denken als wir. Ja. Interessant. Interessant. Wissen die was, was wir nicht wissen? Ja, nee, wir wissen das ja, stimmt. Bei uns soll es auch nicht unbedingt viel besser aussehen nächstes Jahr. Mhm. Aber da schauen wir dann nochmal auf die nächsten Meldungen, die dann kommen dazu. Das Methan. Wir hatten Glück dieses Jahr, dass die Franzosen ihre Kraftwerke repariert bekommen haben. Da hatten wir alle Glück. Aber das sagt keiner. Ja, ja, das waren aber doch hauptsächlich Wartungen, wenn ich das nicht verstanden habe. Wie auch immer, hier heißt es von der Landwirtschaft, dass das Methan aus der Nutztierhaltung permanent sinken würde. Es gibt wohl einen neuen Bericht. Auch die Landwirtschaft soll in Zukunft die Emissionen senken, heißt es. Experten haben nun ausgerechnet, wie sich die Methanemissionen der Nutztierhaltung in den letzten 150 Jahren entwickelt haben, also quasi von der vorindustriellen Zeit bis heute. Die Emissionen haben in den letzten 30 Jahren permanent abgenommen. Die Grafik dazu, bla, findet ihr hier. Die Kalkulation ist nicht ganz einfach, heißt es noch, weil sich nicht nur die Zahl der Tiere verändert hat, sondern auch deren Ernährung und vieles mehr. Ja, und hier sagt er noch aus, dass eben das Methan aus dem Futter stammt und da auch nach einiger Zeit wieder hineingeht. Das wird dann über, ich glaube, Methan erfressende Mikroben oder so unter anderem da wieder eingearbeitet. Und ja, das fand ich also ganz interessant. Dieser Methan-Wahn ist ein bisschen übertrieben auch. Unter anderem sagt das auch der erste Kommentar. Ich weiß ja nicht, ob man das nochmal kurz vorlesen kann. Vielleicht besonders gut eigentlich. Da hat nämlich einmal noch ausgerechnet, wie viel das denn ausmacht angeblich. Ob das so richtig ist oder so, kann man vielleicht nochmal selber nachrechnen, aber erstmal ist es ein ganz guter Hinweis. Er meinte, er hat das mal ausgerechnet und sagt, dass wir bei, laut dieser Studie, eben 100.000 Tonnen mehr enterische Methanemissionen pro Jahr als vor 150 Jahren hätten heute ausstoßen oder hätten eben, da Methan nur ca. 10 Jahre in der Atmosphäre verbleibt, befinden sich aufgrund unserer Tierhaltung also 1 Million Tonnen mehr Methan in der Atmosphäre. Laut neuestem Bericht des IPCC ist Methan bezogen auf 100 Jahre 11-mal so klimawirksam wie CO2. Also ist Methan auf 10 Jahre bezogen 110-mal klimawirksamer. 1 Million Tonnen Methan mal 110 entspricht 110 Millionen Tonnen CO2. Das ist immer das Äquivalent. Durch unsere Tierhaltung haben wir während der letzten 150 Jahre die Erde genauso erwärmt wie durch die Verbrennung der entsprechenden Menge an fossilen Brennstoffen. 110 Millionen Tonnen CO2 hätten zum Beispiel auch eingespart werden können durch eine Laufzeitverlängerung der letzten 6 Atomkraftwerke um 3 Jahre. Die 110 Millionen Tonnen kann man auch auf 80 Millionen Bundesbürger verteilen. Das entspricht 1,4 Tonnen CO2 pro Person. Jedoch nicht pro Jahr, sondern bezogen auf 150 Jahre. Also knapp 10 Kilo CO2 pro Jahr. Die durchschnittlichen Emissionen liegen bei über 12 Tonnen pro Jahr und Einwohner in Deutschland. Somit ist der Bezug der Methanemissionen aus der deutschen Tierhaltung weniger als 1 Promille des deutschen Anteils am Klimawandel. Ja, das sind so die Fakten bei den Panik, bei der Panikmache immer, ne? Fand ich echt ganz gut, diese Berechnung. Weil das machen die irgendwie offensichtlich scheinbar nicht. Einfach mal die einfachen Sachen zurechtrechnen. So schwer kann das doch alles nicht sein. Ne? Mit großen einmal 1 kommen wir ja schon weiter. Kühe, Kühe, Kühe. Milch und Klima. Erläuterung, Quellen und Zitate. Achso, das war auch von mir. Das war für die nur eine Empfehlung. Im Prinzip, die Seite ist, glaube ich, auch echt einfach zum Merken. Das hieß, glaube ich, kühe-milch-und-klima.de. Nee, nur Milch und Klima. Milch und Klima.de. Ja. Genau. Und das erste Video hier. Rausgeholt. Das Video habe ich mir auch angeguckt. Wollte ich auch mal einfach mal, dass man so ein bisschen Gefühl für kriegt, vielleicht diesen einen Absatz hier, wo es um IPC-Bericht und die Nutztierhaltung geht, mal kurz abspielen. Ja, ich wollte ja nur anmerken, dass Sie das eigentlich da genau erklären. Ne, zu den Auswirkungen der Landwirtschaft auf das Klima bleibt vage. Es ist mühsam, die 829 Seiten des IPCC-Berichtes durchzuarbeiten. Auf Seite 489 fand ich folgende Aussage. Die Analyse der Huftierproduktion ist äußerst komplex, aufgrund der sehr heterogenen Produktionssysteme und der großen Anzahl von Produkten, die Huftiere liefern. Deshalb stellt der IPCC-Bericht fest, dass eine Reduktion von Huftierbeständen nicht leichtfertig empfohlen werden kann. Woher die Anti-Milch- und Rindfleischgegner ihre absolute Gewissheit nehmen, um gegen Milch- und Fleischkonsum ihre Kampagnen zur Rettung des Weltklimas zu organisieren, bleibt deren Geheimnis. Ja. Ich weiß es aber. Ne, die wollen, dass wir Insekten essen. Und wer isst noch Insekten? Aber Spaß beiseite. und die machen ja halt auch den Vergleich, dass es ja eigentlich früher viel mehr Tiere gegeben hat, die halt einfach so rumgerannt sind. Also der Tierbestand auf der Welt war halt größer. Und ja, also dadurch wurde halt auch keine Erwärmung ausgelöst. Oder hier ist so ein Vergleich halt, dass da, wo hier irgendwie in so einem größeren Land hier, was ist das? Brasilien? Ist das Brasilien? Ich glaube schon. Das müsste Brasilien sein, ja. Ja, das war, glaube ich, auch gemeint, ne? Und dass da halt eben an den Stellen, wo eigentlich die Tiere da sind, eigentlich gar nicht so eine große muss aufkommen ist von diesen Problemen, die sie damit haben. Also deckt sich nicht wirklich. Aber natürlich ist es unglaublich schwierig, halt diesen ganzen Planeten zu ernähren ohne diese Tiere. Ne? Aber unsere Superschlauen, die wissen das ja alle, dass es ja überhaupt kein Problem ist. Ne? Wir müssen ja einfach nur die Entscheidung treffen. Wir wissen ja schon alles. Egal. Und einfach nur noch Entscheidungen treffen und volle Kanne, weil wer muss schon was essen? Muss doch gerade. Ja, nur muss ja auch eine Argumentation haben und hier wird das ja eben dann dargelegt, dass wie gesagt, dass das Methan für Mikroben sozusagen Futter ist und dann eben auch dadurch wieder verschwindet sozusagen. Ja, das kam da jetzt, glaube ich, nicht drin vor in diesem Video, aber das ist halt generell halt diesen Zusammenhang. Also wie dem Schrebig erklärt. Ne? Was er ja auch schon zeigt, ist, dass diese Experten das ja selber nicht sagen. Ne? Also das haben wir ja gerade gesehen. Die sagen halt so, ja, keine Ahnung, wissen wir nicht, spielen zu viele Faktoren mit rein. Ja, genau. Unseren Klima eigentlich dann wieder bedeutet, ja, wir müssen es unbedingt beenden. Und die hatten ja auch so einen Ausschnitt von Funk irgendwie aus so einem Video, was sie gedreht haben, wo ja halt auch so, ne, böse, hier, das ist schon eine, die, da qualmt es hier, ne, aus dem Schornstein raus und so, und hier wird irgendwelches giftiges Zeug ausgeflößt, irgendwie am unteren Rand, ne, also das ist hier von Funk. Ja, das Video ist ein bisschen langatmig, aber auf jeden Fall. Insbesondere einem geringeren Risiko von Schlaganfall. Dennoch warnen ARD und ZDF in Deutschland vor dem Milchkonsum wegen des Klimawandels. Ausschnitte aus einem Film für Jugendliche. Die Milchproduktion hat einen relevanten Einfluss auf unser Klima. Auch wenn der CO2-Ausstoß durch Milchprodukte seit 1990 gesunken ist, ist die Milchindustrie immer noch für 3% aller Treibhausgase verantwortlich. Das ist mehr, als von allen Flugzeugen zusammen produziert wird. Viel Milch? Na, die wissen es wieder. Die wissen ja, das wieder, dass das einen riesen Einfluss hat, obwohl die IPCC-Leute halt eben sagen, wissen wir gar nicht. Ja, ist viel zu vielfältig, können wir gar nicht sagen, was da irgendwie Phase ist. Ja, wisst ihr Bescheid. Ja, aber auf Basis solcher Mythen sind doch scheinbar auch bei der EU Gesetze entstanden und so weiter. Und entstehen weiter scheinbar auch Gesetze. Aktivismus aus meiner Sicht, ne? Also ja, Aktivismus, mit der Wirklichkeit nichts zu tun, aber wir schreien einfach mal Panik. Ja, du weißt ja jetzt schon, was mit feministischer Außenpolitik auf uns. Und als ich das gesehen habe, so, da muss ich auch schon wieder an das Buch denken, hier von der Frau Park. wie die da diese Unglaublichen, weil die ja alle nichts zu fressen haben da in Nordkorea und sich von irgendwelchen Insekten ernähren übrigens, die sie da fangen, weil es da weiter nichts gibt. Und sämtliche Tiere, die da haben, die sind halt für die obere Klasse da bestimmt, der Leute. Ne? Also wenn die da auf die Idee kommen, das irgendwie zu schlachten oder so, geht's gleich ab ins Gulag für sich selber und für ihre Familie oder solche Dinge. Das gehört denen ja allen nicht. Aber das Witzige ist halt eben auch, dass sie diese Staatsdoktrin, die sie da eingeführt haben, der Eigenverantwortung, das ist so ein Ding, wo man hier halt auch denkt, so ja, okay, Eigenverantwortung ist doch eigentlich ganz gut. Aber die haben das da halt eingeführt, nachdem die Sowjetunion kollabiert ist und die denen kein Geld mehr überwiesen haben. Da haben sie dann plötzlich einfach gesagt, ja, jetzt machen wir ja Eigenverantwortung. Also jeder halt für sich alleine. Ne, aber schön, alles, was wir ja, irgendwie haben an Dingen, gehört dann wieder allen und gib mal her, weil wir sind hier die herrschende Klasse und ja, der große Führer ist Gott in Menschengestalt. Ne, und lauter solche Dinge. Ja. Da muss ich dann dran denken, wenn sie so super schlaue Ideen haben, wie, ja, wir können doch einfach Insekten essen, warum machen wir das nicht? Ja, das hat man da gesehen, wie wunderbar das funktioniert. Ja, dazu kommen ja noch diese positiven Effekte durch die Landwirtschaft oder durch die Tierhaltungswirtschaft, die auch für das Land und für die Atmosphäre und so weiter. Also es ist alles nicht so negativ. So. Milch wird mit Werbung verboten, genau, weil die nämlich so süß ist, ne? Das war jetzt, glaube ich, nicht der Artikel, den ich eingereicht hatte, aber ich hatte ja so einen ähnlichen. Nee, aber du hast den eingereicht und da stand drin, wie die Bild-Zeitung berichtet. Und da habe ich mir gedacht, so, dann kann ich auch gleich den raussuchen. Den Original, das Original halt. Und hier sind halt auch noch ein paar Zahlen hier drin. Getränk aus Soja, okay. Also bei der Milch ist es ja so, dass es wegen des Milchzucker das praktisch dann mitverboten wird. Was irgendwie absurd ist, ne? Ich weiß nicht, wenn müssen die Werbung auch verbieten oder was? Kann man denn dann überhaupt noch für irgendwie Lebensmittel werben? Ja, ich habe mal geguckt, hier Mandeln, ne, sind ja Nutri-Score A, alles prima so, viel Protein und Zeug, ja. Aber da ist auch heftig viel, wie heißt es, Fette muss man aber auch nicht, da muss man die Bewerbung eigentlich gar nicht verbieten, weil Fette sind irgendwie nicht so relevant in Wirklichkeit. Naja, da streiten sie sich ja alle drum, aber die haben ja auch ihre Grenze. Was sagt er hier? Es gab eine ziemlich klare Ansage von, ich weiß nicht, amerikanische Wissenschaftsgesellschaft, klar, das so vor 20 Jahren hatten sie oder 30, 50 Jahren, hat es Wissenschaftler gegeben, die haben sich bestechen lassen, dass sie ja, das Fett schlecht das, reden statt ja, den Zucker. Das geht in Wirklichkeit ist aber der Zucker das Problem. Das geht alles so im Kreis rum. Die haben das immer so verschiedene Phasen gehabt. Mal haben sie wieder gesagt, das Fett ist schlimm, dann haben sie wieder gesagt, der Zucker ist schlimm. Das ging da immer im Kreis rum. Und das Salz, das sind ja die drei Sachen, die sie haben. Ne? Ja, genau, Salz ist auch nicht so schlimm. Aber okay, im Endeffekt ist es ja so, dass wir ja auch Fett brauchen und wir brauchen auch Zucker. Aber die Frage ist halt eben nicht in so solchen Mengen halt. Aber wir haben einen grünen Minister, der muss ab und zu was verbieten. Weißt du? Butter bei 20 Gramm gesättigter Fettsäure. Das ist keine Butter. Das ist Dünnmilchbrotaufstrich. Eine Butter hat deutlich mehr. Ja, genauso hier ist Käse. Ja, deswegen, ja, ist das Käse, Werbung? 40 Gramm Gesamtfett. Seid ihr irre? 20 Gramm Gesamtfett. Seid ihr irre? Ich meine. Ja, von hier machst du nur die Packung kleiner, dann hast du weniger Gramm oder was Gesamtfett drin. Nein, das ist ja immer pro 100 Kilo. Nee, pro 100, so 100 Kilo. 100 Gramm. 100 Gramm. Ah, ja, okay. Aber zeig mir doch mal einen Käse, Ja, allerdings, ne? Also, Magermilchkäse oder so. Ja, eben. Und also schon allein die Nutri-Score A Mandeln, die sind auch schon bei über 30 Gramm Fett pro 100 Gramm. Warum Energy Drinks generell unter das Komplettwerbeverbot, da ist doch gar nicht unbedingt Zucker drin. Ja, so wegen Quatsch, Kinder aber dürfen es nicht trinken, wegen zu viel Koffein und so. Die sind so bunt, die machen süchtig. Darf Kaffee dann auch nicht mehr beworben werden? Nur mal so eine Frage. Da ist ja kein Fett und Zucker drin. Nee, ja, aber das macht doch auch wach, wie ein zuckerfreier Energy Drink. Wach sein ist noch erlaubt. Was für lange noch? Würzsoßen dürfen nicht mehr als 1 Gramm Salz enthalten. Ohne eine Einheit, Bild-Zeitung oder was. Bei Brot ist bei 10 Gramm Fettschluss. Muss ich halt ein großes Brot kaufen irgendwie. Oder was? Ich verstehe es nicht ganz. Ich verstehe es auch nicht. Tja, Fisch. Hauptsache Werbeverbot. Also Lebensmittel kannst du eigentlich nicht mehr bewerben, ne? Getränke vielleicht noch. Ja, Hauptsache, man spricht nicht von der Verbotspartei, ne? Ja, ne, genau. Ja, ne, es hatte eine Viertelstunde nichts verboten, da wurde nervös, dann musste er wieder ran. Ne? Was sagt Liste, eigentlich Liste machen, Liste Müllermilch machen. Dazu? Das ist ja eigentlich ein komplett Verbot. Die sind in der Schweiz, denen das ist egal, glaube ich. Das ist was aber ein komplett Verbot für die Werbeverbot. Ja. Wieder Munde, Getränkeflaschen. Was haben sie? Das ist auch nur der Ruf von Özdemir nach mehr Bestechungsgeld. Diese Woche hieß es bei Twitter, LOL, Verbot, es gibt ja auch ein Mordverbot. Und der Moderator hieß so auf, wir haben auch ein Mordverbot. Ich schwitze. Bei der Werbung ist nur relativ einfach nachvollziehbar, wer es hingehängt hat. Ne? Tja, das Ministerium hat natürlich gesagt, ach, übertreib doch. Wir haben doch ganz unten im letzten Satz sogar gesagt, dass es in bestimmten Fällen Ausnahmen für Milchprodukte geben wird. Also werden wir Milch nicht verbieten. Überhaupt von Verboten zu sprechen. Ja. Hallo? Sind die Guten. Völlig ohne Verbot oder Erlaubnis fliegen hier laut Vattenfall-Studie die Seevögel, einige Seevögel, die debattieren immer so, die sind schlauer und welche, die sind nicht so schlau und so. Einige Seevögel raffen das mit den Windrädern, mit den Windkraftanlagen und können denen ausweichen, sind in der Lage, denen auszuweichen. Und man hat auch schon festgestellt, dass sie, dass auch andere Vögel besser damit zurechtkommen, wenn sie die irgendwie schwarz-weiß kariert anmalen oder so, diese Flügel. Ja, warum nicht, ne? Bisschen Ska im Land oder so. Wäre nicht so schlecht. Ja, wenn jetzt den Vögeln hilft, warum nicht, ne? Um die Windräder kommen wir ja scheinbar nicht mehr drum herum. Genau, die Genehmigungsverfahren werden eher erleichtert, dann. Ja, genau. Sei es drum. Aber nur auf See. Und sie können ausweichen. Das heißt nicht, dass sie ausweichen. Ja, Seevögel sind nicht so selber schuld quasi. Auf Land, das ist das. Wie war das in Nordkorea? Die Chancengesellschaft? Die Vögel haben die Chance auszuweichen. Genau, Eigenverantwortung. Die Eigenverantwortung der Vögel wird die abgeben. Chancengesellschaft ist in Deutsch-Korea. Das ist verwechselt. Es ist quasi in Westkorea sozusagen. Ja, und ich habe ja jetzt hier vom Fahrenhold, der war bei Ralf Schuler und hat unter anderem erzählt, das war ja der mit dem Buch jetzt über unsere tolle Energiewende. Und der hat ja gemeint, dass diese ganzen Studien irgendwie zu den Vögeln und alles alle abgebrochen werden und alle ausgesetzt werden und alles überall weggeguckt wird, weil man es ja nicht braucht und weil das ja eher als Quatsch ist und weil wir ja Windkraft ist ja das Allertollste. Und der war ja früher dafür verantwortlich, den Kram irgendwie populär zu machen und ist halt relativ ernüchtert, was den ganzen Effekt angeht. Ja, ja, und ne, die ganze, es ist halt alles Trickserei bis zum geht nicht mehr. Ne? Wenn gesagt wird, 3% Flächenausweis mit den ganzen Sonderzonen und sowas, die da ausgewiesen werden mussten, sind wir dann schon bald bei ja fast 25% der Fläche, die rein theoretisch geblockt werden könnte in Deutschland dafür, was natürlich lächerlich ist. Ja, aber die Nachfrage ist auch gar nicht entsprechend. Wir reden jetzt von einem Windrad und um das Windrad rum hast du eine gewisse Zone. Aber du musst es ja so und so sehen. Einerseits, du hast ein bestehendes Gebäude und da baust du dann ein Windrad hin. Das darf nur eine gewisse Entfernung zum bestehenden Gebäude haben. Aber wenn du ein Windrad irgendwo stehen hast und du willst ein neues Gebäude bauen, dann muss das auch einen gewissen Abstand zum Windrad haben. Mhm. Und dementsprechend ist das alles sehr kompliziert mit dem ganzen Bebauungsplan für Deutschland in den nächsten Jahren und welche Flächen irgendwie freigegeben werden können und welche nicht. Ist schon sehr, sehr seltsam. Tja, die Bundesregierung korrigiert ihre LSD-Panne. Sind die aufgewacht, haben sich gedacht, huch, was habe ich in den letzten Tagen gemacht? Ja, es gab wohl so einen Fehler mit einem Komma oder so. Dass, genau. Ja, da haben wir drüber gesprochen. Hatten wir drüber gesprochen, ich weiß es nicht mehr genau. Hm. Womit eben dann ganz viele Derivate freigegeben wurden. Das haben sie jetzt korrigiert, der Lauterbach hat das wohl korrigiert. Ganz am Ende des Artikels steht aber irgendwie, dass das nicht ganz umfassend ist, weil das irgendwie wohl nicht so einfach geht oder so. Müssen die 3 Monate warten, bis sie das ändern dürfen. Mhm. Er hat dann wahrscheinlich jetzt irgendeinen Ministerialbeschluss rausgehauen oder sowas, der es erstmal heilt in der Anwendung. Aber das Gesetz besteht halt weiterhin. Ja. Ja, auf jeden Fall haben sie ganz am Ende geschrieben, dass es doch noch ein Derivat gibt, das sie nicht verbieten konnten. Oder so mit anderen Worten, nach der Änderung ist vor der Änderung im Moment kursiert in den einschlägigen Shops die Variante 1D LSD. Von der neuesten Verordnung ist diese nicht erfasst. Weil die eben immer wieder ganz ein bisschen ändern können und dann kommen sie eben nicht hinterher mit ihren Verordnungen, weil sie immer das ganz genau beschreiben müssen, was denn da jetzt verboten ist. Ne? Ja, ja, ja, hier haben wir eine lustige Nachricht, die durchs Netz gegeistert ist mit der Clickbait-Headline. Endlich! Röntgenbrille erfunden. Das MIT hat eine Brille erfunden, mit der man durch Objekte durchgucken kann und Objekte, die man sehen will, hervorgehoben werden. Ja, ihr wisst natürlich, worauf das abzielt. Aber tatsächlich geht es um eine Logistik-Anwendung, die MIT mit technischen Lösungen versehen hat. Es geht im Endeffekt darum, du hast einen Lagerraum und in dem Lagerraum hast du verschiedene Waren. Die Waren, die haben so RFID-Tags, irgendwelche Funk-Tags dran. Und wenn du halt irgendwas suchst in dem Lager, dann kannst du halt deine Brille aufsetzen und kannst sagen, okay, ich suche, was weiß ich, für die Dose mit der pinken Farbe, keine Ahnung. Dann setzt du die Brille auf und dann guckst du durch den Raum und dann wird dir quasi gezeigt, aha, die Dose steckt da in dem Kanister und du siehst sie quasi wie in so einem Videospiel hervorgehoben. Ganz interessant, aber nicht ganz eine Röntgenbrille, trotzdem eine interessante Erfindung. Aber das mit der Röntgenbrille, da musste ich doch mal direkt hinterher gucken. Und warum gibt es das überhaupt noch nicht? Das war direkt meine nächste Frage. Röntgenbrille, ja, weil die Röntgenstrahlen schädlich sind wahrscheinlich. Ja aber gut, ich meine, man muss es ja nicht mit Röntgenstrahlen machen, aber ja, genau, man könnte doch irgendwie LiDAR und Infrarot und dann hat man eine KI, genau, die daraus irgendwie ein Bild zusammenfrickelt, muss doch gehen, oder? Ja, für Infrarot brauchst du ein warmes Objekt, ne? Tja. Ja. Was denkst du denn, wofür diese Röntgenbrillen benutzt werden sollen? Hallo? Natürlich nur an warmen Objekten, nicht an ja, kalten. Genau. Sorry, aber das ist eklig. Neues Robotersystem, Druckzellen im Körper. Ja, das ist wirklich eine schöne medizinische Entwicklung. Es wird ja sehr viel über Gentherapie geredet und über geklonte Organe und andere Sachen, dass das ein sehr großer Durchbruch in der Medizintechnik ist. Aber tatsächlich ist der 3D-Druck bzw. das sogenannte Bioprinting ist ein sehr großer Durchbruch in der Medizintechnik, der halt mittlerweile halt auch bald in die Anwendung gehen wird. Wie ihr hier auf den Bildern schon seht ihr hier eine Apparatur. Und dieser flexible Roboterarm kann halt verschiedene medizinische Applikationen am Körper durchführen und kann quasi biologische Zellen unterhalb der Haut so drucken, dass also man kann quasi Körperzellen drucken, keine kompletten Organe. War das aber nicht so, dass man nur spezielle Körperzellen drucken konnte? Also entweder Leberzellen oder was weiß ich, Hautzellen oder Augenzellen oder so? Also hier geht es jetzt um Gewebe, Blut, Nervenstränge und Haut. Ah ja, okay. So. Okay. Also jetzt, wie gesagt, diese Organe, also man könnte damit auch irgendwelche Sachen flicken, am Herzen irgendwie flicken oder Organe wieder zusammenschweißen und sowas. Nice. Ja, also und es ist halt, wie gesagt, Bioprinting und das ist halt eine sehr, sehr interessante Technik, über die sehr wenig gesprochen wird. Im Kontext, ne, wie gesagt, alle reden über Genmanipulation und Klonen von Organen, aber das ist tatsächlich eine mechanische Sache, die die Medizintechnik extrem voranbringen kann. Ja, und sieht ein bisschen komisch aus, aber finde ich gut. Ist ja egal. Es wird gesagt, es ist ungefähr so ein Durchbruch wie Endoskopie gegenüber normalen Operationsverfahren. Endoskopie ist ja das, wo man nur so mit kleinen Utensilien, mit einer ganz kleinen Einschnitt in den Körper reingeht. Ja. Und Marktreife in 3 Jahren. Also in 3 Jahren in Einsatz. Ganz schön bald. Radio Interference from Satellite is threatening astronomy. Ja, also Radioteleskope, die Erdbeobachtung machen, haben ja schon länger ein Problem mit den Satelliten. Aber mittlerweile hat das Problem so krasse Ausmaße angenommen, dass man millionenschwere Anlagen hat, die den Weltraum beobachten wollen, die einfach nicht mehr richtig funktionieren, weil die durch die Satellitensignale so stark gestört werden, dass die entweder keine ordentlichen Messergebnisse bekommen oder falsche Messergebnisse bekommen. Und da muss jetzt international halt gehandelt werden. Wie können wir da, machen wir das so, dass wir eine Zone im Weltraum haben, das wie so ein Fenster ist, dass man das frei hält, dass man dort Astronomie betreiben kann, was natürlich den Raum sehr einschränken würde, in dem Forschung betrieben werden kann? Oder stellt man die Technik der Satelliten so um, dass die gewisse Radiospektren nicht mehr aussenden, dass diese Radioteleskope dadurch nicht gestört werden? Was halt voraussetzen würde, dass halt die Länder eine Übereinkunft treffen und dass noch teurere Technologie in die Satelliten eingebaut werden würde. Und ja, die Alternative ist einfach, dass die Hälfte der gesamten, ja, Astronomie, die von der Erde ausgestützt funktioniert, in den nächsten 5 Jahren nicht mehr stattfinden kann. Und wie gesagt, da gibt es halt Millionen, Milliarden Investitionen, die dann A, für die Tonne sind, weil die Sachen nicht mehr funktionieren, und neue Investitionen in diesem Bereich gibt es auch nicht. In welchen Anteil hat denn Starlink daran? Das ist ja unschön, wenn so ein ganzer Forschungszweig wegbricht. Oh. Welchen Anteil hat denn Starlink? Starlink ist halt ein Punkt, aber Starlink ist ja mittlerweile nicht mehr die einzige Konstellation, die da oben ist. Hm. Ich hätte gedacht, man kann vielleicht noch außerhalb der Atmosphäre dann vielleicht so ein Teleskop aufstellen. Tja. Ja, das machen sie ja mit den Weltraumteleskopen. Genau, gibt's auch schon, ne? Aber ja, selbst Hubble hat beispielsweise schon Probleme teilweise. Mhm. Tja. Ja, die Satelliten messen auch alles richtig. Wir können diese ganzen großen Antennen ja eigentlich auf Ballons machen und in die Erdatmosphäre hochschießen. Das ging auch. Hier geht es aber eher um Jupiter und Venus. Die sorgen offensichtlich dafür, dass die Leute ein bisschen verwirrt sind und dann bei der Polizei anrufen und fragen, ob da irgendwie ein UFO am Himmel ist oder so. Ich finde auf jeden Fall schon auch ein bisschen bemerkenswert, wie das aussieht. Wir hatten ja auch schon verschiedene solche Effekte in den letzten Jahren. Das mit dem roten Mond und dem Mars war zu sehen in der Zeit, einfach so mit bloßem Auge, was ich noch nicht erlebt habe in meinem Leben bisher. Und dieser Betelgeuse, den gab es, das war doch so eine Supernova, eine entfernte, ne? Die wir gesehen haben eine Weile. Und so, die Polarlichter letztens noch, grüne Komet heißt es hier noch. Also ganz schön viele sozusagen sichtbare Effekte am Nachthimmel. Und wie gesagt, die Leute lassen sich wohl ein bisschen verwirren dadurch. Sehen UFOs oder so. Aber ich finde es auf jeden Fall ganz interessant und keine Ahnung. Ich bin ein bisschen angetan davon, vielleicht ein Zeichen der Zeit oder so. Ne? 23. März ist der beste Zeit für ein Foto. Okay. Ja, wir befeuern sich wohl gegenseitig mit ihrer Helligkeit und sind dann eben auch schön hell im Abendhimmel. Stimmt gar nicht, gibt gar nicht. Venus und Jupiter, Verschwörungstheorie, sind alles UFOs. Ja, also wollen soll das an der Nase rumführen. Wacht auf, Schlafschafe! Ich habe sie gesehen. I want to believe. Was, die Venus? Den Jupiter und die Venus. Achso, ich dachte, Venus auf der Venus in Berlin. Nee. Du schon wieder denkst, wenn ich an Venus denke, wenn ich an Venus denke, denke ich an die Abenteuer des Baron Münchhausen und deine blutjunge Uma Thurman. Das denke ich, wenn ich an Venus denke. Du guckst auch zu viele Filme, glaube ich. Ne? Tja, aber so haben die Leute bestimmt früher auch gedacht. Das ist alles Außerirdische, die da rumfliegen auf dem Planeten. Wir haben sie gedacht, die Engel kommen. Die kommen immer näher und näher, aber sind auch sehr weit weg. Warum haben sie uns nicht gezeigt, wie man Pyramiden baut? Haben die Leute damals gefragt. Tja, Leute. Ja, da gibt es auch noch eine vorbei. Sprache, ne? Mit den Pyramiden. Hast du das mitbekommen? Hast du deine Kamera gefunden haben? Ja, habt ihr mitbekommen. Die Kamera. Ach, die Kamera, von denen alle gesagt haben, die ist da, und alle haben gesagt, nein, die ist nicht da. Die haben sie endlich gefunden, ja. Ja, ich habe mich ein bisschen gewundert, weil sie das ja schon so lange untersuchen und mit verschiedenen Möglichkeiten und Kameras und Strahlen und so weiter untersucht haben. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie von so einer Kamera geredet haben, aber ja, jetzt doch, haben sie eben dann doch eine Leute, gefunden. Die sagen seit 20 Jahren, da ist eine Kamera, das ist wegen der Symmetrie, da ist auf der einen Seite was, und das ist immer so, dass auf der anderen Seite auch was war. Achso, das aber nicht, aus irgendwelchen Grund haben die einfach nie eine Genehmigung bekommen für die archäologischen Grabungen. Staffi Howard. Ja, kriegen sie auch nicht. Haben sie ja jetzt auch nicht bekommen, die Genehmigung, sondern haben da irgendwie mit Endoskopkameras rumgemacht und so weiter, bis sie dann einen Durchgang gefunden haben, endlich. Ja, irgendwie so. Ja. Aber wer hätte es gedacht? Das ist 10 Uhr. Ja, pünktlich. Oh, 20 Uhr. 22. Ja, Leute, lasst euch nicht gendern. Lest Knicklicht, Miete pro Kopf. Geht auf thatsafespace.net. Mammon-Magazin abonnieren. Ich muss Mammon-Magazin auf YouTube. Sehr gut. Ja. Bis bald. Also Sonntag. Ja. Fördert, was der Freiheit dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Bye-bye. Mhm. Ja. Gibt Ökomarxismus keine Chance. Und dem Ökomarxismus und all diese ganzen den Ideologen. Freudomarxismus. Pflanzt heute noch ein Windrad gegen den Klimawandel. Ins Meer. Offshore.